Okay, liebe Nerds, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 27, Felix, 27? 26, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Also es ist die 27. Heute bei mir ist meine Jugendliebe Felix, den kennt ihr schon aus dem Jurassic Park Podcast und aus dem Podcast über den ersten und letzten Film deines Lebens. Dann haben wir Hannes, Connoisseur. Hallo Nils. Und so heißt du mit Nachnamen? Hannes Connoisseur. Ich finde es viel schöner, dass Hannes Connoisseur in deiner Anmoderation Schokokrost gegessen habe. Und da ich ja von uns Vieren, den du noch nicht vorgestellt hast, den Kopfhörer aufhabe, höre ich das dann immer. Schön. Ja. Also jetzt Tino Mischke ist auch dabei. Ja. Tino Mischke ist auch dabei. Was macht der denn eigentlich? Der schreibt Bücher und sowas. Ja, Zeug. Zeug macht er. Ja, heute soll es um den Stapel der Schande gehen. Und um den Stapel der Völlerei. Was das genau ist, werden wir im Podcast erörtern und erklären. Wir werden versuchen, kein Off-Topic-Gebiet zu betreten, obwohl das unausweichlich sein wird, weil es ist Samstag und wir haben danach nichts vor. Wir sind doch aber disziplinierte junge Menschen. Distributiv sind wir auch gut. Um nochmal schnell so ein Off-Topic-Thema loszukommen. Und schon geht's los. Es ist eigentlich wirklich, also mit Kopfhörer, dieses hallensische Genuschel nochmal extra zu hören, ist wirklich toll. Okay, danke schön. Und dann dazwischen, einer schluckt hier die ganze Zeit. Also, vielleicht sollte ich zum weiteren Verlauf den Kopfhörer einfach absetzen. Dann bin ich so, ja, ich setze den jetzt mal ab. So. Wie angenehm. Ja, ohne Kopfhörer ist besser. Ja, also wir dürfen nur die Regeln deines Podcasts, also eurer beider Podcast, ist kein Off-Topic. Nö, Off-Topic ist erlaubt. Ja. Und Felix ist ja heute auch nur Gast. Also er gehört. Eigentlich nicht mit zur, ja, aber ja, du gehörst aber eigentlich nicht mit zur Redaktion. Nee, gar nicht. Da brutal. Also du machst hier nur so mit. Ja. Ja. Aber gerne. Wir kennen uns schon, ist einfach sehr lange. Sehr, sehr lange. Okay, und wir reden heute über dieses Thema. Was ich gerade schon gesagt habe. Genau. Wir sind ja alle verschieden alt, was ja dann ganz interessant ist. Ja, aber wir gehören mit zu demselben. Wir sind auch eine Generation, kann man sagen. Derselben Zockergeneration, ja. Okay. Wir haben ja fast alles mitgemacht, oder? Hast du Polyplay gespielt? Mhm, na klar. Okay, SCZ dann oben. Ja, genau, SCZ oben. Dann sind wir die Jugend. Ja, dann sind wir die Jugend und ihr seid die Alten. Am liebsten habe ich das mit dem Jäger gespielt. Genau, Haselwolf. Nee, wo man den Hirsch abschießen musste. Du bist so Labyrinth mit so einem Punkten auch? Nee, das war Haselwolf, ja. Okay. Aber am liebsten mochte ich das, also weil es so eine realistische Grafik hatte. Du hattest quasi Bäume auf dem schwarzen Hintergrund, kleine grüne. Und ein Jäger bist in der Mitte rumgelaufen und der Hirsch lief immer von einer Seite des Bildschirms rein ins Bild und du musstest den Tod schießen. Ist es vielleicht unser beider erster Stapel der Schande, dass wir beide nie eine Highscore, ich glaube es gab keine Highscore in dem Ding, ne? Daran kann ich mich nicht erinnern. Sozialistische Videospiele dürfen keine Highscore haben. Ich wusste damals nicht, was das war. Kriegen alle denselben. Gut, gut gemacht. Ja, also da beginnt Hannes und meine Videospielgeschichte, glaube ich. Ja. Mit dem Polyplay-Videospiel aus so war das VW Magdeburg oder so kam, der RFT, irgendein Videospiel-Ding. Okay. Mit einem Bootleg von, eine der Bootleg von Pong war auf dem BSS 01 drauf. Ja, den habe ich zu Hause, ja, liegen. Den habe ich auch gern gespielt, aber ja. Der hat ja auch unterschiedliche Sachen. Der hat ja nicht nur Standard-Pong. Der hat ja auch Handball und Tennis. Tennis ist ja Pong. Also Fußball gab es, glaube ich, auch. Das war dann so, dass du so ein Tor treffen musstest. Also es gibt tatsächlich in der DDR eine Videospielkonsole, die für die Jungpionierheime gebaut wurde. Und auch für den Privatbedarf, aber eher für die Pionierheime. Und das war ein Rip-Off vom Atari 2600. Also ein richtiges, echtes Bootleg. Offiziell von der DDR-Regierung gebaut. Echt? Aber das, was ich gespielt habe, war tatsächlich nur Variation von Pong und alles schwarz-weiß. Na, aber geklaut. Ah, nee, nicht von... Also nicht vom Atari 2600, sondern von dem... Davor. Davor gab es ja in Amerika auch unzählige von diesen Pong-Videospieldingern von Mattel und sonst genau. Was. Macht das Korea nicht auch immer noch, dass ja. die Videospielkonsolen über Samsung rausbringen? Nur, ja, aber das sieht ja genau genauso aus wie vor 20 Jahren. Ne, da kriegst du ja diesen Super Nintendo, wo du so viele Spiele drauf spielen kannst und... Ne, das ist der Quatsch, ja. Aber in Korea ist es ja so, dass die quasi ja keine japanischen Firmen in Korea quasi Sachen vermarkten dürfen, die da nicht produziert sind. Ja. Und deswegen kauft halt Samsung oder Hyundai oder Daewoo kaufen die Rechte an den Nintendo-Konsolen und bringen die dann in Korea unter ihrem Label. Wirklich? Ja. Gibt's eine Hyundai-Switch dann in Korea? Nein, das Switch noch nicht. Die haben einen NES, einen Super NES und so. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Die müsste man sich eigentlich mal besorgen, so für zum Hinstellen. Ist ja dasselbe. Für einen Stapel der Schande mit Konsolen halt. Das machen nur die Fernsehleute. Die haben Stapel der Schande Konsolen. Ich habe aber tatsächlich Konsolen, die ich nur ausgepackt habe und dann nicht gezockt habe. Wie geht denn das? Ich glaube, deine kleine SNES hast du noch gar nicht wirklich benutzt, oder? Also ja, wie viel? Earthbound, naja, vielleicht 10 Stunden oder 20 Stunden. Was ich viel ist, weil ich habe auf dem SNES Mini wirklich jetzt bestimmt 15 Stunden Donkey Kong Country. Ja. Und es ist gut. Ja. Und Donkey Kong Country ist ja auch eins der ersten Stapel der Schande. Also alle Spiele, über die wir heute sprechen, Stapel der Schande-Spiele. Vielleicht sollten wir kurz mal darüber sprechen, welche Spiele wir überhaupt durchgespielt haben. Das dauert länger. Bei mir ist es auch ganz schnell vorbei. Indiana Jones Fate of Atlantis? Hast du durchgespielt? Da bin ich an einer Stelle nie weitergekommen. In Griechenland auf der Insel, als man zurück musste, da sind die meisten immer dann gescheitert. Ich bin zum Beispiel beim dritten Teil bin ich gescheitert an diesem Notenrätsel unten in Venedig, wo man so diese Totenköpfe dann so... Nee, das habe ich so zum Beispiel sogar durchgespielt. Ihr seid ja auch alle musikalisch begabt. Das bin ich ja nicht. Das war also, deine Frage vor einer Viertelstunde war, mit welchem System wir eingestiegen sind. Also bei mir war es ein 286, ja, tatsächlich. Echt? Bei dir auch? Ah, nee. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Entweder war es das NES, das Originale, oder der Game Boy. Ich weiß nicht, was ich eher hatte. Game Boy, ja, das ist auch so eine Trödelmarkt-Konsole gewesen bei mir. Wie, die hat vom Trödelmarkt gekauft oder von Eltern geschenkt? Nee, die Spiele von Trödelmarkt und die landen dann auf einem Stapel. Aber damals war man noch so jung, dass man die gespielt hat, weil wir hatten ja nichts. Ist Stapel der Schande, vielleicht jetzt auch nochmal kurz, um das zu definieren, ist das nur Spiele, die man nie gespielt hat oder die man auch nicht zu Ende gespielt hat? Nee, der Stapel der Schande... Das macht am besten Hannes, der hat mir das gestern in einer Pause hat er mir das nochmal. Meine Frage war Stapel der Schande, normalerweise halt Spiele, die man, wo man denkt, die muss man gespielt haben, weil es halt gute Spiele sind in seinem Bewusstsein, aber man hat sie nicht gespielt. Deswegen die Schande, dass man die Spiele, die man eigentlich gespielt haben muss, nicht gespielt hat und sich wahrscheinlich schon gekauft hat und die liegen zu Hause rum, aber man ist nicht dazu gekommen oder hatte keine Lust. Und der Stapel der Völlerei auf der anderen Seite ist der Stapel mit den ganzen Spielen, die halt billig waren, die man irgendwo mal mitgenommen hat, wo man irgendwie zu einer Zeit dachte, okay, spiele ich alles noch. Und dann hat man 20 Spiele zu Hause nicht ausgepackt, die aber auch einfach nur irgendwelche Spiele sind, die man gekauft hat, weil sie billig waren. Ich bin für diesen Podcast dann der Falsche, weil ich ja auch sehr oft bewusster werde und bei mir liegen wahnsinnig viele Spiele. Zum Beispiel dieses, kannst du noch dich an dieses Wii U-Spiel... Du bist ein einziger Stapel der Völlerei. Bei Wii U sind wir noch nicht. Also ich hätte schon gern, dass wir chronologisch kannst du dich noch erinnern, also für die Wii war das dieses Steven Spielberg Spiel, wo man so eine Art mit den Klötzchen. Wo man Klötzchen umstoßen musste und dieses Spiel, da war ich auf 20 Pressereisen um die ganze Welt mit Steven Spielberg um dieses. Und das ist ja nichts anderes gewesen als so ein, wenn du so autistische Kinder hast, die schickst du dann in so einen Kindergarten, dann müssen die so Klötzchen stapeln und das so richtig machen. Und das war eigentlich dieses Wii-Spiel, wo du mit der Wii-Fernbedienung so einen Ball auf so Türme wirfst. Und das ist so ein Spiel, da hatte ich das Gefühl auch, das neue Tetris ist erfunden worden. Das neue Tetris wurde erfunden. Weil es dieses Spiel dort stand. Und dann hat es, glaube ich, und dann wurde das so rausgeschickt, auch in ganz tollen Pressemustern und so ganz aufwendig. Ich glaube, niemand hat es dann letztendlich wirklich gespielt. Selbst ich habe es nie gespielt und dann nur immer auf diesen Demo-Stations, auf diesen Pressereisen. Also. Ich würde mich dann beteiligen an diesem Gespräch. Spiele, die ich angefangen habe und die zu Ende gespielt habe. So ähnlich ist das dann bei mir auch. Das ist einfach für mich einfacher, weil ich habe 95% aller Spiele, die ich eben zugeschickt auch bekomme als Journalist, in meiner Beantwortung auch als Videospieljournalist, landen ungeöffnet in einem großen blauen Müllsack, den mein ehemaliger Mitbewohner Hannes Mainz kennt, im Keller. Ich habe einen riesigen blauen... Du hast mich gerade Hannes Mainz genannt. Bohnen. Hannes Mainz ist eine andere Geschichte. Bitte nicht. Dem habe ich meinen Finger gebrochen. Egal. Also ich habe dann so wahnsinnig viele... Also da sind dann auch so Spiele dabei, die dann so polnische Entwickler für die Xbox 360, ein Zweiter Weltkriegsspiel... Ich dachte, du sagst jetzt Witcher 3. Nee, was irgendwie so erste Level-Bug vorbei, Spiel geht nicht. Das wurden ja für die 360 und für die damalige Xbox so ganz viele komische Spiele hergestellt. Oh, das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, ne? So ganz kleine, das sind jetzt, heute nennt man das dann Indie-Games, glaube ich. Aber die sind gut. Also heutzutage hast du einen großen Anteil an sehr guten Indie-Spielen. Ja, aber früher kamen die halt als Vollpreisspiel raus, auf CD. Oder auf die Demo-Disc vom PlayStation Magazin. Und hast es dann gespielt und hast festgestellt, dass es einfach noch nicht zu Ende ist. Also, es ist noch nicht fertig gebautes Spiel. Die haben einfach ein Spiel rausgebracht. Wie zum Beispiel so ein komisches Zweite Weltkriegs-Flugzeug-Kriegsspiel, so Call of Duty in 8 Mark Produktionskosten. Mark. Und es war dann wirklich so die erste Mission, du bist irgendwo langgelaufen und dann ging es einfach nicht weiter, weil ein Bug in dem Spiel war. war dann irgendwie so, du bist in der Wand stecken geblieben oder so. Also so richtig schlecht gemachte Spiele. Das war ja der Grund, warum ich mit PC-Spielen aufgehört habe, eine ganze Zeit lang. Ja, das war zu ständig nachpatchen musstest du oder was? Nee, zu 360-Zeiten. Oder so. Ja. Also ich habe mich damals wie wild auf GTA 4 gefreut. Habe mir das sofort beim Release geholt. Habe es zu Hause 3 Stunden lang installiert, weil da 80 Kopierschützer drauf waren. Und dann lief es nicht. Und das war, das hat mich gebrochen. Dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir jetzt eine 360 mit GTA. Ja, das hast du gemacht. Ja. Und eingeschweißt nie bespielt, das steht heute. Doch, nee, GTA habe ich exzessiv gezockt, gerade in der Prüfungszeit. Ja, bei zum Beispiel GTA. Ich spiele es und nehme mir auch immer, wenn ein neues GTA rauskommt, nehme ich mir vor, das spiele ich jetzt endlich durch. So, weil ich wirklich auch eine ganz große Lust und Freude an diesem Spiel habe, aber ich, irgendwann ist es so, dann lässt es mal 2 Tage liegen, dann lässt es eine Woche liegen und dann so, wo muss ich jetzt nochmal hin? Und dann mache ich immer das Gleiche, irgendwie auf die Autobahn fahren und was kaputt machen und dann so leg ich es meist wieder aus. Genau das Problem habe ich nämlich auch in GTA 5, ist jetzt das allererste GTA, was ich tatsächlich durchgespielt habe. Lohnt sich denn? Ja. Also, fünf Jahre später? Also ich glaube an sich, kannst du das bei fast jedem GTA sagen, dass es sich wahrscheinlich dann lohnt am Ende. Das ist jetzt nicht, als ob man da übermäßig belohnt wird oder so, die Story ist dann halt vorbei. Ja. Punkt. Ich glaube ja, dass diese Stapel der Schande im Prinzip auch mittlerweile so ein, der Grund ist, warum dann GTA nochmal fürs iPad rauskommt. Mhm. Denkst du dann, oh San Andreas, spiele ich jetzt auf dem iPad durch. Jetzt spiel ich mal durch. Oder Max Payne. Max Payne habe ich durchgespielt. Ja, aber ich meine jetzt, dass es extra nochmal für ein Tablet rauskommt, das ergibt für mich keinen Sinn, weil die Haptik ist so eine ganz andere. Du kannst mit Controller spielen. Okay. Hm? Habe ich gemacht, finde ich. Du kannst ja ans iPad auch. iPad einen Controller? Ja, du kannst Bluetooth-Controller anschließen. So richtig wie 360-Controller oder Xbox-Controller. Richtig gut. Also es funktioniert auch gut. Leider gibt es keine Spiele. Außer dann Max Payne. Hm. Dann sitzt du halt so da vor deinem iPad und spielst Spiele, die 20 Jahre alt sind. Weil du dann denkst, guck mal, man kann jetzt unterwegs Spiele von vor 20 Jahren mit einem Controller spielen. Ja, aber hab ich nicht. Denkst du dir zu Hause erst auf der Couch? Ich gesagt, ich möchte echt mal wieder Max Payne 1 spielen. Ja, hast du gesagt. Hast du ein iPad schon länger, ja. Das gibt's schon 3-4 Jahre, ja. Ist auch so, Max Payne ist so ein gutes Beispiel wie, oder das wird jetzt ein komplett neuer Podcast, Filme, die man dachte, bei denen die früher gut sind und dann guckt man sie nochmal und Max Payne spielst du dann 20 Jahre oder 10 Jahre später und stellst dann so fest, oh ja, ist okay gealtert. Also so, du rennst halt rum und machst die ganze Zeit dieses, kannst du dich an diesen Move bei Max Payne erinnern, dieses, wenn du dann so in der Luft dich aber so bewegt hast, so. Ja, ja. Und dann so Bein, Kopf, Kopf, Bein und das hast du die ganze Zeit und denkst also, ach, irgendwie ist es doch nicht so geil, wie es Max Payne ist aber tatsächlich fast 20 Jahre alt, wir haben neulich gegoogelt. 96 oder so? Nee, 96 nicht. Aber so 99, 2001 oder so. Ach Moment, 96, ich vergesse ja immer, dass es von 2000 bis 2010 auch 10 Jahre sind. Ja, ja. Für mich ist ja 97 vor 20 Jahren. Ja, 2001, bin mir ziemlich sicher. Also, wir wollten über die Spiele reden, die wir auf irgendwelche Stapel packen. Das Faszinierende ist, du hast ja Hausaufgaben uns gegeben. Naja, damit ihr nicht unvorbereitet hier ankommt und dann sagt, stimmt, das ist ja bei Final Fantasy. Hannes hat, habe ich gesehen, auf seinem Rechner eine Excel-Tabelle. Ja, ja. Und ich möchte gerne wissen, was diese Excel-Tabelle macht. Ich habe als Hausaufgabe geordnet, ich habe eine Liste von allen Spielen, die ich habe. Wow. Das sind wie viele insgesamt? Weiß ich nicht. Die sind nur pro System durchnummeriert. Wichtig für jetzt die Zuhörer ist, Hannes ist Buchhalter. und er hat Listen von Spielen, die ihr alle habt. Und dann kommt die Frage, wie viele Spiele hast du? Und die Antwort ist, weiß ich nicht. Welche Funktion hat dann die Liste? Dass ich mir Spiele nicht doppelt kaufe. Ah, okay. Zum Beispiel. Aber kannst du nicht anhand der Zeilen sehen, wie viele Spiele es insgesamt sind? Nur mal so als grobe Hausnummer. In welcher Zeile ist denn das letzte Spiel? Ich habe unterschiedliche Tabellen für unterschiedliche Also, ich kann pro System sagen, wie viele Spiele ich habe. Na dann los. Kann ich sagen, auf dem Mega Drive habe ich, scroll nach unten, 166 Spiele. Alter, so viele Spiele habe ich noch nie in meinem Leben angefasst. 100? Dann bist du ja der beste Mann. Du hast du die auch alle gespielt? Größtenteils. Wo sind die in deiner Wohnung? Also irgendwo. Hast du noch so eine andere Wohnung? Ich hab auch noch Kisten mit Spielen, die nicht ausgepackt sind. Die einfach, eingepackte Kisten. Wenn du die stellst, diese Spiele, holst du die nur als Modell, Modul? Ja, oder? Nur als Modell. Möchtest du die auch mit Packung haben? Das Schöne am Mega Drive ist ja, das hatte nicht diese Pappverpackungen wie Super Nintendo oder sonst. Ja. Da sind meistens noch Packungen dabei, weißt du ja. Stimmt, du hast diese VHS-Mühlen waren das, ne? Ein bisschen kräftiger. Die Mega Drive-Sachen sahen immer aus wie aus der Videothek geklaut. Ja. Dieses weiße Cover mit dem karierten... Das war Master System. Das war Master System, okay. Da fand ich, die sahen immer aus wie aus der Videothek geklaut. Ich fand halt Mega Drive, ich war halt so Sega. Ich war der 8. Podcast. Ich war Nintendo-Kind. Aber so Sega hatte irgendwie hatten so wenig. Ich war bei mir in der Klasse, war ich auch der Einzige, der einen Mega Drive hatte. Hattest du Freunde? Ja, die hatten alle einen Super Nintendo. Ich war auch absolutes Nintendo-Kind. Wir hatten im Hort einen Videospielraum. Ja, der wirklich? Hort, ein Videospielraum? Ja. Da waren zwei Master-Systeme, zwei SNES, zwei NES und ein alter Computer. Hä? Das ist ja krass. Ein Nerd oder so? Ja. War da irgendwie einer der Kindergärtner so ein Nerd? Das muss ja dann irgendjemand sein. Nee, wie heißen denn die Leute, die Beobachter, die sind das im Hort noch Erzieher oder ja, sind das nur Aufsichtspersonen halt? Die haben uns gefragt, ja, was würdet ihr gerne haben, weil wir haben jetzt hier irgendwie Zuschüsse gekriegt und hast du nicht gesehen? Und haben alle gesagt, ja, Salzgebäck. Nur Salz, ich hasse Salzgebäck. Ne? Das Tollste, das stärkste Kindergartenerinnerung sind diese komischen weißen Brezeln, mit denen man spielen soll. Aber da saßen dann so alle Kinder immer so still im Kreis und haben so wie alte Ziegen an diesem Salzgebäck geleckt. Und dann wurde ja immer so rumgereicht. Also wie so unsere erste Droge waren diese steinharten Mini-Brötchen, die man sich so komplett in den Mund legen konnte. Ich habe diesen Geschmack, während ich mit dir jetzt darüber rede, habe ich im Mund. Dieses Mischung aus Fuß und Salz. Ich weiß ja nicht, was du dir da für einen Fluida reingepackt hast. Das ist Cola. Nee, auf jeden Fall haben dann alle gesagt, ja, wir hätten gern einen Raum, wo Videospiele gespielt werden können, weil nicht alle Kinder sich eine Konsole leisten können oder so. Oder weil die Eltern sagen, kriegst du sowas nicht. Ja. Da haben die sich dafür eingesetzt, dass wir im Keller einen Raum kriegen, wo dann die Konsolen und Fernseher stehen und da könnten wir dann ab und zu mal zocken. Das klingt sehr schön. Das war auch sehr, sehr schön. Das kann vielleicht was auch damit zu tun haben mit dieser DDR-Videospielgeschichte wieder, wo wir, oder bei dem, das waren ja wahrscheinlich auch DDR-Leute, die dich dann erzogen haben, ja, dass das sehr unterstützt wurde in der DDR. Videospielen als Tätigkeit. Ja? Ja, das wurde von der Regierung, deswegen gab es auch diesen BSS-01. Du redest auch von Hort, das war ja dann schon Grundschulzeit, das war ja schon in den 90ern. Aber die Leute, die da gearbeitet haben, sind ja in dieser DDR, sind ja so drin, wissen wir doch alle. Die waren aber relativ jung, die waren alle so Mitte 20. Oh, bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Du hattest nur so Kunstlehrer-Style oder was, so mit dicken Holzketten und... Das nicht, aber die waren schon alle ein bisschen fülliger und älter. Ja, füllig ist jetzt kein Merkmal für schlecht. Nee, aber die hatten alle so schon so den diese Zwischenstufe zwischen Mutti und Oma, weißt du? Ja. So sahen die im Prinzip aus. Was man früher als Kind im Kindergarten dachte, das beginnt mit 20. Mhm. Wo man dann so als 20-Jähriger denkt, das beginnt mit 30. Und als 30-Jähriger sagt man, ach, das ist mit 60. Mhm. Oder 80 jetzt. Ja. 80 ist 69. warte, ich wollte was sagen. Dazu, Felix war übrigens derjenige, der beim der letzte Film deines Lebens einfach mal so eine Rubrik aufgemacht hat, die heißesten Frauen aus den Filmen der 90ern oder irgendwie sowas. Ja, ja. Erika Eleniak? Nee, wir fangen jetzt nicht nochmal an. Aber wie kommst du jetzt darauf? Weil du gerade gesagt hast, ja, die waren völlig. Also Felix hat ein Frauenproblem offensichtlich. Ja, offensichtlich. Ja. Immer. Ja. Schon mein ganzes Leben lang. Kindergarten, DDR, genau. Das wurde halt eben anerzogen, weil die Regierung der DDR festgestellt hat, dass es gut ist, wenn die Kinder spielen, weil sie dann eben Zugang zum Computer erhalten. Und es die gleiche Zeit, als im Westen Videospielhallen verboten wurden. Es gibt ja keine, also Arcades gibt es ja in Westdeutschland überhaupt nicht mehr. Die gab es. Naja, wir kennen nur das Vereinigte Deutschland. Ja. Ich kenne Videospielhallen nur aus dem Urlaub. In Österreich, in Spanien. Österreich, genau. Griechenland. Hast du was verpasst? Und im Westen gibt es noch einen in Hamburg? Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Da gab es dann irgendwie auf der Reeperbahn. Ich glaube nicht mal mehr. Die war cool, da war dieser Flak-Simulator. Da gab es ziemlich coole Sachen. Ja, da hast du dich in so eine Kuppel reingestellt und dann konntest du dann so. Dann musstest du so anstürmende Flugzeuge. Die haben schon echt reingeschissen bei so Videospielhallen. Ne? Ich finde ja, Arcades ist das Beste, was es gibt. Die einzige und erste Arcade-Halle, die ich hier gesehen habe, war in London. Und im Bowling Center gab es einen Jurassic Park an der Delitzschern-Halle. Da gab es einen Jurassic Park Simulator. Simulator. Das war richtig nice. Das war so ein halb geschnittener Ford aus dem ersten Teil. Und dann bist du durch Jurassic Park gefahren und dann hast du noch eine Lightgun. Das war aber Jeep. Achso. Der ist nur ein Nee. Der mit dem Tigermuster. Die dann später in der Tour waren. Was war das? Ein Explorer? Ford Explorer. Ja. Aber auf jeden Fall, um den Übergang nochmal zu schaffen, als wir klein waren, haben wir vermutlich noch keinen Stapel der Schande gehabt, weil die Mittel ja für uns gefehlt haben. Ja, wir waren darauf angewiesen, dass wir irgendwann ein Spiel geschenkt kriegen. Die Videospiele, die ich gespielt habe, sind alle die von meinen Eltern, also die meine Eltern gekauft haben. Nicht für mich. Die haben gezockt? Ja. Und die haben die Spiele durchgezockt im Gegensatz zu mir. Ich war zu der Zeit nur so Casual Gamer. Das gab's bei mir gar nicht. Bei mir auch nicht. Außer Tetris und Gargoyles. Nee, nicht mal Tetris, das hat man zu seinen Eltern gezeigt. So Gargoyles haben deine Eltern gespielt? Meine Mutter liebt Gargoyles. Auf welchem Gerät? Gameboy? Nee, es hieß nicht Gargoyles. Das war irgendwie so ein Ableger von Ghouls and Ghosts. Gargoyles Quest. Gargoyles Quest. Das mit dem Grünen vorne drauf. Hm. Das ist toll. Das habe ich auch gespielt. Das ist gut, ja. Ja. Ja, ist es das Jump'n'Run? Du hast eine Oberwelt gehabt und hattest dann zwischendurch so Jump'n'Run-Level, so ähnlich wie Zelda 2. Genau, ja. Das war, der konnte so spucken und das hat man ganz lange ruckelt auf Game Boy. Und du konntest dich an der Wand festhalten und so. Und das habe ich ziemlich lange sogar. Das ist auch ein Stapel. Oh, das ist ein Spiel, was mit Stolz auf dem Stapel, der wie auch immer welcher. Das habe ich besessen und es gibt, ich glaube auch, dass einfach viele Spiele, die ich glaube bis echt Anfang 20 hatten, für mich, das haben wir vorhin kurz besprochen, keine Story. Nee. Man hat es einfach gespielt. Ja. Und bei Gargoyles, und das ist so, ich habe, weißt du, so einfach so Mega Man. Ich wusste nicht, dass es da eine Geschichte ist. Ich bin einfach da lang gelaufen oder Zelda oder so. Das war einfach selbst Link to the Past. Das habe ich einfach gespielt. Hat auch keine besonders gute Story. Nee, aber ich habe auch nicht mich daran erinnert. Ich möchte jetzt, oder Star Fox. Ich habe jetzt ja auf dem SNES Mini nochmal Star Fox gespielt. Ja. Und dann heißt es, ist ja eine richtige Story. Die reden ja miteinander. Die reden ja miteinander. Und du musst ja dann so. Jetzt macht es auch Sinn, warum der Hase so viel Angst hat und warum der eine Diss und der Frosch so komisch ist. Das verstehe ich jetzt alles erst. Das ist eine Weile her. Wir haben vor 2 Jahren kam das neue Star Fox für die Wii U. Relalin Force oder sowas? Zero. Star Fox Zero. Auf dem N64 hieß es Lyra Force. Ja. Jetzt muss ich gerade mal... Das soll aber scheiße gewesen sein. Nee, das war gut. Okay. Das war genau wie das auf dem SNES. Da machen wir einen kurzen Podcast. Das wollen Leute das wirklich hören, worüber wir hier gerade reden? Davon gehen wir aus. Okay. Also ich würde es mir anhören. Star Fox Zero liegt auf jeden Fall auf meinem Stapel. Ich habe es angefangen, ich habe das erste Level gespielt und dann habe ich es weggelegt. Das macht aber nur zu zweit richtig viel Spaß. Das ist ein Koop-Shooter. Okay. Weil dann hat einer die Wii U-Fernbedienung, steuert den Geschützturm und der andere muss fliegen. Genau, das klingt aber ganz gut eigentlich. Das ist das einzige Spiel, was Sinn mit diesem Pad macht. Hannes hat mich früher auf so Spiele gebracht von diesem Japaner. Das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich regelmäßig daran denke, was ich unbedingt nochmal durchspielen will, diese komischen, total komplizierten Kunstspiele. Wovon von Capcom. Die so super brutal sind und so ganz absurde Grafiken hat. Das gab es von Gamecube. Achso, du meinst Killer 7? Ja, das sind zum Beispiel so Spiele. Ach so eine... wie hieß denn der 50-50? Suda Goichi. Ja, Suda 50. Das fand ich zum Beispiel total mega, aber ich wusste gar nicht. Das ist auch sein bestes Spiel. Also. Ist es, ja. Mhm. Weil es ist so, ich hab's nicht verstanden, was man da macht. Und sowas will ich dann immer, dann denke ich, an so eine Spiele denke ich dann immer relativ häufig nochmal irgendwann und denke dann an den Erfolg der Switch und hoffe, dass dann für die Switch sowas nochmal rauskommt. Ja, also Suda 51 hat ein neues Spiel angekündigt für Switch. Okay. Also das neue No More Heroes. Der hat ja danach diese No More Heroes-Reihe angefangen. Ja. Und der hat jetzt gesagt, es kommt ein neues. Ich finde, ich bin ja sehr glücklich über den großen Erfolg der Switch. Als jemand, der zu Hause kaum noch spielen kann, weil ich nie zu Hause bin. Aber die Switch ist für mich tatsächlich die perfekte Konsole. Ich habe in diesem Jahr noch nie so viele Videospiele gespielt wie in diesem Jahr. Zum Beispiel, ich habe das aktuelle Zelda, da kannst du dir die Zeiten dann kurz zeigen lassen, wie lange du das. Ich habe das, glaube ich, knapp 100 Stunden. So, das ist einfach, weil ich. Das ist für andere klar, wenn du viel fliegst und so, dann hast du ja nicht. Ja, das, was ich bin dieses Jahr 400 Stunden Flugzeug geflogen. Habe ich in meiner App gesehen, die mir so ausrechnet, wie lange ich Flugzeug geflogen bin. So viele Stunden hat er nicht mal ein Jahr. Und der erste Gedanke, den ich hatte, Mensch, hätte ich noch 300 Stunden weiter Zelda eigentlich noch spielen. Was habe ich mit den anderen 300 Stunden im Flugzeug gemacht? Du hast gewartet. Dass du aussteigen kannst. Gewartet. Standst im Gang. Ich habe versucht, Splatoon zu spielen, was ich ja nicht so richtig verstehe. Magst du nicht, ne? Ja, irgendwie erschließt es mir nicht, ne. Das hätte besser in diese Quake Arena Zeit gepasst, denke ich. Wahrscheinlich. Also ich habe es ein paar Mal... 2002. Ja, so die Ecke. 99, 2000. Doom, das neue. Definitiv Stapel der Schande. Ja, bei mir bisher auch. Hast du es für Switch? Ich hab's für die Switch. Ich bin jetzt vor allem auch gerade an der Stelle, wo mir echt die Munition ausgeht, aber ich auch keine neue finde und einfach so viele Monster auf mich zusteuern, dass ich nicht weiterkomme. Warte, wie geht bei Doom die Munition aus? Die geht aus? Machst du machst auch einen Special Move und dann kriegst du die von den Monstern, oder? Ja. Das ist ja das Schöne eigentlich. Du kriegst irgendwie Energie, aber ja, du kriegst bei Special Moves kriegst du eigentlich nur. Du kriegst Energie für die normalen Special Moves und mit der Kettensäge Munition. Die Kettensäge braucht aber auch Sprit. Ja. Den findest du in Maniac Mansion. Nie durchgespielt. Weil immer wenn sich so. Weil es gibt ja immer so, es gibt ja zwei Ebenen, das sind drei Ebenen wahrscheinlich, das Nerd-Gesprächs. Es gibt diese Leute, die dann immer so erzählen, ach Mensch, Videospiele, früher wisst ihr noch Maniac Mansion. Und dann muss ich immer in diesen Gesprächen so tun, als A, als hätte ich es gespielt, als hätte ich es durchgespielt. Weil ich habe Manic Mansion nur gespielt bei Day of Tentacle auf dem Computer. Mhm. Spiel. Ich habe Manic Mansion nie so gehabt oder gespielt. Oder Loom. Da kommen die Leute dann immer mit Loom. Oder Loom liegt auf meinem Stapel der Schande. Und da das ein sehr altes Spiel ist, wollen wir dann langsam anfangen, da reinzufinden. Ja. Weil du meinst, man muss jetzt Struktur reinbringen. Ich will wirklich mal ein bisschen Struktur. Also wir gehen jetzt zurück zu den alten Stapel der Schande. Ja, wir fangen, also meine Anfangsfrage wäre, was denkt ihr denn, wann das erste Spiel auf eurem Stapel der Schande gelandet ist? Ja, und im Resten wir jetzt wirklich von selbst gekauften Spielen? Nicht zwangsläufig, kann nur ein Geschenk gewesen sein. Hm. Fällt mir sofort ein. Prince of Persia 2. Retro-Pixel... Na richtig, für den PC damals. Und ich hatte den ersten durchgespielt, hab damit den Pepino konnte man an so einem Computer sich so Raubkopien ziehen, hatte dann den Herbstlaub-Virus auf den Rechner meines Vaters gebracht. Testversion? Ja. Hab mir dann aber auch die Originalversion geholt, nachdem mein Onkel den Rechner repariert hat und so, oh Gott. Allerdings frage ich mich dann immer damals, was konnte vom 286er damals für private Daten? Keine Ahnung. Da war ja nichts drauf auf diesen Rechnern. Aber alle hatten Angst vor Viren. Aber es war nichts auf, da war drauf Videospiele und Paint. Genau. Aber mein Vater hat ja auch... Wenn du 3.11 hast oder 3.1? Nee, meine Eltern haben ja mit diesen Computern auch, die waren so da. Und ich war dann im BTX und habe auf der Telekom-Seite diese teuren Pornobilder mir angeguckt mit 11. Mann, Tim, bist du frühreif, ey. Das ging bei mir auch früher. Ja, so. Ja, bei mir mit 16. Was? Also Prince of Persia weiß ich noch, der zweite Teil. Ja, oder Rebel Assault. Was? Ja, so sprichst du das aus? Ja, ich bin so lustig. Rebel Assault. Das ist wahnsinnig lustig. Geschichte dazu ist, dass Hannes Mainz und Robert Meyer... Ich werde aber die Namen hier rauspiepen. Nee, mach bitte, lasse drin. Hannes Mainz und Robert Meyer. Wir haben uns... Robert Meyer hatte immer alle Videospiele. Der hatte auch so Flight of the Amazon Queen. So PC-Spiele, die wirklich so seltsam sind. Er hatte die auch mal... Das war aber auch ein Klicken... Ein Klick von 18. Ja. Und wir haben immer dieses Spiel gespielt und gehofft, wann kommt denn jetzt dieses ab 18? Weil ab 18 hieß für einen deutschen Jugendlichen mit 15 Brüste. Und nicht Gewalt. Wir wussten halt nicht, dass ab 18 in den USA halt brutal heißt. So brutal war es auch gar nicht. Es war eigentlich so brutal. Ziemlich zahm. Und da haben wir uns eben dieses Spiel, hat sich Robert Meyer Rebel Assault gekauft. Und Robert Meyer und Hannes Mainz haben sich so wie Hannes Boden gerade darüber lustig gemacht, dass ich mal nie wusste, wie man dieses Spiel ausspricht. Rebel Assault. Und da kann ich mich auch nur daran erinnern, dass wir immer und immer wieder diese gleichen Quicktime-Filme da abgespielt haben. Immer mit dieser TIE Fighter, Weltraum kaputt. Und das war dann aber auch, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber das ist so, oder das Blade Runner-Spiel war genauso von Westwood. Oh, da hat Felix ganz viel zu erzählen. Aber vorher, ja. Sprachfehler. Ich habe eine ganze Weile lang Day of the Tentacle gesagt zu Day of the Tentacle. Weil das ist, glaube ich, der einzige, der alle Videospiele mal richtig ausspricht, ist Hannes. Nee. Das Ding ist, man ist ja als Kind darauf angewiesen, dass einem jemand sagt, wie es richtig ausgesprochen wird. Ja. Wenn derjenige aber nicht weiß, wie es ausgesprochen wird. Und ihr kommt auch beide aus Halle, da wird grundsätzlich alles falsch ausgesprochen. Das stimmt ja schon mal gar nicht. Ich glaube, dir stehen deine Zähne zu enge. Das kann man mal sagen. Hast du falsch ausgesprochen? Tomb Raider. Tomb Raider. Das haben wir ja alle gesagt, Tomb Raider. Und die Frau hieß ja auch Tomb Raider. Ja, ja. Nee, sie hieß Laura. Linky ist auch ganz, Laura ganz lange Kraft. Der Zelda. Stimmt, Link war ganz lange Zelda. Ja. Was gab es dann noch in diesen Spielen, wo man dann so die Figuren einfach falsch genannt hat, weil man dachte, das... Ich habe immer... Nee, habe ich nicht. Sag mal, weißt du, was gerade nochmal neu gereleased wird fürs iPad? A Friend and His Blob. Ja, das kommt nochmal neu. Ja, ist das ein neues Spiel, oder? Nee, es ist das alte nochmal neu gemacht. Ein ganz tolles Spiel, auch auf meinem Stapel der Schande. Meine Oma ist Rechtsanwältin. Da hatte irgendwie sehr viel Geld nach der Wende. Und freitags kam meine Oma immer zu uns nach Hause. Und manchmal hat mir meine Oma Gameboy-Spiele mitgebracht. So Ditchpizza und Gameboy-Spiele. Zwei Dinge, die dazu geführt haben, dass ich wirklich sehr spät meine erste Freundin hatte und wirklich lange auf dem Weg war. A Boy and His Blob. Und dieses Spiel war auf Englisch und meine Oma hatte mir Diner Blast damit gebracht. Auch auf Englisch. Und das war dann so, ich habe diese Spiele einfach nicht verstanden, weil ich eben noch kein Englisch konnte. Und dieses, das ist ein super Spiel, da musst du, hast du so einen Blobfreund und dem gibst du so... Ich sehe gerade, das sieht ganz toll aus. Dann gibst du dem so Jelly Bellies und der kriegt dann so verschiedene... Das ist großartig, ja. Das ist echt Funktionen. Gut. Aber ich habe auch meine erste eigene Konsole, die wirklich nur mir gehört hat, war auch der Gameboy. Den habe ich auch von meiner Oma bekommen. Und dann Spiele auch immer so dann von der Oma zu Weihnachten immer ein Spiel. Also, hast du dir damals Spiele gewünscht? Oder hatte. Aber ja, also nachdem ich Super Mario Land durch hatte, wollte ich Super Mario Land 2 haben. Ja. Und dann hat es auch so lange gedauert, dass dann schon irgendwie hier Wario Land raus war. Super Spiel. Was dann ausverkauft war. Und dann habe ich dann erst Super Mario Land 2 bekommen. Hier 6 Golden Coins. Das war auch großartig. Ja. Also da gab es schon Sachen, die ich mir gewünscht habe. Gab auch so Momente, wo ich dann halt mit meiner Oma zum Kaufhof am Alex gegangen bin und dann in die Videospielabteilung und mir dann das Spiel ausgesucht habe, was es dann irgendwann später zu Weihnachten gab. Das fehlt mir. Das fehlt mir, dieses, dass es Videospielabteilungen gibt, wo du verschiedene Verpackungen auch hast. Also die verschieden aussehen und du wusstest, das ist ein PC-Spiel und das ist ein Gameboy-Spiel und das ist so große und kleine und das gibt's ja gar nicht mehr. Das ist ja, du hast ja alle mal diese blöden DVD-Hüllen. Ja. Und dann diese komischen, sehr seltsamen Switch-Hüllen. Die sind wirklich komisch. Die hättest du mal wirklich, also wirklich kleiner machen können. Da fand ich halt die DDS-Hüllen schöner. Ja. DS im Übrigen ist das System mit den meisten Stapel der Schande. Ich würde sagen, 99,9% aller DS-Spiele, die ich besitze, sind Stapel der Schande-Spiele. Meinst du nicht, dass die 360 eher dein Schandenstapel... Aber wenn du ein eigenes Kellerabteil hast, wo nur Xbox 360 spielt. Ich wurde mal einfach, das kommt nur darauf an, wer mich damals bemustert hatte immer. Das war dann so. Sag mal nochmal zurück zum Gameboy. Deiner Blaster war Bomberman, genau, oder? Genau. Das hieß bei uns nur anders. Das hieß bei Europa, warum auch immer Deiner Blaster, wahrscheinlich ein Lizenzding oder so. Ja, vielleicht gab es irgendwas, was in Europa schon Bomberman hieß oder so. Und dieses Spiel kommt jetzt neu fürs iPad raus, dieses Boy, das Blob oder so ähnlich. Ja. Genau. Und da weiß ich, das werde ich definitiv auf dem iPad spielen, weil ich mich erinnere, wie ich auf dem Bauch in meinem Kinderzimmer lag und nicht verstanden habe, gar nichts, was man in diesem Spiel machen muss, weil ich kein Englisch konnte. Da wurde, du musstest halt eben diese orange Jelly Belly machen, dass er hoch springen kann und so. Das habe ich einfach nicht verstanden. Ja, Lokalisation war damals einfach noch kein Thema bei den ganzen NES und Gameboy-Spielen. Ja, weil du ich kenne nur so Geschichten von Nintendo, wie sie diese japanischen Spiele übersetzt haben. Das gab es, ja. Und die waren dann immer so, da waren sie so... Ganz witzig waren sie da. Ach, hier mit die Lindenstraße fängt gleich. Genau. Wir müssen alle los. Wir waren das bei. Siegerdorf im Hane. Ja, im Koboldorf. Das fand ich eigentlich ganz niedlich. Ich fand das bescheuert. Diese ganzen Groß-Ostheim-Synchronisationen, die fand ich alle dumm. Ich kenn Laverne von Day of Tentakel. Laverne, ja. Die Frau, die das uns in Deutschland. Kennst du? Ja, das ist Alexandra Wanko, die ganz lange die Pressesprecherin von Sony war. Also eine von den 15 Pressesprechern, die da am Pressetanten. Da könntest du mir mein Autogramm holen. Da waren wir zusammen mal bei einem Event am Potsdamer Platz, wo sie uns irgendwie den GPS-Sender von der PSP gezeigt haben. Ach, diesen komischen, wo diese PSP-Sachen, wo man so... Diese PSP-Ansteckteile, die es damals Tausende gab, die niemand haben wollte. Ja, die ist ja auch sehr nett. Glaube ich, sie hat ja Laverne gesprochen. Ja. Achso, zurück zu Day of Tentakel. Wir sind ja, ich rede zu viel. Du musst auch mal sehen, wir sind auch hier. Ja, wir sind, wir lassen euch ausreden. Das ist, glaube ich, das Ding. Ah, oh. Das weiß ich, was das bedeutet. Ich glaube, der erste Stapel der Schande, das war auch direkt ein Stapel, weil irgendwann mein Cousin nach Hause kam, zu uns, hat uns besucht, hat irgendwie nur zwei Straßen weiter gewohnt und hat gesagt, ihr habt ja jetzt einen Computer, da bringe ich euch mal was mit. Und dann bringt er so einen großen Diskettenträger mit 50 Spielen mit. Und das war... Ich war wirklich Tilt im Gesicht und ich wusste einfach überhaupt nicht damit umzugehen, so wie jetzt gleich alle Spiele oder wie läuft jetzt Weihnachten ab, wenn ich eh schon alles habe? Da wird ja nichts mehr kommen. Weihnachten versaut. Ich besitze jetzt alles. Was waren das für Spiele? Irgendwas mit Pluto, Space Babes von Pluto. Das war tatsächlich das allererste Spiel, das ich mit meinem Papa zusammen gespielt habe. Pluto Babes von Pluto? Space Babes from Pluto. Jörg, yeah, Shareware. Ja, war es wahrscheinlich auch. Das Wort habe ich bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesagt. Shareware. Stimmt. Letztes Mal bei der G. Nee, war doch nicht Space Babes from Pluto, war das nicht. Aber irgendwas anderes, ein sehr obskurer Name irgendwie mit Robotern und mit Raumschiffen und hast du nicht gesehen. Das war das erste Spiel. Da hat mein Papa gesagt, Nidi, komm, wir machen das jetzt. Und wir spielen jetzt mal was zusammen. Dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Und wenn du damit klarkommst, kannst du auch mal alleine spielen. Weil ich saß immer bei Also Video. Hat dein Vater doch Videospiele gespielt? Ja, aber mehr so aus Interesse. Und ich glaube, das hatte auch einen erzieherischen... Normalerweise spielt man Videospiele aus Hass. Dein Vater aus Interesse. Nein, ich meine dieses Interesse. Was ist denn eigentlich so ein Videospiel? Also nicht so dieses, ich muss jetzt irgendeine Beschäftigung machen, sondern wirklich so wie, ich möchte sehen, wie auf meinem Computer, der normalerweise nur MS-DOS-Codes anzeigt, sehen, wie da Grafik ist oder Optik. Ja. Dann habe ich das gespielt und dann dachte ich, okay, das mache ich dann jetzt immer. Das ist aber ganz traurige Genese. So, da habe ich es gespielt, ja, dann dachte ich mir, ja. Wie so der erste Heroin-Schuss war das. Ja. Das war mein erstes PC-Spiel eigentlich. Auf jeden Fall habe ich lange Sokoban gespielt. Das war mein erstes PC-Spiel. Also nicht mein eigenes, sondern der. Also wir hatten keinen 286er, wir hatten, glaube ich, einen Schneider Joyce. Hm. Und Sokoban war das erste Spiel, was ich am Rechner gespielt habe. Das mit dem Fahrstuhl, ne? Wo man immer fest. Ja, genau. Und den Kisten schieben und dann eine Etage höher fahren. Ja. Mein erstes PC-Spiel war tatsächlich Blade Runner. Wirklich? Ja. Das Westwood Blade Runner. Ja, da habe ich mich riesig drauf gefreut damals. Echt jetzt? So spät? Ja, ich hatte echt spät einen PC. Du hattest erst mit 16 deine ersten sexuellen Fantasien. Er hatte sehr spät, da hat er mit 11 schon Nacktbilder angeguckt, aber mit 16 den PC erst bekommen. Ja, ich hab immer die Praline von meinen Eltern gefunden. Moment. Ich war auf Quellekataloge angewiesen. Ja, ich hatte weder Praline noch Quellekataloge. Ja, vielleicht war es auch Otto, Entschuldigung. Ne, nischt für uns, weil bei uns gab es so Bestellen, machen nur Wessis, haben meine Eltern immer gesagt. Ja, na, meine Mutter hat auch immer von den Pharmabuden die Kataloge gekriegt, die ist ja schon ganz lange. Ja, und bist du auf Toilette gegangen mit so Herzmedikamentenbildern? Ja, ich habe gewartet, bis meine Eltern bei der Arbeit waren. Oder so. Mmh, Benzokain. Und dann schön im Wohnzimmer neben den Wellensittichen. Was ja gar nicht stimmt, das war nämlich nur ein Scherz. Ach so, ein Freund hat dir erzählt, dass er im Wohnzimmer... Gucken, wir hatten eine Katze. die Nähe. Haustiere gucken einem ja zu, ne? Die laufen ja an einem vorbei. Und das wollte ich wissen, weil auf Wellensittich das auch machen, weil die müssen ja mit ihrem Auge seitlich gucken. Katzen könnte ich auch von vorne angucken. Naja. Egal, wir reden über das Ganze. Grundsätzlich ist ja ein Wellensittich. Wie heißt dieser Sex-Podcast davon mit Vergnügen? Das machen wir ja nicht. Sexvergnügen. Ja, Sexvergnügen, genau. Das wollen jetzt auch nicht sowas machen. Nee, ich schneide das raus. Das ist. Hier wird nicht geschnitten. Ein bisschen dreckig. Okay, zurück zu den Westwood Blade Runner. Ja. Aber das ist jetzt leider kein Stapel der Schande Spiel, weil das hast du durchgespielt, ich viermal durchgespielt. Also viermal? Ich hab alle Enden gesehen. Ne? Das ist ja auch ein Konzept, was mich wirklich schockt und davon abhält, Spiele zu spielen. Mehrere Enden. Ja, hängt vom Spiel ab. Wenn das Gameplay dich bei Laune hält, dann das Spiel fasziniert mich bis heute immer noch, weil es einfach so gut aussah. Also die Figuren nicht, weil die ja total verpixelt waren, aber die Hintergründe waren einfach bombig und der Soundtrack war auch stimmig. Also es hat wunderbar einfach in dieses Blade Runner-Universum gepasst. Wie hieß denn dieses Westworld-Rollenspiel? Das habe ich sehr lange gespielt. Auf 4 CDs kam das. Du meinst aber nicht Ring der Nibelungen. Nee. Das liegt nämlich bei mir auf dem Stapel der PC-Schande. Das liegt bei jedem Opernfan und bei jedem Literaturwissenschaftler auch auf dem Stapel der Schande. Das Spiel? Nee, das jeweilige Buch oder die Oper dazu. Nee, das Ring der Nibelungen, das war so ein Ding mit 8 CD-ROMs oder so, wo du dir schon denkst, okay, das muss durchaus sehr gut sein, weil es sind unheimlich viele CD-ROMs. Und ich habe das eingelegt und dachte mir so, naja. War das dieses Spiel, was hier der die alte Firma von David Cage gemacht hat damals? Oh, das kann sein. David Cage, der dieses coole 3D Shooter gemacht hat? Nee, David Cage ist der, der Heavy Rain gemacht hat und jetzt gerade so. Detroit Become Human macht. Nee, ich glaube nicht. Das war von derselben Firma, die diese ganzen Atlantis Adventures gemacht hat. Kenn ich gar nicht. LucasArts? Sind so ein bisschen. Nee, nicht LucasArts. Das war so die erste Zeit, wo sie so gerenderte 3D-Grafik benutzt haben. Da gibt es ein Spiel. Myst. Ja, genau. So was ich durchgespielt habe und was ich bis heute liebe und auch noch die CDs dazu besitze. Ich mach's spannend. Es gibt zwei Teile von diesem Spiel. Der erste Teil ist auf 7 CD-ROMs. Vielleicht errät's ja jemand. Zeig mal kurz, es hat 2 von 5 Sternen. Ja. Für 1,78. Bei Amazon? Schreibung die Legende. Jo, echt, so überlege ich, ob ich das bestelle. Was dann habe ich es nochmal. Oh Gott. Phantasmagoria. Phantasmagoria 1 und 2 hast du durchgespielt? Was bist du für ein krankes Schwein? Ich habe es geliebt. Aber hast du auch die ganze Zeit auf Brüste gewartet. Brüste und Blut. Das war so, ich fand es so großartig. Ich fand das Magoria hat mir so gut gefallen. Ich fand es sensationell. Was läuft bei dir eigentlich? Nein! fand ich ein super Spiel. Ich fand es toll mit diesen Schauspielern. Da musstest du ja auch nicht wissen, wie es geht. Du hast einfach geklickt mit der Maus. Das ist immer einfach nur auf alles gesucht, was passiert. Nur mal kurz, das ist von Cryo Interactive gewesen. Das Ring? Zeig mal bitte. Ring der Nibelungen. Und, Das ist doch von denen dann. Wenn es aus Frankreich kommt, müssen die das sein. Nee, ich habe ja gerade nachgeguckt. Ich hätte es nur nicht gedacht. Ah, Axel Tribe, genau, das Studio. Ja, genau. Das war halt der Typ, den wir auf der Gamescom interviewt haben hier zu Detroit. Oh, okay. Das war ja ein ganz tolles Interview. Was, 2 Zeilen im Fokus dann wurden? Keiner, nee. Aber sein Foto hat es ja geschafft. Na, immerhin. Er war Fotogen. Genau, er war der, deswegen kam ich drauf, dass der das Spiel gemacht hat damals. Ey, dann hätte ich das ja mal mitbringen können. Ja. Du hättest ja signieren lassen können, dann hättest du für 2,14 Euro verkaufen können. Ja, oder vielleicht dann nur noch 1 Euro, weil was draufsteht. Ja, also Phantasmagoria durchgespielt, weiß ich. Man erinnert sich auch sehr gut an die Spiele, die man durchgespielt hat. Damals, ja. Also ich weiß, wie gesagt, also bei mir standen halt, das NES und der Gameboy waren irgendwie auf einmal da. Und NES haben meine Eltern damals gespielt, die haben wirklich Mario 1 bis 3 komplett durchgespielt, aber die waren da auch so krass dahinter. Es gab ja bei Mario auch dieses Memory-Spiel. Was hast du für coole Eltern, Felix? Die haben dieses Memory-Spiel, haben die sich wirklich aufgeschrieben, wo jede Karte zusammengehört. Dass du das quasi, wenn du die Aufzeichnung dazu hattest, konntest du das Memory in einem Zug dann durchspielen und hast dann, weiß ich, ein Leben oder so extra gekriegt, ich weiß es nicht mehr. Das haben die wirklich komplett durchgespielt. Auch, ich glaube, bei Mega Man sind sie ein bisschen verzweifelt. Wie jeder, außer Nils. Ja, ja. Als Kind hast du das durchgespielt? Nee. Ja, siehst du. Ich hatte auch ganz lange nur das Mega Man für den Game Boy, Mega Man 2, das war ja so ein Best-of immer. Also es kamen immer 2 Mega Man-Teile für das NES und dann kam ein Teil für den Game Boy, wo du die Endgegner dann werden irgendwie verschwurbelt. Und habe ich aber auch nie durchgespielt, aber ich würde es nicht im Stapel der Schande packen, weil als Kind hat man es... Man hat es eh ewig gespielt, auch wenn man es nicht durchgespielt hat. Ja, ich weiß auch nicht, wie meine Eltern das... Wir hatten auch so ein Simpsons-Spiel fürs NES. Simpsons and the Mutants from Mars oder so. Ganz toll. Das haben meine Eltern durchgespielt. Ja, auch dieses Escape from Camp Krusty. Camp Krusty. Und was auch gut war Virtual Bart. Die waren nicht gut. Aber das Escape from Camp Krusty habe ich so lange gespielt und immer nur das erste Level. Und dann konntest du überhaupt nicht richtig springen. Ja, das ist das Mega-Ding, was immer so, du springst, dann ist da ein Donut, den du einsammeln kannst. Und dann fängt es an zu flackern im Moment, wo du springst. So flacker, flacker, flacker, flacker. Das war nicht gut gemacht tatsächlich, aber irgendwie hatte ich Freude und diese Simpsons-Titelmelodie. Ja, man hat das eigentlich nur gezockt, weil man sich dachte, ich kann irgendwas mit den Simpsons unterwegs machen. Ja, ja, das war so im Prinzip so, bis ich 10, 11 war das immer so mein Spielprinzip. Ich spiele es jetzt einfach nur, bis ich keine Lust mehr habe. Ja. Meine Eltern haben das natürlich dann irgendwie wirklich durchgespielt und ich glaube, das erste Spiel, was ich wirklich haben wollte, war für den Game Boy das Power Rangers, der Filmspiel. Für den Game Boy. Für den Game Boy. Oh, da hätte ich gleich eine Story, wenn du auserzählt hast. Naja, aber ich habe es natürlich nie durchgespielt und deswegen steht es auf jeden Fall auch auf meinem Stand wieder schon. Ich denke mal die ganze Zeit, das nimmt nicht auf, habe ich ganz so Angst vor. Doch nicht, ich habe da ein Auge drauf. Okay, rot heißt, es nimmt auf, ne? Ja. Gut, okay. Ich habe gerade, ich bin gerade so dieses... Dieses No-SD-Card heißt das. Das habe ich kontrolliert. Power Rangers, der Film fürs SNES, hatte ich mir damals ausgeliehen, in der Videothek in Heidelmod. Aber war das nicht das Gleiche, dass es nur halt in Farbe war? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Hälfte der Level und du hast, glaube ich, nur 2 Power Ranger von 5. Die Farben wäre eh nicht erkannt. Ich fand es eigentlich auch nicht gut. Nee, aber für das SNES war es gut. Das war so ein Brawler, so Final Fight. Ah, die mag ich so wie Battletoads? Ja, sowas in der Art. Ja, die finde ich ja toll, die Spiele. Also auf jeden Fall, ich fand das so toll, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte das haben. Und hat sie gesagt, das trifft sich, Nili. An der Videothek kann man nämlich Spiele eintauschen, wenn man dann 10 Mark oder 20 Mark drauflegt. So sind wir zur Videothek gegangen. Und ich sag so, ich würde gerne eintauschen gegen Power Rangers. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit hatte. Es war nichts Tolles. Die goldene Zelda. Link to the Past, Super Sonder Edition. Nee, oh, das ist noch ein ganz anderer Stapel der Schande, aber dazu wirklich später dann. Wie später? Wir sind ja erst bei einer Stunde. Wir sind ja auch erst beim Gameboy. Wir haben gerade mal angefangen. Ja, wir sind noch beim Prolog. So. Wir sind noch in den 90ern. Also auf jeden Fall, ich habe dann so ein Spiel abgegeben und sagt so, dann sagt die Frau halt so, naja, dann nimmst du dir jetzt eins und dann kriegst du das. Und hat meine Mutti gesagt, die 10 Mark brauchst du nicht bezahlen, die gibt dir deine Mami. Und ich dachte so, oh geil. Das Wochenende werde ich hier nur Power Rangers zocken. Nehme so dieses Power Rangers aus dem Regal, gebe ihr das so und sie so, nee, nicht die Spiele aus dem Verleih, die da drüben aus der Kiste. Und dann war ich aber so bedrückt und ich wollte mir die Blöße nicht geben vor meiner Mutter, dass ich nicht wüsste, was ich gerade machen soll. Also gehe ich zu der Kiste und nehme mir Dennis the Menace. Oh. Aber das war doch, glaube ich, ganz gut, oder? Nein, das ist richtig scheiße. Ist das eigentlich noch, dieses gab es ja halt zu jedem Film früher irgendwie diese schlechte Spiele. Gibt es das noch? Das wäre auch mein eigener Podcast, Filmspiele. Ja, gibt's noch. Da machst du ein Fass auf. Da kannst du nämlich auch über Spielfilme reden. Von Uwe Boll kannst du halt eigentlich der Punkt, das wäre sofort dein nächster Podcast. Das wäre ja ein Podcast, ja. Doch, gibt es noch, aber das wird jetzt ausgelagert auf diese ganze Tablet und Telefongeschichte. Ah ja, stimmt. Die machen dann halt auch. Stranger Things, dieses, was ganz gut war. Das war gut, ja. Na, letzte Generation gab es immer noch relativ viele so Filme, schlechte Spiele. Zum Beispiel hier diese Iron Man-Spiele. Ich habe es bekommen. Aber das Captain America-Spiel war sehr gut. Es gab ein Captain America-Spiel? Ja, für die 360. Es gab immer mal ein, zwei gute. Ich glaube, hier so ein X-Men Wolverine Origins für die Xbox war auch gut. Das, ich weiß nicht, ob das noch indiziert ist. Wirklich? Ja, das ist nämlich richtig brutal. Hä, also das ist so richtig, wie Wolverine nach den Comics sein sollte. Also die erste Szene ist, Wolverine fällt aus dem Flugzeug, landet auf dem Boden und sein ganzes Fleisch hängt ihm vom Körper runter. Und dann kannst du irgendwie durch die Wand Leute in den Kopf stechen mit deinen Klauen. Also das ist echt heftig. Du nimmst die Leute förmlich auseinander. Das ist ja dieses ganz tolle Vietnam-Spiel, was es für ein Thema gab. Nee, meinst du vielleicht Soldier of Fortune? Ja! Boah. Soldier of Fortune! Soldier of Fortune. Geil, mach mal den Arm ab, Tino! Schieß mal den Arm ab! Und wenn du erstmal in den Bauch gebannert hast, kam irgendwann die Eingeweide mit raus. Ich glaube, das war unsere kindliche Fantasie, hat daraus Eingeweide gemacht. Das kam so rote, das war ja auch total polygonig. Das war ja so... Für damals ging das. Das war das erste Spiel, wo in meinem Kopf manifestiert wurde, okay, eine Desert Eagle ist eine krasse Pistole. Ja, ja, genau. Aber direkt, der ganze halbe Torso war weg. Also nicht stimmt, du konntest ja richtig klein schießen. Ja, ja. Selbst als das noch war auch der einzige Boden Grund, warum ich dieses Spiel tatsächlich ich hab's durchgespielt sogar. Echt? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft. Das war ein bisschen pervers, das Spiel. Das war wirklich, also das war nicht ohne Grund indiziert. Ja, es ist eigentlich immer noch ein Sinn. Es sind so ein Spiel, die sind immer noch auf der Liste wahrscheinlich und die sind Kinder runter. Es gab zwei Versionen, einmal die für Deutschland. Ah, und die Roboter-Version, wo so Schrauben rauskommen. Ne? Ja. Und grünes Blut, das ist sowieso so lächerlich, finde ich. War das nicht bei Half-Life so? Bei Half-Life auch. Es gibt ganz viele, bei Counter-Strike war das auch so. Oh, Half-Life liegt auf meinem Stapel der Schande. Nein! Nein, Felix Fröhlich. Ich möchte, dass du jetzt bitte gehst. Das ist bei mir aber genauso. Half-Life, Half-Life 2. Hannes und Felix, wie könnt ihr es wagen? Also bei Half-Life 2 muss ich es tatsächlich auf den Rechner schieben, weil mein Rechner ist nicht hinterhergekommen und das hat dann einfach keinen Spaß gemacht. Aber Half-Life 1, ich glaube dadurch, dass ich diese deutsche Fassung hatte, hat das keinen Spaß gemacht. Ich wollte Blut sehen, so blöd bescheuert das klang. Verstehe. Ich hatte damals keinen Rechner. Ich habe gewartet, dass endlich die Dreamcast-Version rauskommt. Ja, ich habe es auch für Dreamcast gespielt. Die kam aber nie raus. Moment, jetzt hat es aber gespielt auf Dreamcast. Das kam auf jeden Fall raus. Naja, es gab, sie wurde irgendwann, also nicht zum Kaufen, nee. Hä? Die wurde irgendwann released dann halt und dann konnte man sich die brennen, wahrscheinlich. Ich habe Half-Life auf Konsole gespielt, auf jeden Fall. Die wurde dann für PlayStation 2 umgesetzt, die Dreamcast-Version. Aber sie kam nie auf den Dreamcast. Ah, okay. Soweit ich weiß. Also ich muss auch wirklich nochmal sagen, ne, ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörer dieses Podcasts wissen, Half-Life ist echt ein gutes Spiel. Klar, ich fand es ja auch nicht scheiße. Aber nur die Grafik war halt besser auf der Dreamcast. Wirklich? Naja, es war dann schon Zeit, ein paar Jahre später. Dreamcast, das war schon ein ganz schöner Atzen an Maschine. Ist die Dreamcast das, was heute die Xbox Pro ist? Nee, wie heißt die? Xbox One S. Xbox One X. Ja, mit dem Unterschied, dass die Dreamcast Spiele hat. Ja. Ich habe die ja jetzt mir mal geben lassen. Xbox One X. Geben lassen. Und habe ja mit einem alten 94-jährigen Wehrmachtssoldaten dann Call of Duty gespielt. Oh Gott. Und das, was ich sehr an der Konsole mag, ist, dass es kein Netzteil mehr gibt. Was ich aber dann als Gedanken dazu ganz schön traurig finde. Dass man an einer Konsole mag, dass man sie einfach mal schnell mitnehmen kann. Weil mich an Xbox immer genervt hat, dass du irgendwie diesen... Boah, das war ein schöner Krass-Riegel. Das war, ich hab nicht geheißt im Hallo, das war ein Ziegelstein. Ja. Er hat genauso viel gewogen, die 360, war genauso groß. Also du hattest eine Heizung und einen Föhn in der 360, ja. Und sonst ist ja, aber sonst das ist so egal, finde ich, ob du PlayStation oder Xbox hast mittlerweile. Ja, ist eben nicht egal, weil auf der... Ja, du musst PlayStation halt, hast du halt Spiele. Ja, du hast halt auf der PlayStation dann eben so Schnack. Ja, Uncharted finde ich wäre für mich gespielt. Metal Gear. Metal Gear ist alles für alles. Metal Gear alles. Metal Gear 5? Metal Gear 5, ja, aber. Na okay. Na, mittlerweile gibt es doch diese großen Boxen. Also Metal Gear 1 kannst du halt nicht auf der Xbox One X spielen. Das fürs NES? Ja. Doch, das ist in der Collection mit drin. Ah, okay. Da hast du mir. Das war der erste Kontakt, den wir hatten. Das habe ich in meiner WG gezockt, habe Bild davon gepostet. Und da hast du dann drunter kommentiert. Geil. Verpiss dich aus meiner Jugend. Irgendwie sowas. Sowas wie Unhöfliches? Ja, war schon recht unhöflich. Oder was macht ihr da in meiner Jugend? Was? Hast du Metal Gear gespielt damals? Nee. Doch, ich kann's raussuchen. Nee, lass, ich glaub's dir, Herr Junge. Okay, jetzt wollen wir wissen. Ja. Ihr redet weiter, ich finde das. Nee, aber also für mich ist die PlayStation, also ist gar keine Frage, ob ich jetzt eine Xbox One oder eine PlayStation 4 zu Hause hätte, weil ich muss Bloodborne spielen, ich muss Spiele wie Nioh oder Nier Automata spielen, Persona 5, also ja. Für mich ist okay, da... Für dich ist das insbesondere, weil du ja nun auch so ein... Es gibt ja kein japanisches Spiel mehr für die Xbox One. Das ist überhaupt ja noch ein alles gecancelt. Ist es ein Markt noch in Japan? Also die Xbox, gibt es Japaner, die Xbox One haben wollen? Sie verkaufen sich so 100 nochmal jede Woche, aber 100. Im Gegensatz zu den 60.000 Switches, die da jede Woche verkauft werden. Wann war UFD 2? 2016. 15? Nein, 14. 2014? Ich guck mal. Geht das erst 3 Jahre her? Das kommt mir vor, als wäre das 20 Jahre her. Wann bin ich mit Sophie zusammengekommen? Ich muss spulen, ich weiß nicht. Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen, dann war es 2013. UFD 1 oder UFD 2? UFD 2. Das war 2014. Ja. Stimmt, unter dem Aspekt ist es natürlich sinnvoll. Dann ist die Frage, wer kauft sich denn die Xbox? Und warum? Na, die ist wahrscheinlich billiger. Und wenn du eh nur irgendwie Call of Duty spielen willst, kannst du dann eine Xbox kaufen. Und FIFA. Und FIFA. Also ich will weder, ich muss jetzt hier für die Hörer dieses Podcasts, ich will weder Call of Duty eigentlich noch spielen und FIFA habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Ich muss sagen, das habe ich mal bei einer Freundin mal gespielt, weil die irgendwie fast nichts anderes da hat. Und ich FIFA? Bin absolut kein Fußballfan, okay. auch nicht so beim Videospielen, außer das alte NES World Soccer, ja. Was ich auch lieben gern gespielt habe. Aber ich muss sagen, FIFA macht tatsächlich Spaß, wenn man es gegen jemanden spielt. Nee, ist das also sofern du nicht gleich gegen einen Profi spielst, der dich komplett niedersäbelt. Aber so an sich, so für einen Spielerabend macht das auf jeden Fall Laune. Das ist einfach, das Fußball ist einfach, und dann hast du immer Leute, die sich für Fußball interessieren, ja. Und dann kommentieren die, was da passiert, und es ist dann so, boah. Wir spielen gerade im Büro beim Fokus sehr viel Mario Tennis für ein N64. Fürs N64? Das ist sehr gut. Das ist ein sehr gutes Spiel. Das N64 war meine erste Konsole, die ich mir selber gekauft habe. Wirklich? Ja. Erzähl mal. Da gab's diese Promo-VHS-Kassette damals, bevor es rauskam. Die habe ich irgendwo beim Karstadt oder so dann aufgegriffen, gab's ja kostenlos, und die habe ich gefühlt 20.000 Mal geguckt, bis das N64 rauskam. Ich hatte dann wirklich 1 oder 2 Jahre lang gespart, bis ich diese, was waren das, 350 Mark? Na, ja, aber irgendwie die, so kamen, glaube ich, zuerst haben sie die noch teurer rausgebracht und dann haben sie gemerkt, dass das Ding keiner kauft. Dann haben sie es irgendwie innerhalb der ersten paar Monate noch 100 Mark billiger gemacht. Ich weiß es nicht so mehr. So genau weiß ich es nicht mehr, aber ich hatte wirklich selber drauf gespart vor meinem Taschengeld und habe es mir dann wirklich kaufen können mit Mario. Und das habe ich dann auch durchgespielt. Das hat lange gedauert, ja. Aber ich habe es wirklich durchgespielt. Das war dann auch so wirklich die erste Zeit, die dann losging, wo ich dann auch selber Spiele gekauft habe und die dann auch bewusst gespielt habe mit dem Ziel, es irgendwann mal zu schaffen, es durchzuspielen. Was ist eigentlich der Grund, warum man Spiele durchspielt? Also was ist der psychologische Grund? Damals war es auf jeden Fall nicht die Story. Eben, also weil du es bezahlt hast, ist es... Nee, es macht eher Spaß. Also bei Mario waren es die Levels. Ja. Ich wollte einfach die nächsten Levels immer sehen. Oder beziehungsweise halt irgendwann einen Bowser besiegen. Den hast du ja 3 Mal in dem Spiel gehabt, glaube ich. Aber da war er dann nie wirklich tot. Und ist dann die Frage, muss man sich schlecht fühlen, wenn man ein Spiel nicht durchspielt? Nee, würde ich sagen nicht. Aber warum? Ich fühle mich schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, es gibt ja auch Leute, die Spiele einfach nur aus kompetitiven Gründen spielen. Also die ganzen FIFA-Leute, die sich eine PlayStation holen, nur. Da ist ja nichts zum Durchspielen. Ja. Kannst du höchstens alles freispielen. Aber es ist ein geiler Satz, wenn man sagt, ja, FIFA 98 habe ich durchgespielt. Ist es. FIFA 98 war aber auch noch gut. Genau. Auf dem SNES, nee, das sah sympathisch aus, aber jetzt, mich kotzt nicht mal das Spiel oder der Sport an, sondern die Leute. Ja, die Fußballer oder die Spieler? Die Zocker davon, weil das sind für mich keine Zocker, das sind Idioten. Nee, Idioten würde ich jetzt auch nicht sagen, aber... Also, was nochmal für alle Hörer? Nils Augustin denkt, alle FIFA-Spieler sind Idioten. Nein, nicht alle, also... zum Beispiel, der ist nett. nee, weil dann fühle ich mich in meiner Zocker-Ehre gekränkt, wenn man zu denen sagt, dass die Zocker sind. Da gibt es eine Ehre für dich. Also ja, das schon. Ist so ein... Also das Ding ist, ich nehme das Medium mit Leidenschaft auf und bei denen ist die Leidenschaft, jemand anderem zu zeigen, dass sie besser sind als der. Und das ist... Das fällt mir da... Oh, das ich finde das schwierig. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Das stimmt schon, dass wenn ich mit im Büro beim Fokus spielen sehr viele FIFA, also nur FIFA und haben eine Konsole nur für FIFA. Und wenn die sich sagen, komm, wir gehen hoch und spielen nur eine FIFA, geht es nur darum, wer den anderen besiegt bei FIFA. Ja, ist ja und ich finde, der Kern unserer Art... Aber so haben wir früher Street Fighter gespielt. Das ist das nächste Ding, ja. Das stimmt. Aber wir haben dafür dann noch so viele andere Sachen gespielt und wir waren... Das stimmt, ja. Und das ist halt bei FIFA, sind die Leute dann auch über das Spiel hinaus aufeinander sauer und denken darüber nach... So wie bei uns früher bei Street Fighter in der Schule. Also, du hast mich besiegt bei Street Fighter. Du hast mich sehr oft in meinem Leben schon bei Street Fighter besiegt. Weil ich meine jetzt mehr so Grundschule. Okay. Street Fighter 2. Aber da war das dann nicht so, dass man war da nicht sauer, wenn man verloren hat. Dann man kann sich schon aufregen auch. Ja, je nachdem, wie man selber halt drauf ist. Ne? Ja. Bei mir hing es davon ab, wie ich verloren habe. Im Schlüpfer oder wenn du gegen Mama verloren hast, war es schon scheiße. Nee, es geht darum, wenn jetzt Patrick aus dem anderen Wohnblock rüberkam. Nee, passt nicht. Und dann gesagt hat, ich kann neue Special Moves. Und dann hat er einfach mit allen Fingern so alle Knöpfe gedrückt. Schade, dass man jetzt keine GIF machen kann für Instagram oder so. Dann dachte ich mir, okay, du hast nicht gewonnen, weil du krass bist, Alter. Die Special Moves sind sowieso, das ist was in Street Fighter. Immer zwei Knöpfe gleichzeitig. Und naja, unten und rechts, also der Steuerkreuz immer so eine Halbkreisbewegung und ein der Schläge. Ist ja, der Hadouken ist, glaube ich, unten, also Halbkreis von unten nach rechts. Viertelkreis. Genau, Viertelkreis und dann einfach, glaube ich, Uppercut oder sowas. Deswegen hat mir Street Fighter 4 keinen Spaß gemacht, weil das einfach zu kompliziert war, irgendwie Special Moves auszuführen. Wir haben auch beim Fokus, ich habe dort einen Redakteur, mit dem ich zum Chefredakteur des Fokus, der stellvertretende Chefredakteur des Fokus, der spielt sehr gerne Videospiele, hat auch so eine ähnliche Geschichte wie wir, ist so aber eher so Tony Hawk. Diese andere Art des Videospiels, die es auch nochmal gibt, hat aber auch leidenschaftlich Ghouls and Goblins gespielt. Obwohl, Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts, genau. Und wir haben uns dann für das Büro. Es gibt da zwei unterschiedliche Gruppen. Ja, das ist SNES. Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts. Ghosts and Goblins oder Ghouls and Ghosts. Welches ist denn das ist super schwere? Die sind alle super schwer. Welches ist das, was beim SNES-Mini dabei ist? Das war super Ghouls and Ghosts, oder? Ja, genau, das genau. Hat er dann, also davon hat er erzählt. Und wir haben uns für den Fokus Mortal Kombat 10 geholt. Es ist großartig. Ey, was für eine perverse Freude wir bei. Und dann kannst du ja Pause drücken, so finish him. Und dann Pause und dann steht, wie du den. Die Moves stehen ja da. Ja, das ist Mortal Kombat schon immer gewesen. Das da geht's toll. Nur um die Finisher. Ja, aber nicht. Ja. Ja. Kannst du das bitte endlich holen, damit wir das dann gegeneinander mal spielen können? Ey, das ist gerade für 6 Euro im Store. Ja, dann hol's dir. Das können wir heute Nacht spielen. Das ist so gut. Da macht die eine, schneidet dem anderen den halben Kopf ab und raucht eine Zigarre und drückt die auf. Da hängt so die Zunge raus und dann drückt die das in diesen halben Kopf rein. Dir wird übel bei den Finish Moves. Da gibt's eine Szene, da kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Der Finish Move, der eine gegen die andere ist, die haut der in den Uterus. Und du kriegst da so ein Röntgenbild von der Körpermitte, wo dann so alles zerbricht und du sitzt da und denkst so, es kann nicht sein. Wir haben eine MeToo-Debatte und daneben gibt es Spiele, wo Uteri. Also ob das der Plural vom. Der Special Move funktioniert aber bei den Männern besser, weil da siehst du dann die Klöten in der Röntgenaufnahme, wie sie zerplatzen. Also ich mir sagt. Wir saßen da, beide so kichernd wie 15-Jährige, aber gleichzeitig mit einer krassen Abscheu, die wir erfunden haben dabei. Das ist die Geilheit am Verbotenen. Ja. Und deswegen haben wir doch damals den ganzen Soldier of Fortune-Kram gezockt. Ja, das war ganz klar damals ein Grund, sich Spiele überhaupt zu kaufen, wenn es indiziert ist. Gab es eigentlich auch so indizierte Spiele, die nicht indiziert waren? Nee, gab es Spiele so für Konsolen, so Dreamcast oder Mega Drive? GoldenEye für N64 ist indiziert. Ja, Doom das ist indiziert, ja. In allen Versionen. Nee, aber so originäre Spiele, also wie GoldenEye. Also Doom kam ja für PC raus und dann für die Konsole. Gab es so wie GoldenEye-Spiele für Konsolen, die dann irgendwie so krass... Manhunt. Ganz tolles Spiel. Findest du? Manhunt von Rockstar. Krass. Ja. Also das hab ich nicht durchgespielt, aber richtig gerne gespielt, soweit ich es gespielt habe. Und auch mit dem ähnlichen Mortal Kombat-Gefühl. Also dieses Medizinstein. Aber darum ging es ja, du solltest dich ja so. Also ich fand das die intellektuelle Herausforderung des Spiels, hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich fand es immer noch zu widerlich. Das ist total widerlich. Was war noch krass? Kingpin war auch krass. Oh ja, das war das richtig. Das hatten die Leute Penner angezündet. Ne? Ja, von Cypress Hill haben das vertont. Oh, mit Pennern anzünden müssen wir jetzt gerade im Moment vorsichtig sein. Das nee, aber das könntest du tatsächlich ja da machen. Normalerweise muss man nämlich nicht vorsichtig damit sein. Macht man nicht mehr. Das hatte tatsächlich eine sehr gute Grafik für die Zeit. Wie hieß denn dieses Spiel? Der Produzent hieß, der Entwickler hieß Running with Scissors. Wurde auch von Uwe Boll verfilmt. Was? Wo man so im Spiel. Postel? So, Postel, ja. Genau. Oh krass. Ey, jemand, der Postel hatte, der war der King auf dem Schulhof. Jemand, der Postel bei uns hatte, war pervers. Das war das. Und ich hatte Postel. Und. Ich fand das auch, das habe ich zum Beispiel auch nie verstanden, das Spiel. Was ist denn da das Spiel? Das hat auch keinen Nazis Sinn. Töten so. Nee, du bist ja so rumgelaufen in so einer Stadt und dann gab es dann immer so ein bisschen wie Goat Simulator ist das gewesen. So also halt nee, es gab zwei, Postal 1 und 2. Ne? Ja, der erste Teil war isometrisch. Wie so ein. Wirklich? Ja, der sieht so immer noch schön aus, kann man sich noch geben. Die Aufgabe ist eigentlich, dass du durch den Tag kommst. Du musst ja niemanden umbringen, aber du machst es ja trotzdem. Ja. Oder steckst dir eine Katze als Schalldämpfer vorne an die Knarre ran. Ja. Eigentlich musst du aber durch den Tag. Aber das ist der 3D-Postel mit der Katze. Ja. Ja. Kennt ihr noch das Spiel No Remorse? Ja. Nee. Auch so ein Spiel gibt. Das war auch PC-indiziert, isometrisch. Mit so einem ziemlich cool. Das krieg ich mal raus. Oder. Hannes hat einen PC. Es ist auch, glaube ich, EA oder sowas war das. Und das war so ein isometrischer Shooter, der auch so super brutal war, wo du dann so Leute anzünden konntest und so Laserwaffen bauen, die da platzen dann. Remorse. Da gab es auch einen zweiten Teil, meiner Meinung nach. Von Running with Scissors kenne ich. Okay. Ah, nee, das ist der Postal. Das ist der Postal. So, No Remorse isometrisch. Und das fand ich auch nie durch. Ich habe, glaube ich, einfach nie Spiele durchgespielt. Also, wie fällt es mir auf? Ich glaube einfach. Ich habe wirklich einfach. Du hast aber auch wenig Zeit, Timo. Aber ich hatte ja früher viel Zeit. Aber ich habe schon immer eigentlich gespielt und so, das so. Aber wenn man sich vorstellt, dass Videospiele spielen sowas wie im Kino ist, das ist so, als würdest du einfach bei jedem Kinofilm nach der Hälfte rausgehen. So, ich muss jetzt los. Obwohl du den Film gut fandest. Ja. So, geiler Film, ich gehe nach Hause. Ja, gut, nee. Damals hatten die Spiele aber noch nicht so wirklich filmreife Storys. Aber No Remorse zum Beispiel hatte eine filmreife Story. Das war so richtig so. Ich weiß zum Beispiel nicht, was die Story bei Blade Soldier of Fortune war. Nee, Blade Runner hatte eine super Story. Das war fast dieselbe wie Soldier of Fortune war es ein. Vietnamkrieg oder so, ne? Nee, das war auch teilweise. Das war echt. Da warst du Söldner. Realzeit. Jetzt Zeit. Ja, du warst Söldner und die Stadt wird von Terroristen angegriffen. Ja, aber sowas. Ich war ganz viel im Dschungel irgendwie, hab ich das Gefühl. Auch mal, ja. Das ist Soldier of Fortune 2. Du spielst es immer noch mit dem Emulator. Sophie, guck mal, da kann man den Arm abmachen. Wenn du die Analogie bringst, dann müsste es ja eigentlich so sein, also wenn du dich in dein jüngeres Ich von Origin. Aber wir gucken jetzt den Trailer. Das ist der Terminator von Dollar. Ja. Darf man im Podcast Trailer gucken? Das ist kein Trailer, ich habe doch den Ton nicht. Ich kann den Trailer auch reinschneiden, wenn der auf YouTube ist. Dass du ja. Aber das, ich weiß nicht, ob das Spiel indiziert ist. Ja, genau, das ist hier Biff, war das doch, glaube ich, sogar. Nein, nee. Das ist das Spiel gewesen. Was ist das denn? Super Spiel. Habe ich auch ganz mit so. Fest Crusader. Untertitel ist No Remorse. Hannes? Genau. Das kenne ich noch. Das hatte ich damals auf dem Stapel der Schande tatsächlich. Genau, du bist der rote Soldat und du musstest dann immer so eben so fallen und jeder Raum und super brutal. Ich habe damals gesagt, ich habe mir das geholt, weil ich dachte, das ist wie Jacked Aliens. Okay, super brutal ist auf jeden Fall heute nicht mehr super brutal. Jacked ist Blut. Lions, das heißt Blut. Oh, Alliance, nicht Aliens. Jacked Aliens. Jacked Aliens fand ich auch. Aber das hast du wahrscheinlich als Kind so. Ich will doch nur einen kleinen Punkt sagen. Also, wenn du so eine Analogie. Wenn du sowas sagst, dann würde das heißen, du sitzt im Kino und deine Mutter kommt rein und sagt, wir gehen jetzt. Was? Das verstehe ich nicht. Ich habe Spiele damals nicht weitergespielt, weil meine Mutter oft reinkam und sagt, jetzt reicht's aber. Wir essen jetzt. Oder ich spiele auch länger als einen Tag. Aber gut, ein Spiel konntest du auch pausieren. Ja. Und später auch mal speichern. Das Thema hatten wir doch vorhin im Auto, oder? Dass wir Konsolen gerne mal über mehrere Wochen angelassen haben. Mhm. Ja, meine Eltern mussten halt immer. Ja. Ja, NES ging's ja nicht anders. Du musst jetzt die Konsole anlassen. Du musst Pause drücken und dann. Link to the Past war das erste Spiel mit Knopfzelle. Der hält die Arme hoch. Ja, also der will nicht erschossen werden. Und muss man die dann töten? Kannst du, wenn du willst. Was, wieso ist der gerade gesprungen? Da ist eine Falle wahrscheinlich gewesen. Naja. Fand ich auf jeden Fall damals richtig gut, das Spiel. Habe ich viel gespielt und mich auch viel geschämt, weil das auch sehr brutal war. Okay. Bei mir war das bei brutalen Spielen tatsächlich, also es war so die Mega Drive-Zeit. Man hat sich immer mal pro Woche oder pro Wochenende einmal irgendwie so ein Spiel aus der Videothek ausgeliehen und das dann zu Hause gespielt. Und damals durfte ich keine Prügelspiele spielen. Ich durfte zum Beispiel nicht, Street Fighter hatte ich nie selber. Das habe ich, also irgendwann hatte ich es, aber da war ich dann schon ein bisschen älter. Also am Anfang durfte ich keine Prügelspiele spielen, deswegen hatte ich auch Mortal Kombat nicht oder so. Bei Mortal Kombat versteht man es ja. Gerade auf dem Mega Drive. Ja. Nee, aber ich kann mich erinnern, dass ich mir mal so ein Ballerspiel, wo du irgendwie mit so einem geflügelten Menschen rumfliegst und Sachen abschießt. Auf dem Mega Drive gab es ja viele so Shoot'em-Ups. Das hieß Gynok. Das habe ich mir ausgeliehen. Dann zu Hause irgendwie 10 Minuten gespielt und meine Mutter hat gesagt, nee, ist zu brutal, das bringen wir wieder zurück. Scheiße. Das war so ein Wochenende im Arsch. Was war denn das für eine Videothek? War das vielleicht. Vor allem, dass sie die Spiele an dich ausgegeben hat. Nee, ich war mit meiner Mutter das ausleihen. Ach so, die wusste quasi nicht, was... Hast du nur das Cover, also die sieht dann ja nicht, was da passiert. Günok. Das klingt, als hättest du es beim Döner ausgeliehen, aber nicht in der Videothek. Nee, also, meine Eltern haben auch die Spiele kontrolliert. Aber Günok zum Mitnehmen. Also so SNES und so. Also besonders, also PC hatten sie dann keinen Einfluss mehr, aber noch als SNES-Zeit war Street Fighter total auf dem elterlichen Index. So... Überhaupt nicht bei meinen Eltern. Die haben sich da keine, also was heißt keine Platte gemacht. Na ja, guck, was aus dir geworden ist. Meine auch nicht. Ich bin kein aggressiver Mensch. Ich auch nicht. Vielleicht deswegen. Ich wäre aggressiv geworden, wenn meine Eltern gesagt hätten. Meine Mutter hat mir mein erstes Resident Evil geholt. Das habe ich mir selber kaufen können, obwohl ich noch nicht alt genug war. Bei Excalibur, genau. Das ist aber ein bekanntes Spiel, ne? Mit diesem Engel fliegst. Geil aus. Fett. Ja, es war also ein frühes Bullet-Tail-Spiel. Nee, schneid das dann rein. Hannes, machst du eine Liste an den YouTube-Links, die du uns gezeigt hast? Damit ich das da reinschicke. Ich versuche mich dann zu erinnern. Oder du schickst mir die bei Facebook. Ja. Das waren ja bis jetzt nur zwei Spiele. Aber bei Resident Evil war es tatsächlich auch so, da war ich glaube, ich war 12, als ich Resident Evil 1 gekauft habe. Wirklich? Und das habe ich gekauft im, nicht im Phobis, was gab es denn damals noch? Im Fotopost habe ich das gekauft. da gab es damals Videospiele, so einen kleinen Schrank an der Tür. Und ich war mit meinem Kumpel nach der Schule da und er hat gesagt, der hat uns das dann verkauft, weil er meinte, naja, zusammen seid ihr ja schon über 18. So, lol. War egal. Was für ein Ärger das gegeben hätte. Eigentlich. Aber das war diese Zeit, wo die noch da. Ich kann mich noch an die Debatten erinnern, wie so Videospiele jetzt. Da war es nicht so krass. Du kannst selbst diese komische USK ist ja, glaube ich, nicht mal rechtlich bindend. Du könntest, wenn du ein renitenter Jugendlicher bist, heutzutage an der Kasse bei Saturn immer noch sagen, sie müssen mir das Spiel verkaufen, weil es nur eine Empfehlung ist. Ja, FSK heißt ja auch nur freiwillige Selbstkontrolle. Wenn es von einer BJPS ist, ist es eine andere Geschichte, dann ist ja indiziert. Genau, aber so, es war dann so. BJPS ist ja die Prüfstelle dafür, die das Ganze dann. Und dann geht es an eine USK. Selbst wenn die sagen, wenn die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wenn die sagen, das Spiel muss ab. Wenn die sagen, es ist zu spät. Aber du kannst den Laden ja nicht zwingen, dir was zu verkaufen. Das geht. Genau. Und, wir haben ja Hausrecht. Wir können ja sagen, Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie so eine Gruppe von 12-Jährigen nächste Woche Montag zu Saturn geht und. Ach, die laden sich das eh alle runter. Die gehen ja gar nicht im Laden. Aber weil wir gerade bei dem Thema waren, ich muss zu meiner Schande, wirklich Schande gestehen, ich habe Resident Evil 1 und 2 auf dem Stapel der Schande liegen. Alter. Komplett? Wie weit hast du es gespielt? Nein. Also Resident Evil hatte ich mir damals, ich glaube, im anderen Verkauf für die PlayStation geholt. Heißt das was? Ist das so? Nee. Das macht er einfach nur immer, wenn er Flaschen öffnet. Und es war für mich, zu der Zeit war es für mich einfach zu schwer. Und dadurch, dass man ja diese Spielmechanik hatte, wirklich mit Drehen und dann Laufen, war es für mich wirklich... war es für mich halt einfach zu schwierig. Und dann hatte ich mich irgendwann auf Resident Evil 2 gefreut, weil ich hatte damals immer die Bravo Screen Fun. und dazu gab es irgendwie diesen einen geilen Werbespot, der real gedreht war und nachts im Fernsehen lief. Real gedreht, ich fand auch ziemlich das Intro von Resident Evil sehr, sehr schwer verkraftbar. Ja, und das haben die quasi als Werbespot für Resident Evil 2 gemacht. Da habe ich mich tierisch drauf gefreut und konnte es mir damals irgendwie halt nicht kaufen. Und dann kam das für... Gab es das auch für PC und hab mir das dann für 100 Mark im Excalibur gekauft? Also, das war bei uns im Comicladen, der hat auch viele Spiele verkauft. Ich dachte, jetzt sind das Excalibur in alle Lebensmittelgeschäfte. Das war das Zentrum unserer Jugend. Ja, dann bist du hingegangen, wenn du was haben wolltest, was dir Saturn oder so nicht verkauft hätten. Das ist ein Krumpf in Friedrichshain. Wie ist das für euch? Krumpf. Und da habe ich Magic gespielt. Und da habe ich mir halt auch Resident Evil 2 gekauft, aber einfach weil mir das Setting sehr gut gefallen hat. Einfach in dieser Stadt schon und dann in diesem Polizeirevier. Aber es war mir dann auch irgendwann zu schwer. Irgendwann bin ich an diesen Gegner nicht weitergekommen. Und das war vielleicht das erste Spiel, das ich durchgespielt habe. So richtig bewusst. Ich wollte das durchspielen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich habe dann bei einem Kumpel zugeguckt, wie er es zu Ende gespielt hat, ja. Ich glaube, das erste richtig. Nee, stimmt nicht. Aber Resident Evil 4 habe ich mit großer Freude durchgespielt. Jetzt bist du ja schon nach der Jahrtausendwende. Tut mir leid. Ja, das war auch richtig. Aber Resident Evil 2 war ja auch schon kurz davor. Es war 98 oder so. Jetzt kommen ja für die Switch diese Revelations raus. 1 und 2, sind die gut? Soll ich mir die holen? Ja, mach mal. Wo stehen die in der Timeline? die spielen ja. Danach halt. Ach so. Ich dachte mal, das sind irgendwelche komischen Code Veronica auch, oder? Und 0. Also was ich mit ganz großer Sicherheit sagen kann, ist, um auch mal einen Stapel der Schande für Filme zu sagen, den letzten Resident Evil, da bin ich rausgegangen. Echt? Ich bin noch nie aus dem Kino rausgegangen. Nee, das war nicht so scheiße, der Film, dass ich dachte, das will ich nicht, das ist Lebenszeit. Ja, Tilo ist auch ein bisschen verkneistet. Was soll das heißen? Na, weiß ich nicht. Also wenn ich eine Kinokarte bezahlt habe, dann gucke ich das auch zu Ende. Ja, ein Thailand. Ach so. Ja. Ja, dann erst recht, dann ist es ja noch unverschämt. Von Sony. Ach so, dann. Und die saßen da mit drin und dann hast du gesagt, nee. Leute, das war ich gehe hier an dieser Stelle. Moment mal, das war so eine YouTuber-Veranstaltung. Am Potsdamer Platz. Ach ja, genau. Was sie ständig machen. Ja, und das fand ich da, und dann habe ich mich jetzt, ich kam mir vor wie ein 90-Jähriger, weil der Film auch unglaublich laut war und ich saß hier so da. Oh, was da laut. Und dir war kalt. Und dann dachte ich mir so, ach nee, der Film ist scheiße und es ist so laut. Und nee, da bin ich gegangen, ne? Chido, ich mag es auch, wenn es im Kino schön laut ist. Ich mache das nicht, hab ich gemacht, aber was ist mit dieser aktuellen Generation der Menschen los? Können die nicht mehr hören? Hast du dich noch vorne vor die Leinwand gestellt und so jemand? Das ist zu laut! Hallo! Merkt ihr das nicht? Ich hatte eine seltsame Eigenschaft. Hattest? Hatte, hab ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich immer so doll auf Konsolen gefreut, dass ich mir Spiele für die Konsole geholt habe, bevor ich die Konsole hatte. Was? Wirklich nicht so wie so ein Rich Kid. Ja, ich hätte irgendwie zu viel Geld gehabt. Ja, okay. Rich. Nein, das war ein Ach, der Super Nintendo kommt raus. Ach, da hole ich mir mal einfach Chrono Trigger, hole ich mir alles, alles meins. So, sowas durfte ich gar nicht haben, weil die so teuer waren. Die waren ja 160 Mark. Ja, Chrono Trigger ist doch. Gab's bei uns nicht. Welches waren? Illusion of Time. Und ja, und Terranigma. Terranigma hatte so einen großen Videothekaufsteller bei uns. Oh. Die wo immer der Spieleberater mit in der Packung war. Ja. Hatte ich Illusion of Time wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Das ich hatte das Secret of Mana auch nie durchgespielt, aber auch eins meiner Lieblingsspiele. Das waren auch noch Zeiten, wo man noch Handbücher in den Videospielen hatte. Ja, ja, das ist ein ganz anderer Podcast. Die 10 besten Handbücher. Und Lösungsbücher. Lösungsbücher war auch toll. Habe ich mir nie gekauft. Meinst du ihr? Ich kaufe mir die sogar, wenn ich das Spiel schon durchgespielt habe. Einfach so, um es stehen zu haben. Von Final Fantasy habe ich, glaube ich, von jedem Teil. Einen da drin. Hattest du einen Action Max oder wie das Ding? Action Replay, ja. Ist das so? Ich glaube ja. Nee, hatte ich als Kind hatte ich sowas nicht. Was? Action Replay. Dieses Ding, womit man A Importmodule spielen konnte und B viel wichtiger mit so Cheats eigentlich zu sagen. Ich hatte Angst davor, weil du konntest auch deine Spiele damit flashen. Wirklich? Mhm. Du konntest deine Cartridge zerschießen damit. Ist mir nie passiert. Fand's aber super, das war ja so ein Hexadezimal, das war super anstrengend. Ach ja, jetzt ist dann gucken, was die Zeile, die du eingibst im Code im Spiel macht, ja. Damit gibt es da eigentlich nur so eine Szene, die dann irgendwie, du kannst ja dann richtig das Spiel manipulieren. Ja, ja klar, das waren die ersten Mods damals quasi. Ja. Voll geil eigentlich. Der Lara Croft Nacktmod. Aus der Szene. Mein erster Porno. War Lara Croft Nacktmod? Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ja, na gut, man braucht Fantasie. Das waren ja auch so Pyramiden als Brüste. Ja, eben. Aber ich war super heiß, kann mich erinnern. Ich war sehr erregt. Ey, die Beine waren noch plötzlich blond? Das kann mich nicht daran erinnern. Oder war das der dritte Teil? Da war die nackte Lara blond. Dann einfach. Ich weiß nur, dass es eben so 3DFX. Aber Tomb Raider 3 liegt für mich gefühlt auf jeden Fall auch auf dem Stapel der Schande, aber einfach weil ich auch keinen Bock mehr hatte, weil ich habe auch keine Story verstanden. Das ist bei, ich glaube, jedes Tomb Raider hat dieses Problem. Außer die neueren, oder? Die habe ich auch gespielt und denke so, geil, das spiele ich jetzt durch. Geil, Weihnachten. Vorbei. Ich glaube, ich habe nur das erste durchgespielt und jetzt das Remaster. Vom ersten? Nee, den neuen Reboot der Serie. Ich weiß nicht. Das Rise of Tomb Raider. Die sind sehr gut. Die sind sehr Uncharted? Ja, die sind wie Uncharted, bloß ein bisschen linearer. Nee, ein bisschen freier. Ein bisschen freier. Genau. Noch freier. Ja. Ich finde es aber Uncharted fand ich auch schon ein bisschen. Uncharted ist sehr schlauchig. Ja, Uncharted ist du einfach so durch den Staubsaugerschlauch laufen, der schön geschaltet ist. Obwohl das neue, ganz neue Uncharted hat ja diese zwei Level. Wo du mit dem Jeep rumfahren. Genau, und die haben mich total genervt. Ja. Das war so ganz doof. Ich wollte so, ich will jetzt einen Schlauch, ich möchte da nicht irgendwie fahren nach da. Ja stimmt, wenn du wirklich die ganze Zeit immer nur sehr linear verhökst, dann denkst du dir auf einmal, okay, warum komme ich jetzt nicht ans Ziel? Nee, genau so war das. Du steigst in den Jeep ein, du meinst Lost Legacy. Weiß ich nicht. Uncharted Lost Legacy. Mit den beiden Mädels. Nee, das ist das. Nee, da habe ich nicht gespielt. Das ist mit dem Jeep. Das ist Teil 4, ja. In der Büste. Bei Lost Legacy ist aber auch. Dafür kann ich ja jetzt nicht gespielt. Ach so. Das, ja. Das liegt aber höchstwahrscheinlich auf deinem Stapel der Schande. Ja. Du wirst, der Stapel der Schande, du wirst das haben. Das liegt da unten. Ja, Uncharted 4. Lost Legacy. Okay. Ich muss aufhören, dieses Zeug zu essen, weil das ist ein sehr gutes Mikrofon. Auf jeden Fall habe ich immer Spiele gekauft, bevor ich die Konsole hatte. Und jetzt kommt ein ganz anderer Stapel der Schande. Und zwar, ich habe mir von allem Herzen eine PlayStation gewünscht, weil ich das so krass fand. Und weil ich nun schon Destruction Derby 2 und Tekken hatte, Tekken 3. Wieso hast du das schon vor der Konsole? Brauchte ich natürlich auch die Konsole. Na, ich dachte mir, ach, Tekken 3, das war ja ewig später. Du wolltest in der Schule nur angeben, ey, ich hab Tekken. Nee, ich hab nämlich auch die Musik gehört von den PlayStation-Spielen. Ah, ja. Das war schön, ne? Die konnte man nochmal einlegen. Das wollte ich vorhin nochmal als Anmerkung einer der Spiele auf dem PC, die ich sehr geliebt habe, aber auch nie gespielt habe. Aber MechWarrior-Musik. MechWarrior hat war Musik, nice. Ja. Ganz tolle Musik. Gibt's jetzt einen Mod, dass man das über LAN spielen kann? Also wie damals, bloß das wäre vielleicht was für LAN-Party. Ja. MechWarrior 3. Du weißt Bescheid, Hannes, ne? Ich kenne das Spiel überhaupt nichts abgewinnen. MechWarrior, okay. Ich fand das nicht. Ich finde Mech-Spiele furchtbar. Ich habe auf jeden Hannes Fall. Und ich haben ja so eine gemeinsame Geschichte, was Videospiele betrifft. Ich mag ja Mech-Spiele, aber nur japanische. Ich habe ja bei einem Videospielmagazin volontiert. Ich habe während meiner Bewerbung gelogen und habe so getan, als hätte ich jetzt die letzten 10 Jahre Videospiel gespielt. Das stimmt ja aber überhaupt nicht. Ich habe aufgehört so bei Phantasmagoria 2. So, hast du ja schon alles gesehen. Hannes musste dann in der Nacht vor meinem Bewerbung oder zwei Nächte vor meinem Bewerbungsgespräch bei diesem Videospielmagazin mich so updaten, was es für Videospiele gab. Weil Hannes hatte einfach alles. Du kamst in diese sehr, sehr kalte Wohnung in Auguststraße. Kleine Auguststraße. Sehr kalt, es war Hochsommer, glaube ich. Und ich habe sehr gefroren, als wir dann diese Spiele gespielt haben. Und dann hat es mir dann eben diese wunderschönen Spiele gezeigt, wie zum Beispiel Seaman. Von Dreamcast, ja. Und ein MechWarrior, also ein Mech-Spiel. Steel Battalion meinst du? Steel Battalion, wo Hannes mir so ganz stolz den Riesen-Controller gezeigt hat. Oh. So geil. Oh, damit ein Flugzeugspiel spielen Hannes. Und Hannes so, es geht nur mit Steel Battalion. Mit dem. Das war so übertrieben. Da gab es auch einen zweiten Teil für die 360, der überhaupt nicht funktioniert hat. Das war ja auch ein Kinect-Spiel. Ja, das war ein Kinect-Spiel. Das liegt auf meinem Stapel der Schande. Ich würde es gerne spielen, hatte aber nie ein Kinect. Ich habe mir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen eine Kinect gekauft, eine billige, aber ich habe es noch nicht gespielt. Kannst du es mit dem Controller spielen? Nee, eben nicht. Nur mit Kinect. Nur mit Kinect. Ja. Aber nee, spielen ist übertrieben, es funktioniert ja nicht. Hey, aber das Original Steel Battalion war also mit das beste Spiel, was es je auf einer Xbox-Konsole gab. Ich kann mich erinnern, da waren wirklich viele Knöpfe, die man drücken konnte. Ja, auf so 40. Voll geil. So ein eigenes Cockpit oder was? Ja, das ist richtig so ein Ding. Und dann konntest du so dann damit rumlaufen. Und zwar war mich beeindruckt, aber ich dachte mir so, so ein bisschen Ressourcenverschwendung, wenn du damit nur ein Spiel spielen kannst. Und es gab da noch einen Nachfolger, den konnte man auch online spielen. Gibt's dann auch so, es gibt ja bei Twitch, bei Twitch, Moment, bei Twitch gibt es doch so Leute, die dann so mit den Bongo-Controllern von... Ja, Donkey Kong. Das liegt auch in meinem Stapel der Schande. Ein sehr schönes Spiel, was ich Hannes geschenkt habe, was glaube ich sehr wertvoll mittlerweile ist. Was du mir geschenkt hast? Ja, dieses Bowling-Spiel. Das ist schon erst die Battalion-Controller. Ja, krass. Dieses japanische Bowling-Spiel, was ich dir für die Cube geschenkt habe. Erinnerst du dich? Cube Bowling? So, wo man so japanische Truppen hatte? Odama, genau. Ja, das war wie ein Flipper mit Strategie-Kriegsspiel dazu. Genau, also die seltsamste Kombination zweier Spiele. Odama. Das Lustige war, du hast, glaube ich, den Flipper gespielt und deine Truppen mit dem Mikrofon befehligt, dass du denen gesagt hast. Was ist das denn? Ja, das war richtig krass. Ein ziemlich gutes Spiel. Für mich war es nichts. Ich wusste, dass es das für Hannes ist. Es hat auch tatsächlich, glaube ich, so einen Kultstatus. Das ist so, hat sich natürlich in Deutschland dreimal verkauft oder so. Im Übrigen, eine ganz traurige Zahl. Du machst gerade in einem Satz die dritte Geschichte auf. Tut mir leid. Ich muss es machen. Shadow of the Colossus. Für die PS2. Ein Spiel, was ich, meiner Meinung nach, das beeindruckendste Spiel, was ich je gespielt habe. Für mich emotional. Emotional, ja. Hat sie in Deutschland 140 Mal oder so verkauft. Was? Ja. Shadow of the Colossus? In den ersten 6 Wochen oder so. Ja, am Anfang, das kann sein. Ja. Hat sich nicht verkauft. Das HD-Remaster hat aber gut sich verkauft. Ja, aber es geht ja ums Original. Wirklich das Original, PS2, es wurde ja auch so angesehen. Es wurde überhaupt nicht beworben, habe ich das Gefühl. Ich habe das nirgends in der Zeitschrift gesehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich wusste, dass es kommt und es mir am Anfang gleich gekauft habe. Shadow of the Colossus. So schön. Hannes hat sich übrigens auch direkt Gran Turismo Sport geholt und 2 Wochen später ist es runtergesetzt gewesen. Ja, um die Hälfte. Was ist das jetzt? Das ist Odama. Das sieht nice aus. Du hast halt diesen Flipper und hier deine Truppen. Ach, da unten dieser typische Dreamcast-Font auch, ne? Ist auf jeden Fall auf dem Gamecube. Und du steuerst deine Truppen. Das ist ja nice. Und da war dann so ein Mikrofon dabei auch, ne? Was du so auf den Controller stecken konntest. Und das haben wir auch gespielt bei mir noch in der Frankfurter Allee 10 und haben dann im Flur gesessen und dann so, hä? Und wir fanden es aber irgendwie gut, aber irgendwie auch sehr viel hä? Wieso habt ihr im Flur gesessen? Achso, weil es so eine alte Max-Allee-Wohnung war und da war das so eine Diele. Das war wie ein Zimmer eigentlich und das war dann so das Durchgangszimmer. Naja, du kommst halt in die Wohnung und dann gab es so ein großer viereckiger Raum und von dem gingen alle Zimmer ab und du konntest halt da, das war wie ein Raum, wie ein Zimmer. Und das war das Videospielzimmer am Anfang, als ich mit meinem Mitbewohner Paul noch vertragen habe. Und dann habe ich mich irgendwann nicht mehr vertragen beim Wohnungsbau und dann habe ich gesagt, dann kommt auch das Videospielzimmer in mein Zimmer. Das war quasi das Hauptmenü der Wohnung. Ja, die Oberwelt. Die Oberwelt. Also auf jeden Fall mein Stapel der Schande. Ich wollte eine Playstation unbedingt haben, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Mutter, ich hätte gerne eine Playstation. Dann hat sie gesagt, naja, verkaufst du aber dein Nintendo-Zeug. Also habe ich mir gedacht, naja. Jetzt ja unbedingt eine Playstation, also habe ich das alles zusammengepackt und meine Mutter hat gesagt, die Differenz bezahlt sie dann, wie es eigentlich oft so war. Und dann bin ich zum An- und Verkauf gegangen, habe mein Nintendo 64, mein Super Nintendo, mein Super Game Boy, alle meine Super Nintendo Spiele, alle meine N64 Spiele verkauft und darunter war unter anderem auch ein Mega Man X Spiel. Wie viel? Was, wie viel? Hast du bekommen? 20 Euro? Nee, 100 Mark. Ah. 100 Mark, die Playstation hat wahrscheinlich 400 gekostet. Ey, was hast du für einen schlechten Deal? Ich habe nämlich das gleiche gemacht. Das war der An- und Verkauf in einer kleinen Uni, in einer großen. Da war ich auch. Zu dem bei dem Koks. Ich habe mir nämlich damals auch gesagt. Gehen alle Koksen die An- und Verkäufer? Der war total zu. Wir hätten jetzt vielleicht die Adresse nicht sagen sollen, aber den gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Nee, aber das habe ich damals auch gemacht. Irgendwie kam für den N64 für mich nichts mehr Interessantes raus. Ich wollte eine Playstation haben. Ich hab mein N64 genommen, alle Spiele, die ich dazu hatte, und gesagt, hier. Ich hätte gerne Playstation. Hat ja welche da hinten im Regal stehen gehabt. Musste irgendwie noch, weiß ich gar nicht mehr, 50, 100 vielleicht noch mal. Nee, ich wollte eine neue Playstation. Ja, ich hab mir eine gebrauchte da gekauft. Die war dann auch so kaputt, dass ich die immer auf den Kopf stellen musste, damit ich spielen kann. Lol. Ey, aber ich hab's nie bereut. Also hätte ich die Playstation nicht gehabt, hätte ich niemals Metal Gear Solid gespielt. Das ist tatsächlich, man kriegt jetzt hier gerade einen elementaren Unterschied zwischen Halle und Berlin. Mein bester Freund. Ich finde es gut, dass wir auch immer die vollen Namen sagen. Du bist der Einzige, der hier volle Namen sagt. Mein bester Freund hat seine gesamte N64-Sammlung verkauft für Gras. Der hat sich dann Gras gekauft, aber der bereut es bis heute. Tja. Nur für den Kick, für den Augenblick. Nee, das war sehr traurig. Aber ich hatte dann eine neue Playstation. Zwei Spiele hatte ich ja schon vorher gekauft. Ja. Das waren schon irgendwie zwei. Gutes Spiel. Was ich nie auf der Playstation gespielt habe. Sondern immer nur Tekken 3. Ja. Und habe das meinem Opa dann gezeigt. Tekken und mein Opa 3 war großartig. Das war großartig. Der war total hin und weg von der Grafik. Er hat gesagt, das sieht ja aus wie echt. Wird nicht mehr besser. Ja, genau. So richtig so mit diesem... Wir leben in der Zukunft, Nils. So ungefähr. Und wenn du dir jetzt aber Tekken 3 anguckst, die sehen aus wie, weiß ich nicht, mit zwei Falzen gefaltete Origami-Männchen. Ja, Tekken 3 sah schon ziemlich gut aus für die Playstation. Der Soundtrack auch. Gibt's das eigentlich noch? Ich kann mich noch erinnern, dass Tekken, immer wenn neues Tekken rauskam, war das auch wie so eine Grafikdemo. Früher war das so. Tekken Tag Tournament, damals das erste für die Playstation 2, war ziemlich krass. Das haben wir bei der G gespielt, ne? Tekken Tag Tournament? Ich glaube ja. Nee, wie hieß denn das Spiel von Team Ninja, was wir gespielt haben? So ein Prügelspiel von Team Ninja. Soul Calibur? Ein Prügelspiel von Team Ninja. Ach, Dead or Alive meinst du? Ja, genau. Ach, Dead or Alive 3 fand ich gut. Brustsimulator. Ganz toll. Ach, Dead or Alive 3 war richtig geil. Aber kurz, ich fand da, also ich hab das durch, aber dann gab's nicht. Mit einem Charakter die Story durchgespielt, oder? Mit allen Charakteren die Story durchgespielt, weil ich dachte, okay, da gibt's noch ein paar Goodies und gibt dann neue Skins oder so. Nee, gab's nicht. Sind sie immer nur Bikinis oder sowas, was man da bekommt? Nee, da gab's einfach überhaupt nichts. Das hat mich so angekotzt. War ich glaube, das war das Erste. War ich eigentlich der Einzige, der Dead or Alive Beach Volleyball hatte? Nein, das habe ich zu mir gepostet. Dead or Alive Beach Volleyball. Das sinnloseste Spiel auf diesem Planeten. Es ist nicht sinnlos, es hat seinen Zweck erfüllt. da war ich schon zu erwachsen, um mich vor den Fernseher zu setzen, um mit Bikini-Mädchen zu onanieren. Das habt ihr mir nicht. Also ganz ehrlich, Beach Spikers auf dem GameCube, bestes Volleyballspiel. Großartig. Beachbiker, auch so mit Leberkluft, ja. Beachbiker. Und nee, von uns. Blobby Volley ist mein Lieblingsbeachbiker. Wollte ich gerade sagen, ihr sitzt im Übrigen am Tisch. Was? Mit dem Deutschland. Nein. Viertelfinalisten von Blobby Volleyball. Welches Jahr? 2007. Echt? Das, so lange wird das noch, wurde das noch gespielt? Moment, ich muss kurz nachdenken. Ich war in Göttingen. Auf so einer komischen, meiner einzigen und ersten Riesenladen, wo so 6000 Leute Pornos getauscht haben. Das Laden warst du nicht im Trödelmarkt? Zufällig dein PC mitgehabt. Entschuldigung. Nee, und da war das davor? Nee, das war nach der G, wo ich auf der Laden war. Es muss nach 2006 gewesen sein. 2006 oder 2007 war das. Krass. Und da war ich dann so, und ich bin auch nur ins Halb... Was ist denn besser, Halb- oder Viertelfinale? Halbfinale. Da war ich im Halbfinale, genau. Und ich bin auch nur ins Halbfinale gekommen, weil der vor mir nicht angetreten ist. Hm. Also warst du eigentlich bis zum Viertelfinale? Genau. Und ich war wirklich enorm gut im Lobby-Volleyball. Und es gibt's ja auch fürs iPhone. Echt? Ist nicht gut. Nee. Ach, scheiße. Ist leider nicht gut. Kann man nicht spielen. Also, wie gesagt, ein Freund von uns, der Chris, der war bei... Chris? Ja, okay. Chris, dein ist okay, Chris. Christoph Wiedrich? Ja, der jetzt ein neues Studio gemacht hat. Ja, ne? Sehr gut. Sonos Recordings. Und der war damals bei dem Geburtstag da, wo ich es bekommen habe. Ja. Und ich habe das mit ihm gespielt. Beachvolleyball? Ja. Ja. Dead or Alive Beachvolleyball. Dann halt müssen wir uns auf Toilette. Vollkommen. Nee, und wir haben so 2-3 Runden gespielt und er hat gesagt, also die Zielgruppe des Spiels ist entweder ganz, ganz junge Mädchen oder richtig eklige alte Männer. Dazwischen gibt's nichts, eigentlich. Was sind denn junge Mädchen? Warum sollten die Beachvolleyball spielen? Ja, weil du Kostümchen anziehen kannst, so, und ja. Geschenke. Und das haben wir die G damals bekommen. Ich hab's reingelegt. Und ich dachte, was ist das? Ich versteh's. Da gab's doch so Minispiele, die da noch zu spielen konntest. Ja, ja, ja. Auch ins Casino gehen, genau. Und so, ja. Über den Pool. Der Poker-Simulator war. Pool hüpfen, stimmt. Für diesen, wo man auf diese Matten rauf musste. Ja. Genau. Ja, super. Es war super. Und es haben sie in keinem Videospiel je zuvor, und ich weiß nicht, Hannes kann mich da wahrscheinlich berichtigen, und je danach, haben sich Brüste so realistisch und unrealistisch bewegt. Das ist halt so krass. Das ist so. Der Sonnenbrand war auch gut. Also die haben ja Sonnenbrand gekriegt, wenn die sich zu lange gesonnt haben. Aber erst nochmal 360, oder? Das war 360. Nee, auf der normalen. Nee, es war 360. Nein, doch. Die 360 hatte ich da noch nicht. Aber doch, das war 360, bin ich... Ich glaube, Sonnenbrand, Sonnenbrand gab es in der ersten Version noch nicht. Ich hatte nur die eine. Moment mal, dieser Satz, ich glaube, den Sonnenbrand, den gab es bei der ersten Version noch nicht. Ich kann mich daran erinnern, das ist, glaube ich, die... Jetzt würdest du von einem Wein reden. dieser Typ Itagaki von Team Ninja, der diese ganzen Spiele gemacht hat, der hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, was halt das meist gewünschte Feature von den japanischen Spielern war. Sonnenbrand. Und die meinten, ja, dass die halt so Bikini-Linien bekommen. Dass die Tanlines. Halt Tanlines bekommen und sich quasi auf der Haut bräunen. Da war ich mal in L.A., auf einer E3-Party, da kam der. Itagaki? Ja. Was für ein Freak. Ein richtiger Freak. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ein Hochhaus Downtown LA, so eine, wie man sie kennt aus diesen schönen 90er-Jahre-Filmen. So eine Hochhaus-Dachparty mit so einem Pool. Und er kam auf die Party in so einer komischen Lederkluft. Der hatte immer so Ledersachen, glaube ich. Und Sonnenbrille, dunkle, schwarz an. Und der hatte auch immer sein Samurai-Schwert dabei. Also eigentlich, was heute nicht mehr geht. Also das darfst du nicht mehr. Oh, Psychopath erschießen oder so fort. Der kam auf diese Party. Alle atmeten so die Luft durch den Mund, so. Er guckte so alle an, lief geradeaus direkt in den Pool. Also er hat einfach, weil er so cool ist, nicht gesehen, dass vor ihm der Pool ist. Ja. Und er ist einfach so gelaufen. Blasch. Und ist aus dem Pool, völlig demystifiziert, Haare nass, total blöd, Brille ab und wieder gegangen. Tilo ist ja auch einer, der auf solche Partys eingeladen wird. Und sie hasst. Was? Ja, und das Ding ist aber, du hast das erste Gespräch über die Gamescom dieses Jahr war, das wird cool, weil die Entwickler laden uns zu Partys ein. Dann sagst du ab, ich fahre mit Hannes hin. Keiner hat auch nur annähernd irgendwas ausgesprochen von einer Party. Wir hätten auch keine Zeit gehabt. Und abends auf Instagram siehst du so die ganzen Kumpels, die auch auf der Gamescom sind, und alle waren auf allen möglichen Partys, auf einer Mittelerde-Party, auf einer Warner Brothers Party, auf einer Assassin's Creed Party, auf einer Sony Party. Es gab 50 Partys und wir beide waren die einzigen, die auf keiner von denen waren. Ihr wart in diesem Puff-Hotel, ne? Ja. Das war jetzt das schlimmste Hotel, was ich mir vorstellen kann in Köln. Vor allen Dingen haben sie irgendwie auch Pappbecher, dass wir den Kaffee mitnehmen können. Wir haben es eilig. Sieht aus wie eine Tankstelle. Ah nee, die hat ja kölnisch. Nee, so hat es ja nicht gemacht. Ich kann ja das gar nicht. Kann einer von euch kölnischen Dialekt nachmachen? Ich aus dem Stegreif gerade nicht nehmen. Muss erst mal üben. Sieht das hier aus wie eine Tankstelle, Junge? Oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Ja, so in der Richtung. Das Geile ist, das Ding in unserem Hotelzimmer, was den Spion von innen verschlossen hat, also ja. Ist ja normal so eine kleine Klappe dran, war die Plastikklebefolie von der Seite von der Knopperspackung. Gutes Hotel. Und der Riegelmechanismus hat durchgedreht, du konntest die Tür nicht abschließen. Lukas hat uns Stuhl davor gestellt. Nö, wir haben geschlafen. Ja, weil wahrscheinlich nach der Gamescom ist man ja immer sehr fertig. Wir waren vor der Gamescom schon sehr fertig, weil wir eine 8-Stunden Zugfahrt hinter uns hatten. Ja. Und dann so ins Bett, wir müssen in 3 Stunden aufstehen. Ja, das war nicht schön. Direkt nach dem Hauptbahnhof war erstmal eine Stunde Pause im Zug. Warum? Vandalismus oder ja, aber irgendwas war. Gleisen. Also, Gamer. Also ich wollte noch kurz eine Anekdote ganz zum Anfang erzählen, als meine Oma mir immer die Gameboy-Spiele mitgebracht hat. Und zum Beispiel, weil ich habe irgendjemand, da habt ihr euch Spiele gewünscht, habe ich ja gefragt. Ja. Das Krasse war, ich habe mir nie Spiele gewünscht. Meine Oma hat immer bei Peppino Club Nintendo Hefte gelesen, damit sie weiß, welches Spiel mir sie zu Weihnachten schenken muss. Das Oma, ist aber das ambitioniert. Ist High Maintenance. Ja, meine Oma wusste immer, was gute Spiele sind. Krass. Die hat dann zu Weihnachten gesagt, ich habe dir das jetzt. Da war deine Mutter deine Oma wahrscheinlich noch besser informiert als du zu der Zeit, oder? Ja, viel besser. Aber ich habe das Club Nintendo nie gelesen. Das war für mich so. Hatte ich kein Interesse? Ich finde meine Clubkarte nicht mehr, ne? Das ich hatte die Clubkarte und da ist sogar, die ist nur noch zweistellig gewesen. Eins. Verstehe ich die mal? 0-1. Und die sagte dann so, oh, Tilo, ich hab mich entschieden, dir dieses Jahr zu Weihnachten Star Fox zu schenken, weil die Grafik sehr gut sein soll. Und, Super Nintendo, oder? Ja. Enkel, 64-Bit. So, nee, FX Soundchip. Super Nintendo noch. Achso, 16-Bit. Zum Beispiel hat meine Oma mir auch Plock. Starwing bei uns, ne? Starwing, genau. Meine Oma hat mir Plock geschenkt, weil sie meint. SNES-Spiel. Und mit dem Satz, das ist total krass: Es ist ein unterschätztes Spiel. Meine Oma, die nie Super Nintendo gespielt hat. Aber sie meinte so: Ich habe mich darüber informiert und viele Menschen sagen, es ist unterschätzt. Aber es soll sehr gut sein. Und seitdem liegt es auf deinem Stapel der Schande. Ich habe Plock viel gespielt. Und es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Job. Plock fetzt. Gliedmaßen umschmeißen. Ja. Das ist die Titelmelodie gewesen. Das ist dieses. Das ist Tequila. Tequila. Das Tequila war. Ich habe auch zum Beispiel hier Cool Spot 7 Up. Dieses fand ich auch mal sehr gut. Das war einfach grafisch sehr schön. Welches? Das Sega oder Nintendo? Die Sega sahen auch gleich aus. Das ist die Musik von Plock. Das ist nicht, nein, das war Motorhead. Das war ja hier von, wie hieß der denn, David Perry oder so? David Perry ist der dieses Spiel gemacht hat, was ich meinte vorhin. Welches? Dieser total psychedelische Shooter, mit, wo man auch so einzelne MDK. Genau. Ja. MDK war nice. Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Fand ich nicht richtig nice. Der hat auch später Wild 9 gemacht für PlayStation und Wild 9 ist eins meiner absoluten Lieblings-PlayStation-Spiele. Ich habe dieses Spiel nicht verstanden. Ich hatte das mal in irgendeinem Heft als Spiel mit Wild, weil ich mir irgendwie mal gehört hatte, MDK soll übrigens geil sein und ich habe das 20 Minuten gespielt. Es sah halt auch nicht besonders, also der Stil war interessant, aber es sah nicht besonders geil aus. Ja. Optisch war es halt, und das war gleich, ich glaube, es hat keiner gekauft, ich konnte es nicht greifen irgendwie. Zu wirr war. Ja. Das ist die. Das war cool, du konntest ja irgendwie auch so komisch fliegen irgendwie immer so, ne? Ich hab's nicht verstanden. Ja, schweben, genau. Warum hab ich das für Tequila gehalten? Das ist schon sehr ähnlich. Weil du nicht so musikalisch bist. Das haben wir ja vorhin schon festgehalten. Ich würde sagen, wir machen kurz eine Pause. Ja. Weil wir sind jetzt bei einer Stunde 30. Und die letzte halbe Stunde hat sich aber länger angefühlt als die erste Stunde. Hm. Ja. Ich finde, die erste Stunde hat sich länger angefühlt. Das können wir ja gleich in der Pause besprechen. Ja. Jetzt, wo du gerade angefangen hattest zu erzählen mit dem Spion, ne? In so einem Hotel wäre es auch möglich gewesen, dass der Spion falsch rum in der Tür war. Aber er kommt auf die Idee, von der anderen Seite reinzugucken. Jeder in Köln. Wir haben auch nachts Schreie gehört. So finde ich jetzt das Einzige. Also ich fand es eigentlich ganz schön. Ich fand es eigentlich auch ganz schön. Und ich habe Hannes und mich dazu gezwungen, schwarz zu fahren, kurz bevor unser Zug losgefahren ist. Weil wir zum falschen Bahnhof gefahren sind, Tilo. Ich höre nicht zu. Kennst du, ach so. Normalerweise sagt man dann, was bitte? Also, ja, ich höre nicht zu. Was bitte? Wir sind von der Gamescom gekommen und ich dachte, okay, dann laufen wir jetzt über die Brücke, gehen zum Bahnhof und dann steigen wir da ein. Und es stand da, Gleis 12 mussten wir losfahren oder sowas, ja, ne? Gleis gesucht und dieses Gleis gab es. Und der Bahnhof ging nur bis 10. Und dann guck ich nochmal auf unser Ticket und da steht so, da steht ja auch nicht Hauptbahnhof. Das war einfach ein anderer Bahnhof. Oh. Und es war 10 Minuten bevor unser Zug kam. Ja. Habt ihr es geschafft? Ja. Schwarz gefahren, schön geschwitzt. Und die Klimaanlage ging nicht in dem Abteil. Richtig ekelhaft, das war richtig, richtig schlimm. Einfach da gesessen und bleh. Gut. Danach war es kalt. Und dann ist Hannes noch Taxi gefahren mit mir. Und der Taxifahrer hat ungefähr nach der Hälfte der Strecke so laut gerufen: Scheiße! Er hat vergessen, seinen sein Taxometer anzumachen. Taxameter. Taximeter. Taxo. Taximeter. Taxo, der Mars. Nee, Taximeter. Das ist ja nice. Man sieht genau, dass ihr eure beiden Funken ausgemacht habt. Ja. Müssen wir dann auch die Empfänger nicht auch ausmachen? Nils. Du hast ja auch so eine Verkaufsstapel schon, ne? Ja, na, das Ding ist, als ich damals meine PlayStation gekauft habe, PlayStation 1, ich war eigentlich Sega-Kind und hatte Mega Drive mit unglaublich vielen sehr guten Spielen. Zum Beispiel Turtles, Hyperstone heißt, war eins meiner Lieblingsspiele auf dem Mega Drive. Und ich habe zwar lange den Sommer über gearbeitet, um mir die PlayStation 1 leisten zu können, hat aber natürlich nicht gereicht. Und ich bin dann auch mit einem Rucksack voller Mega Drive-Spiele zum An- und Verkauf gegangen, hab die da alle ausgekippt und gesagt, was kriege ich denn dafür? Und natürlich genau wie bei dir auch, so für ein Spiel 5 Mark, 10 Mark oder so. Und die besten Spiele, die ich damals hatte, sind dann alle abhanden gekommen. So, die habe ich abhanden. Musste ich mir alle dann irgendwie jetzt im hohen Alter wieder nachkaufen, wenn ich sie nochmal spielen wollte. Und das ist ähnlich schwierig. Ja. Und so wie bei dir, Felix, war das bei mir, als du den N64 verkauft hast, weil du meintest so, gibt es eh keine neuen Spiele, will ich eh nicht verkaufen. Also keine neuen Spiele auch für mich, keine spannenden. Nichts Interessantes mehr. So war es dann bei mir nach der PlayStation 1-Zeit, als ich irgendwie einen Dreamcast oder so gekauft habe. Mhm. Da war es dann so, dass ich meine PlayStation mit allen Spielen, außer Final Fantasy 7, verliehen habe an einem Kumpel, der hat gegenüber von mir gewohnt. Du hast das nie wieder bekommen. Und naja, das war so, so nach ein paar Monaten, als ich nicht mehr daran gedacht habe, dass er die hat, war es dann auch irgendwann so, dass er gefragt hat, ja, kann ich dir die einfach abkaufen, so für 100 Mark oder so. Und das war mir dann in dem Zeitpunkt, damals war es mir auch egal. So. Das war so, sind zwar geile Spiele, aber ich spiele ja jetzt Dreamcast, was soll ich mit einer PlayStation so? Und damals hatte man noch nicht so diesen Multikonsolen-Gedanken, ja. War nicht aber so. War man früher eigentlich schon Sammler? Also Ich hab Videos gesammelt, also vor Videospielen und Musik bin ich eher ein Filmliebhaber. Ja. Weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wenn so ein neues Super Nintendo Spiel, habe ich aufgerissen. Ja. Ja, so einfach. Oder auch die Verpackung vom Super Nintendo zu Weihnachten aufgerissen. Die ganze, also was ich heute mache, wenn die SNES Mini-Verpackung irgendwie seine Kammer oben vorsichtig hinstellt. Solange du sie machst wie Casey Neistat mit dem Messer und rein. Der macht das immer, der ruppt die Sachen so schön. Der ruppt die richtig auseinander, der und instant bei seinem neuen MacBook gleich einen Kratzer drauf gemacht mit dem Messer. Also du packst jetzt Verpackungen neben die PS4, die du dann suchst? Ja. Kurze Kennst Anekdote. Du die Geschichte? Nee. Jetzt bitte erzähl sie. Tilo hat, waren das Wochen? Ja. Hat über Wochen hinweg seine PlayStation 4 gesucht. Er wusste nicht, wo seine PlayStation 4 ist. Ja, auch so ganz viele Leute. Inklusive PlayStation VR. Alles, war alles drin. Und hab so Leute verdächtigt, hab dann auch so bei Facebook gepostet, so, weiß jemand, wo meine PS4 ist? Und hab dann so auch Leute, hab ich dir die ausgeliehen? Nö, hast du nicht. Und Hannes und ich waren bei ihm zu Hause, um Post abzuholen und Rechnung anzugucken. Und dann haben wir einen Mob gesucht, weil ich Thilos Pflanzen auf der Terrasse gegossen hab und ein bisschen übergeschwappert hab. Und dann gehe ich in einen, was ist das für ein Raum? Ist das ein Kammer. Kleiderkammer. Dann gehe ich in die Klammer, in die Kammer, weil ich mir dachte, da wird schon irgendwo ein Mob sein, war er dann auch. Und dann dachte ich mir, was guckt denn da oben aus der Tasche raus? Und dann guckt diese PlayStation-Brille so quer aus dieser Tasche raus. So wie so Schmugglerware, die du gerade entdeckt hast. Und da habe ich Hannes rangepfiffen. Hannes, sag mal, sucht der nicht seine PlayStation oder hat er die jetzt wiedergefunden? Und dann waren original diese PlayStation mit allen Spielen und seinem VR-Set und so in so einem Leder-Reisetäschchen. Tilo sofort geschrieben und die erste Antwort von Tilo war, die hast du doch mitgenommen. Also er hatte die, meine Vermutung war, Nils hatte die 4 Wochen lang. Dann hat er in die Kammer gestellt und wollte mir so, ey, du bist ja blöd, Tilo. Aber dazu mal eine noch geilere Geschichte. Ein Kumpel von mir aus Amerika, der hat vor ein paar Wochen in seinem Schrank ein original verpacktes SNES von 1990, Schieß mich tot gefunden. Wie, in seinem Schrank? In seinem Schrank hat er einen ungeöffneten SNES gefunden. Sie glaubt wahrscheinlich, dass ich früher einfach auf 1993 hat er sich einfach 12 gekauft und dann vergessen, dass er noch 8 Nee, er ist immer ein bisschen jünger als wir. Also er ist wahrscheinlich in dem Alter gar nicht gewesen, wo er das hätte wahrnehmen können. Hm. Ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber stell dir mal vor, du findest jetzt mit Mitte, Ende 20 auf einmal in deinem Schrank, in Amis haben ja in der Regel immer alle Häuser, ja? Findest du auf einmal eine original verpackte Super Nintendo. Amis haben Schränke? Das ist so, als würdest du eine Bitcoin finden. In deinem auf dem Rechner. Irgendwie so, was ist denn das für eine TXT, die lösche ich jetzt? Machst du mit deiner Geschichte jetzt eigentlich schon durch? Ja, ich glaube. Wie viel hast du denn gekriegt? Für die Playstation 100 Mark. Oder 100 Mark für dein Verkauf des Sega-Krams? Nee, Sega-Krams weiß ich nicht mehr. Ich hab halt, ich kann mich da an die Preise nicht mehr erinnern, ja. Aber wenn du heutzutage in Turtles für den Mega Drive kaufen willst, kostet es ja irgendwie 80 Euro. Ja. So in dem Dreh. Ich hasse mich auch dafür, ich habe damals mein Metal Gear Solid Spiel verliehen und nie wieder bekommen. Ja, aber Metal Gear Solid ist ein Spiel, das hatte jeder, der eine Playstation hatte. Das ja, aber kriegst du mal jetzt noch mal. Verkauft. Aber kriegst du jetzt noch mal billig. Naja, für einen Zehner oder so kriegst du Metal Gear Solid. Naja, oder 20, aber nicht teuer. Ich hatte Metal Gear Solid aus der Videothek ausgeliehen. Und das wurde. Wo führt diese Geschichte jetzt hin? Mhm. Nee, das ist nur noch ein ganz kurzer. Aus der Videothek ausgeliehen. Und es hat ja ein bisschen mit der vierten Wand gespielt. Wenn du ja. Codec-Nummern rausfinden musstest, die standen dann hinten auf der Verpackung. Und du hast die Verpackung natürlich nicht, weil du aus der Bibliothek hast. Das war scheiße. Das ist relativ am Anfang. Das wollte ich mal gerade sagen, das war auch relativ am Anfang. Ja, gleich wenn du in den Zellenblock kommst und mit Meryl Kontakt aufnehmen musst. Ihre Codec-Nummer steht hinten auf der Verpackung. Wo man die Speicherkarte rausziehen muss, um den Endgänger zu sehen? Nee, den Controller. Psycho Mantis, ja, das Controller rausziehen. Und er liest deine Speicherkarte und sagt, du spielst also gerne Castlevania. Wirklich? Ja. Das ist toll. Ich weiß sogar noch die Codec-Nummer von Meryl. 104? 140,85. Ich verstehe es nicht, worüber er redet. Hast du Metal Gear Solid nicht gespielt? Nee, ich hatte ja, da war ich raus aus diesem. Ich hatte nie eine PS1 und eine PS2. PS2 bin ich erst wieder eingestiegen. Denn das ist ein Spiel, das solltest du sogar nachholen. Ja, hol dir aber die Twin Snakes Version für das GameCube irgendwie. Ja, die ist super. Die ist auch super teuer jetzt. Okay, das wirst du nicht machen. Ich habe zwei Stunden lang erzählt, dass ich es kaum schaffe, irgendein Spiel zu haben. Okay, ich hole mein GameCube. Metal Gear Solid. Aber ganz ehrlich, Metal Gear Solid steht bei mir auf Platz 1. Ich habe Metal Gear Solid 5 ja versucht zu spielen. Das ist komplett anders. Also, das steht gerade noch auf meinem Stapel der Schande, weil ich es gerade nicht weiterspiele. Ich habe das so gespielt und fand es irgendwie auch alles cool und die Grafik auch toll und dieses Setting dann Afghanistan und so. Und dann, aber irgendwann hat es mich so gelangweilt. Das ist öde. Ja. Aber ich fand, was ich auch nicht verstanden habe, war das mit den Ballons und dann war das doch so ein realistisches Spiel. Und dann bin ich auf diesem Schiff und dann kommen dann so von oben Menschen. Ich wollte gerade sagen, spoil doch mal nicht. Ja, das ist gleich am Anfang, wenn du deine Basis. Ach so. Ach so, ja. Oh, wo du den kleinen Hund dann hast. Ach, Nils. Du kriegst einen kleinen Hund, der im Auge fehlt. Nils Lieblingsspiel, Nintendogs. Ist es nicht. Ja. Hast du Nintendogs gehabt? Nee, aber Sophie hat das immer, habe ich das dann gespielt. Ein Spiel, was ich von Hannes gespielt habe, was ich durchgespielt habe. Es gibt zwei Spiele, die Hannes mir empfohlen hat, die ich durchgespielt habe. Tatsächlich. Tetris und? Hamtaro. Kann man Tetris durchspielen? Hamtaro. Was? Hammer Heartbreaks. Das ist für den Gameboy. Ja, für den GBA. Genau, das fand ich ganz toll. Und das war großartig. Dieses komische, ich weiß nicht, ob du es mir empfohlen hast, aber du kanntest es auf jeden Fall auch, dieses, wo man der Homosexuelle aus dem Zelda-Universum ist. Ach, Tingle. Tingle, genau. Tingles Treasure irgendwas. Genau, das war Treasure Hunt, ja. Das war auch ein ziemlich gutes Rollenspiel, fand ich. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war halt vom Setting so anders, ja. Ne? Das war so un-Nintendo. Ja. Und dann habe ich jetzt für Earthbound zum 58. Mal angefangen. Aber irgendwie komme ich da nicht so rein. Ich will es auch mal total geil finden und erzähle auch mal. Es ist so ein bisschen wie bei Manic Mansion, so Match Earthbound, ey, Spitzenspiel. So. Kommst du auf den damals auf mich zugeflogen? Ich weiß nicht, ob das zählt. Also ich würde nicht sagen, dass es bei mir auf dem Stapel der Schande steht, aber Final Fantasy 7 und 8 habe ich bis heute nie durchgespielt, aber ich habe es sehr weit gespielt. Hast du durchgespielt? Ja. Wenn du es schon ansprichst. Ich wäre immer dafür, dass wir eine Top 5 der Schandenstapel spiele. Steht eigentlich kriegen überhaupt jemand zusammen? Was genau jetzt ist? Kann mir das nochmal jemand erklären? Hannes erklärt dir das genau. Ich habe das doch vorhin schon erklärt. Nils, jetzt bist du dran. Spiele, die man unbedingt gespielt haben sollte, die man auch im Besitz hat, ja. Aber nicht großartig angehört hat. Also bei dir halt Earthbound. Okay. Oder Manic Mansion. Manic Mansion ist nicht mehr in meinem Besitz. Ja. Also Besitz ist physischer Besitz oder ich könnte es mir auch besorgen? Ja, gut, wenn du es hast. Du hast es. Ja, okay, das macht wieso, wenn man es eine ganze Zeit lang gehabt hat? Ja, das zählt auch dann. Nee, das will ich nicht, dass es zählt, weil es macht es einfacher, weil wirklich Spiele im physischen Besitz. Ja. Ach so, ja. Cool. Ich habe viele Spiele halt nicht mehr. Kriegt ihr alle fünf zusammen? Fünf Spiele? Ich würde auf jeden Fall Last Guardian jetzt sagen. Da schäme ich mich ganz doll. Das heißt, ich habe dein Spiel durchgespielt. Und ich habe mein Spiel zu zwei Dritteln gespielt. Ich werd grad wütend. Und es ist so schön. Und ich will es unbedingt weiterspielen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht schaffe, weiterzuspielen. Last Guardian ist bei mir auch dabei. Ich habe aber eine zu lange Pause zwischendrin gehabt. Das ist das Problem. Das ist bei mir das Problem mit Final Fantasy 7 und 8. Na, dann würde ich von vorne anfangen, glaube ich. Ja, ich habe es nämlich mal versucht und habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich hin muss oder was ich gemacht habe. Ich muss wirklich von vorne anfangen. Ja. Und ich war zu 70% bei beiden Spielen ungefähr durch. Nee, aber bei Last Guardian hat es mich dann auch... es hat mir Spaß gemacht bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwie zwischendurch keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich es ein paar Monate später wieder versucht weiterzuspielen und hat es mich nur noch genervt. Also dann hat mich die Steuerung genervt, dann hat mich das Vieh genervt, weil da war ich an einem Rätsel, wo ich genau wusste, dass das Vieh einfach nur jetzt da hochgehen muss, damit ich hochklettern kann und da hinkomme. Ja. Und das hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert und das Vieh ist immer hin und her gelaufen und das hat mich angekotzt und dann wollte ich es nicht mehr spielen. Und dann hat mir aber auch in dem Moment nach der langen Pause die emotionale Bindung zum Spiel oder zu diesem Tier gefehlt. Das war dann weg. So. Man muss es wahrscheinlich in einem Rutsch durchspielen. Du kannst es, glaube ich, in 8 Stunden spielst du durch. Ne? Ja. Ich habe es in einem Rutsch durchgespielt. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr rein. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du baust ja in dieser, wenn du es relativ intensiv spielst, ich hatte es dann auch so über 3 Tage. Das ist dein Haustier, ja. Du wirst dem auch echt nahe und dann irgendwann so. Und ich fühle mich tatsächlich, als würde ich auch irgendwo so ein verhungerter Kumpel von mir, also wie heißt denn das Viech? Was ist ein Name? Trikot, stimmt. Ja. So ein verhungerter Trikot liegt bei mir im Videospielschrank. Und nicht das Spiel ist nicht weitergespielt. So wie ein Tamagotchi, wo die Batterie noch fehlt, aber das liegt seit 10 Jahren im Schreibtisch, in der Schreibtischschublade. Bei mir im Schrank. Ich hab keinen. Du hast meins. Last Guardian. Okay. Echt? Was lässt du es verhungern? Kann sein, dass Tilo mehrere hat. Nee, Tilo hat diese Special Edition. Diese Promo-Dingens mit dem Kork-CD-Spindelhalter. Das ist dann die zugeschickte Version, aber Tilo hat sich noch eins gekauft, weil er es vorher besprechen musste. Ja, das ist ja doppelt schlimm. Ich habe für den Fokus gekauft. Das war ein schöner Text von Fokus, den habe ich sehr gemocht. Egal. Das sagt, jeder muss dieses Spiel durchgespielt haben. Warte. Last Guardian, definitiv. Ja. Earthbound, weil ich mir das auch schon seit Jahren vornehme, das wirklich mal zu spielen. Du hast es vor allen Dingen aus dem E-Shop und jetzt nochmal auf der Mini. Genau. Ja, jetzt richtig hart. Zelda. Ich habe ja immer noch nicht Ganon besiegt. Ja, aber du hast es 100 Stunden gespielt. Wild. Ja. Das zählt nicht. Okay, das zählt, der Schande. Ne? Also da machst du ja auch nichts. Ganon besiegen ist ein Witz. Okay. Jetzt kommt aber der DLC ist draußen, ne? Ja. Das ist für mich nochmal ein Anlass, nochmal dieses Spiel. Ich habe dann irgendwie auch nochmal jetzt hier am Wochenende war ich ja für Dings in Luft in Shanghai und habe im Flugzeug gespielt. Und dann habe ich eher Bock gehabt, das neue Mario weiter. Und das habe ich durchgespielt. Und ich denke nicht. Doch, das ist durchgespielt, aber jetzt sammle ich nur noch Monde. Achso. Blaue Münzen. Genau. Und die sind richtig eklig, die blauen Münzen. Egal. Und dann habe ich überlegt, ich spiele jetzt nochmal. Nee. Platz 3, Stardew Valley. Das kann man durchspielen? Nee, aber das kann man so spielen erstmal. Wie lange hast du es denn gespielt? Pass auf, genau. Ich habe es nämlich installiert und fand es total toll. Also Harvest Moon war das jetzt, ja, ne? Ja. Spiele das und bin das gleiche wie bei The Witcher. Dieses so, oh Gott, das muss ich ja jetzt so hunderte Stunden spielen, damit irgendwas... Dann habe ich mir die ersten so YouTube-Walkthroughs... Das sind natürlich auch schon so 80 Stunden YouTube-Videos, die du gucken musst, um irgendwie so eine scheiß Rübe irgendwie wachsen zu lassen. Und das war mir dann einfach. Du hast ja bei Stardew Valley so viele Optionen, was du machen kannst. Du hast ja da auch eine Story und so eine Geschichte. Du hast ja da so Elemente, die du da entdecken kannst. Oder wie da ist eine Tür zu, die kriegst du erst auf, wenn du das da angebaut hast und Freund mit dem bist. Ja, wie bei. Hier. Wie viel ist das Spiel, was es eigentlich ist? Harvest Moon? Ja. Ja, oder genau. Ich wechsle mal, ist Harvest Moon, aber es ist eher Harvest Moon als Animal Crossing, oder? Animal Crossing ist eine ganz andere Geschichte. Ja, aber Animal Crossing ist auch sehr Harvest Moonig, finde ich. Ja, nee. Also, ja, ohne dass du ganz was machen musst. Light, ja. Okay. Und ich hab's auf der Switch und denke jedes Mal so, geil, ich fliege jetzt 12 Stunden Flugzeug, jetzt kann ich Stardew Valley spielen. Und dann denke ich, es erschlägt mich. Die Masse an Dingen, die ich da tun kann, deswegen spiele ich es nicht weiter. Ich habe mir gerade so nackte Kanone mäßig, wie so eine Faust aus dem Bildschirm rauskommt. Ich spiele jetzt Stardew Valley. Und seit 1992 Sonic. Sonic? Wieso willst du denn Sonic durchspielen? Ja, weil ich seit 92 verstehen möchte, warum Hannes diesen Typ, dieses Viech mag und dieses Spiel. Und ich versuche, ich habe in meinem Leben bestimmt schon 300 Euro für Sonic ausgegeben, weil ich jetzt ständig irgendwelche Sonics... Welche Sonics hast du dir denn gekauft? Jetzt gerade zum Schluss wieder das für die Switch. Ja, okay. Aber so. Davor? Immer wenn es die im Download gab, habe ich mir für die ganzen Konsolen immer die Sonic-Spiele gekauft. Ich habe auch für PC gab es auch mal ein Sonic-Spiel. Für Nintendo DS habe ich mir irgend so komisches Mario, Sonic... Hm. Olympische Spiele? Ja, das war Wii, glaube ich. Gab es auch auf dem DS. Also, ich habe für Sonic auf jeden Fall einen Teil oder was zu viel. Sagen wir mal 100 Euro. ausgegeben. Und ich habe jetzt auch wieder dieses neue Sonic auf der Switch. Genau. Und dann spiele ich das so und denke eigentlich nur an Hannes. Also Hannes. Und dann jedes Mal so, Hannes the Hedgehog. So ist es, Hannes the Hedgehog. Und dann jedes Mal, was mag Hannes? Was mag Hannes an diesem Spiel? Gegeben hat, glaube ich. Das ist halt so, überlegt mal so, muss man das spielen wie ein Speedrun? Darf ich gar nicht, ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Es ist auch kein gutes Spiel. Doch, ist es. Du sagst, kann es Sonic immer, seit 20 Jahren sagt, kann es. Nee, pass auf. Das ist ein Gerücht. Du bist gerade einfach, der Game One Sonic Nerd. Ja, du musst das aber so machen. Es ist einfach ein Gerücht, dass Sonic-Spiele nicht gut sind. Alle 2D-Sonic-Spiele sind gut. Aber warum? Weil sie Spaß machen. Aber was? Du musst die Level erkunden. Ist ja nicht wie bei Mario, dass du einfach nur nach rechts läufst, sondern es gibt unterschiedliche Ebenen. Es gibt. Fürchterlich! Genau das meine ich. Ich laufe durch das Level und dann komme ich an diesem Drehding am Ende an. Und dann stehe ich da. Das ist ein Schild. Moment mal. Ich habe da so ganz viel da oben war, ich hätte auch gehen können. Und dann da unten und dann hätte ich auch wieder zurückgehen können. Ich verstehe es nicht. Und dann kommen diese Endgegner. Dieser Mr. Robotnik oder wie der heißt. Ja. Eggman. Ja. Dr. Robotnik oder Eggman. Und dann so und dann so drehe ich mich dagegen, verliere Ringe. Dann drehe ich mich beim nächsten Mal dagegen, verliere keine Ringe. Und ich dachte so, Scheiße. Und dann fliegt der weiter und dann kamen so Hasen aus dem raus. Oh, das war bei Sonic Adventure noch auf die Spitze getrieben, weil die konntest du an deine Chaos verfüttern. Die Kuscheltiere, die du kriegst Chaos. Am Ende des Levels. Ja. Chaos. Okay, und dann haben die sich weiterentwickelt. Und hatten dann, wenn du denen nur Hasen gegeben hast, haben die so Hasenmerkmale. Das war quasi das Tamagotchi im Spiel. Das war okay. Richtig nice, das habe ich auch immer mitgenommen auf meinem VM. VMU? VMU, ja. Ah, Dünkers, ne? Hm. Ja. Das Tamagotchi von unterwegs. Ja. Jedenfalls, und ich versuche halt, seit es Sonic gibt, Sonic zu mögen. Bei Alex Kidd zum Beispiel. Das war ein schönes Spiel. Das war ein schönes Spiel, das habe ich verstanden, es ging von links nach rechts. Ja. Wir können zum Moped fahren. Ja. Fand ich toll. So, Sonic sieht ja schick aus, das gebe ich hinzu. Sonic sieht ja total cool aus. Die Grafik gefällt mir und irgendwie so, das ist alles total. Aber ich verstehe es einfach nicht. Das ist so. Ich werde an dem Moment. Wie Candy Crush. Sonic ist wie Candy Crush. Nein! Ich muss mich daran erinnern, an der Stelle werde ich ein Bild von Sonic mit der Frisur von Marge Simpson einfügen. Warum? So. Weil es ein Bild davon gibt und das hat mich total ausgehebelt, als ich das gesehen habe. Einfach Sonic, wie er so dasteht und so. Eine hohe Turmfrisur. Ja, manchmal befürchte ich, dass Nils einen sehr infantilen Humor hat. Ach, befürchtest du? Manchmal den Eindruck. So, was vier haben wir jetzt, ne? Ja. Noch eins. Noch eins. Was ist alle denn? Großen Game of the Year Rollenspiele der letzten 10 Jahre. Auch Witcher 3? Auch Witcher 3. War Witcher Game of the Year? Wahrscheinlich. Es gibt eine Game of the Year Edition. Stimmt. Witcher 3 angefangen zu spielen und das gleiche Effekt wie bei Stardew Valley, so, Alter, jetzt 150 Stunden. Das Schöne bei Witcher 3 ist ja, es erinnert mich immer an die Urlaub mit meiner Oma in der Sächsischen Schweiz. Das sieht immer alles aus wie Sächsische oder Schweiz. Harz. Oder Harz. Es fühlt sich nach Sachsen-Anhalt an. Ja. Absolut, ja. Und das macht auch Spaß und ist schön, aber es ist so, geh in das Haus mit der Gespensterfrau, geh tot. Nee, das Haus ist da tot, kann ich nicht machen. Man kann aber, wenn man am Anfang aufpasst, kann man sich relativ krass skillen, dass Kämpfe überhaupt kein Problem mehr sind. Ja, nee, ich will spielen. Mhm. Also, ja, nee, du das, musst was nicht du mir gerade machen. Erzählt hast, ist für mich Abitur. Wie kriege ich es hin, am wenigsten zu lernen, um mein Abitur trotzdem zu schaffen? Ja, genau so. Ja, aber ich möchte spielen. Ich möchte nicht mein Abitur vorm Fernseher machen. Genau, das ist mein Problem, wenn ich so Final Fantasy oder spiele, wo ich mich aufleveln muss, damit ich es später schaffe. Ja, bei Final Fantasy war immer das Problem, das wollte ich auch, so wie Sonic auch immer mögen, habe ich nie gemocht, weil ich aber auch diese japanischen Rundenkämpfe ertrage ich nicht. Die sind spannend. Das nervt mich an sich, spiele ich Final Fantasy wegen der Story, wegen den schönen Welten. Nicht wegen Kämpfen. Das erzählt mir ja auch mein bester Freund Christian Stein, der großer Final Fantasy-Fan ist. Der erzählt auch immer, dass die Storys so geil sind. Und immer wenn er mir das erzählt, klingt das so wie so ganz schlimm rote Rosen aus Japan. Hä? So eine kitschige, Verstehe ich nicht, was? Ich finde die sehr überladen, außer bei 7, da ist sie wirklich sehr, sehr schön. 8 ist auch noch okay. So, ja, ich dazu. Also, ich würde wahrscheinlich noch 20 mehr aufzählen, wenn ich länger nachdenken würde, aber ich würde mich gerne für diese Aufgabe jetzt entlassen. Okay, also auf jeden Fall steht bei mir, und da kann Hannes vielleicht nicht was zu sagen, aber der weiß den Schmerz, der in mir brodelt, weil es eben auf dieser Liste ist. Ich habe mir letztes Jahr für den 3DS Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent geschossen. Und ich hab's, also es kam an und ich dachte mir so, geil, wenn wir zur Gamescom fahren, nehme ich einen DS mit und dann zocke ich die beide durch. Da kannst du auch mit dieser, weißt du, mit dieser Funktion, wo du dann so an Leuten vorbeiläufst, die auch einen DS haben, dann kriegst du ja dann immer so Sachen. Das hat Hannes nachts gemacht. Yeah. Wir haben noch ungefähr 4 Stunden zu schlafen und haben so geguckt, wer alles einen Streetpass hat oder was weiß ich. Das habe ich mal auf der E3 gemacht. Okay. Da kannst du. Du hast Iwata damals, ne? Ja. In deinem Streetpass von der E3. Uiuiui. Ja, und jetzt? Scheiße, hast du mir einen Screenshot hat er auch nicht von dir gehabt? Iwata hat doch nicht davon gehabt. Ja, gut, ich glaube nicht, dass man Krebs besiegen kann, eher Krebs bekommen durch Streetpass. Das war der Grund. Also die beiden würde ich sogar auf den ersten Platz machen, weil das tut mir wirklich weh. Ich will die unbedingt spielen, aber. Final Fantasy 8 nie gespielt. Ich musste damals irgendwie, hatte ich so den Drang, alle Final Fantasy Spiele zu haben. Und habe ich auch. Den 12. habe ich nicht weitergespielt, weil ich ihn richtig scheiße fand. Also ist das eher Stapel der Völlerei als Stapel. Ich fand ja Final Fantasy 12 sehr, sehr gut. Na, ich fand es ja richtig scheiße, Hannes Bohn. Aber es hat diesen linearen Stil, ne? Ja, das war so Star Wars mit Mittelalter gemischt. Naja, aber die Welt ist halt so. Du spielst ja in Ivalice, genau wie Final Fantasy Tactics. Und die Welt fand ich halt immer besser als die anderen Welten, die es in Final Fantasy gibt. Und es hat dieses MMO-artige Kampfsystem, dass du einfach über die Karte rennst und du kannst ja dein Partymitgliedern dann sagen, so, okay, wenn jetzt der und der Feind kommt, dann machst du den und den Angriff, und dann machen die das automatisch. Und das hebt dadurch komplett das Problem für Thilo aus mit den rundenbasierten Kämpfen. So, es gibt ja keinen Kampfbildschirm. Das haben sie ja in 13 dann quasi übernommen. Ne? Nee, das da musst du ja eigentlich 13 gab es immer einen Kampfbildschirm. Ja, ja, aber es gab immer einen Kampfbildschirm. Bei 12 rennst du ja über die Karte, siehst das Monster und dann greifen die an. Okay, na, auf jeden Fall ist Teil 8 dabei. Habe ich noch nie angerührt. Spiel lieber 12. Spiel 8, das ist 7 sehr nahe. Nein, doch. Ich habe wirklich gespielt. Spiel lieber Sonic. Oder Phantasmagoria. Das gehört auf jede vernünftige habe ich durchgespielt Liste. Kannst du auch Let's Play gucken. Ich bin großer LucasArts-Fan, aber ich habe noch nie Loom gespielt und ich das möchte es aber unbedingt spielen. Ja. Ach, bei LucasArts ist Fluges. Fluges. Aber hast du Flugangstarts? Ja, ja, ich habe alle. Ich glaube auch, dass es macht diese Stapelliste immer größer. Dass es so einfach ist, alles zu bekommen. Also bei, weißt du, Scum VM, wir haben natürlich alle die Originale, dann haben wir uns die ROMs selber rausgebaut. Ne? Sogar noch packaged. Oder Steam, da hast du ja auch das Problem, ne? Dass du bei Steam, ich habe das jetzt als Stichwort für dich eingebaut, weil du ja irgendwas mit Steam machen wolltest. Green, irgendwas meinst du dazu, Hannes, wir müssen noch über Steam Stapel der Schande. Jetzt nach dem Top, weil da kommt dann Stapel der Völlerei. Ah, okay. Ja, dann vergiss das. Also, sagen wir mal, das waren jetzt 3 Plätze. Jetzt müsste ich wirklich überlegen, packe ich Duke Nukem für die 360 in den Stapel der Schande oder den Stapel der Fälle? Kein Fall. War das der lang erwartete? Ja, ja, der lang erwartete, aber ich wollte den unbedingt spielen. Aber er ist wirklich noch eingeschweißt. Der steht bei mir im Regal, hat 3 Wohnungsumzüge mitgemacht und ich habe es nie angerührt. Wie viel hast du bezahlt dafür? 5. Also Völlerei. Ja. Ich habe den gespielt und fand den echt, weil ich wirklich auch lange, ich kann mich noch erinnern, wie damals in der GameStar die ersten Screenshots für Duke Nukem 1997 oder so gezeigt wurden. Für mich hat es tatsächlich zu lange gedauert. Ja. Deswegen war ich, als es dann endlich raus war, das kam mir dann auch irgendwie so beiläufig raus, nicht so, als ob sie das nochmal richtig groß angekündigt hätten. Der Hype, der war schon groß. Nicht so groß, wie er damals war, wo er hätte kommen sollen mal. Es war halt ein Spiel von 1996. Ja. Im Jahr 2016 oder 2015. Nicht wirklich oder was, 96, ne? Aber es war halt so 90er Jahre. Die Entwicklungszeit war 14 Jahre, glaube ich. Wann kam das raus? 2007, oder? Nee, später. Nee, ich glaube 2007. Es muss später gewesen sein. Und dann sagen wir 2010. Ja. Ja, also haut doch 1996 hin. Dass die 1996 anfangen wollten. Das Ding ist, es gab ja auch einen Trailer. Ja. Der ja. damals bei G-Police dabei war oder irgendwie so. Der war ziemlich gut. Der war gut, der hat einen heiß gemacht, ja. Dann wow. steht auf jeden Fall noch drauf Mischief Makers. Das sagt mir was. Nintendo 64, das ist richtig, richtig gut. Also schönes. Für mich ist es das einzig wichtige Nintendo 64 Spiel. So gut. Es ist so ein 2D-Spiel von Treasure. Mit Schütteln. Du musst deine Gegner nehmen. Weil ich halt Treasure-Spiele mag. Ist wirklich nice. Auch nur ein Level bei einem Kumpel gespielt. Wie heißt es? Mischief? Mischief Makers. Das sagt mir echt was. Ganz kein Bild vor Augen. Mit irgendeinem so Taxifahrer bei uns in Deutschland. So eine Fernsehwerbung. Die Grafik kann man sich heute aber nicht mehr angucken. Es geht. Das sieht aus wie Yoshi's Island 64. Ja, es geht. Sieht schön aus. Underrated Gem, als würde meine Oma dieses YouTube-Video gemacht haben. Das ist ein sehr unterschätztes Spiel. Tilo mischte meinen Enkel. Kurze Information. Entwicklungszeit. Ich habe sie immer noch. Bitte entschuldige bitte. Der Entwicklungszeit Duke Nukem Forever 97 bis 2009. Ach, scheiße, aber. Also, 12 Jahre. 12 Jahre, okay. Ich war immer so auf 14. Fehlt noch ein 5, das war. Darf ich, während du das auch. Das ist nice, das können wir mal zusammenspielen. Zeig mal. Das ist auch locker, wenn es ein N64 Mini gibt, ist das mit dabei. Würde es den geben? Ich hab's zu Hause. Ich hab's auch zu Hause. Spielen. Ich hab's mir extra geholt, ich hab mir Nintendo 64 besorgt, nur um Mischief Makers zu spielen. Und dann hatte ich das bei. Ich fand die Figuren so niedlich, deswegen wollte ich das immer spielen. Das Problem ist, ich hoffe, dass wenn es ein N64 Mini gibt, dass der 4 Spieler unterstützt. Ja. Das war ja das Trademark quasi mit von Mario Kart. Ja. Ist es auch so schwer wie Donkey Kong? Nee, ist Rätseliger. Die Level sind wie Rätsel aufgebaut. Apropos Rätseliger, da fällt mir noch eins ein. Auf Platz 6, Lost Vikings. Hast du das lange gespielt? Habe ich lange gespielt, nie zu Ende, war mir auch mal zu schwer. Das war bei mir so ein Videothekspiel. Aber dann auch nicht Stapel der Schande, weil wir haben ja erörtert, dass wir damit Spiele nicht so gut gespielt haben. Achso, dann fügen wir noch Platz 6 dazu, was ich wirklich so toll fand, ihr beide wisst es, weil ich es jetzt ständig gesagt habe, ist. Ich fand Lost Vikings auch. Rabbids Mario. Ist wirklich ein tolles Spiel, aber ich komme irgendwie nicht weiter und habe keine Lust weiter zu spielen. Stimmt, du kamst ins Büro. Super Mario und Rabbids. Ist das beste Spiel des Jahres 2000. Das habe ich nicht gesagt. Besser als Zelda. Das habe ich nicht gesagt. Ich war nur sehr gut unterhalten. Und habe jetzt auf meiner internen Switch-Arbeitsuhr bestimmt 25 Stunden. Ja, dann ist doch. Sonst ja, dann hast du es. Tutti. Das reicht, das ist kein Schlangenstapel. Nee, ist nicht schlimm. Okay, dann ist Tutti, gut. Mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Irgendwas für den Dreamcast für dich. 4, glaube ich. Duke Nukem habt ihr ja gesagt, zählt nicht. Nee, zählt nicht. Gibt es jemanden, der alle Spiele, die er besitzt, durchgespielt hat? Nee, mich nicht. Ich definitiv nicht. Rechne mal hoch. Wenn im Durchschnitt jedes Spiel... Vielleicht jemanden, der nur 2 Spiele hat? Ach so. Deine Eltern? Nee, wir hatten damals fürs NES hatten wir so ein Monster-Truck-Spiel. Und weder meine Eltern noch ich haben jemals verstanden, wie man diese Monster-Trucks in Bewegung setzt. Oh, das ging immer so, 3, 2, 1, dann hast du auf irgendwelche Tasten gedrückt und ich meine, das NES hatte jetzt nicht viele Tasten, auf denen man rumdrücken konnte. Und der Monster Truck machte nur. Hast du einen Satz nach vorne gemacht und dann war es vorbei. Es ging nie weiter. Da gab es keine Gebrauchsanweisungen zu dem Spiel. Ich weiß nicht, ob wir da einer zu hatten. Kennst du noch Monster Truck Madness von Microsoft? Ja, riecht alle beiden Teile gehabt. Ich wollte immer dieses. Hieß, glaube ich, das Spiel sogar irgendwie. Ich wollte immer dieses Feedback-Lenkrad haben von Microsoft dafür. Und es gab Motocross Madness 1 und 2 und Monster Truck Madness 1 und 2. Und ich habe das immer bei Phobis gespielt. Und ich fand das so abgefahren, dass wenn du gegenlenkst und wenn er sich überschlägt, dann macht das Lenkrad, was es will. Und was besonders bei Monster Truck Madness war auch, du hattest zum ersten Mal so eine Art Open World. Du konntest ja da ruhig da rumfahren, du musstest ja nicht auf der Strecke bleiben. Das war ja das Geile. Okay, bitte, Platz 5 bei dir. Das wird echt nicht sein. Das ist bei mir alles Völlerei. Ja. Weißt du, Hannes, habe ich mir irgendwas gekauft im letzten Jahr, was ich noch nicht gespielt habe? Wovon ich weiß? Du beobachtest mich ja immer den ganzen Tag in deiner Playstation-Liste und sagst mir dann am nächsten Tag, du hast gestern Nine Persons, Nine Hours, Nine Doors gespielt. Ich sehe ja nicht, was du nicht spielst. Das ist Nine Persons, Nine Hours, Nine Doors. Das ist eine Visual-Novel mit Rätseln. Das mag ich nicht. Ich glaube, das findest du ganz interessant, aber du bist ein zu hektischer Mensch dafür. Mhm. Du musst sehr, sehr viel lesen und zuhören. Ich lese ja sehr gerne, aber ich höre nicht so gerne zu. Was jetzt dann noch? Kirby und der verwunschene Garn, wie hieß denn das? Oh, das ist schön, das habe ich gespielt als Emulator. Legal. Was? habe ich mir für den Dreh hier uncovered, habe ich mir doch so einen Emulator legal, aufs iPad legal, aufgemacht und dann habe ich so ganz viele Super Nintendo-Spiele gespielt. Und nee, das war nicht Super Nintendo, das war für die Wii U. Musst du so einen Garn malen und da. Ach nee, da habe ich die Ankündigung für gesehen und fand das total schön. Das mit dem Garn war, glaube ich, auf der Wii und für die Wii U war das mit dem Pinsel? Oder so? Also, dass so man die Streifen malt, ist Wii U, aber das heißt nicht, ist glaube ich nicht Magic Yarn. Ich möchte ein Kirby-Spiel für die Switch. Trickster, besorgen wir dir. nee, das Ding ist, ich glaube, ich fand's kacke. Und, aber alle haben gesagt, das ist ein ziemlich gutes Kirby-Spiel. Das ist bunt und macht ganz viel Spaß. Und ich dachte mir, ich habe irgendwie was anderes gekauft. Ah, das kenne ich auch mit diesem, das leider muss ich das sagen. Ja, ich glaube, du hast das Falsche gekauft. Yoshi's Island, das ist auch so ein Spiel, wo alle mal sagen, Alter, das ist Yoshi's so total klasse. Super Mario World 2. Genau so. So sagen dann nein, Leute, was total klasse. Und dann spiele ich Yoshi's Island und immer dieses Kannst du sehr gut. Wirklich, tatsächlich. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr. Das war dann so, Alter, Mario, stirb! Das sehr gut. Damals hat mich das umgehauen, was für eine Grafikpracht die SNES schafft. Naja, es waren ja nur die Chips im Modul, die das gemacht haben. Ja, nett. Schön. Ein Zehnjähriger hat nur die Chips im Modul. Der setzt sich doch mal. Moment mal, wie war jetzt. So ist Mario, Yoshi's Island spielt, ne? Ja, das war der Soundtrack. So ein bisschen wie Tamagotchi-Spiel, ne? Ja. Also so auf den kleinen Baby Mario mit seinem Schnäuzer auf Bart. Tamagotchi habe ich auch nie durchgespielt. Doch, dreimal. Was hast du durchgespielt? Dreimal? Was habt ihr für Spiele mehr als einmal durchgespielt? Außer Tamagotchi jetzt. Metal Gear Solid. Ja, oh ja. Ja, stimmt. Drei oder viermal gespielt. Day of the Tentacle spiele ich im Jahr dreimal durch. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel mehr als einmal durchgespielt. Ich hab's, wenn Remaster zählt. Das Vollgas Remaster habe ich mich. Full Throttle. Habe ich mich sehr drauf gefreut, hab's mir runtergeladen und dachte mir so, cool, jetzt hab ich das. Das war's mit dem Remaster. Full Throttle fand ich sehr schwer, deswegen habe ich es damals nicht weitergespielt. Das ist eigentlich nur ein Film. Egal, ich will jetzt Felix Liste wissen. Ja. Aber auch gerade, weil ich habe mir bei Steam hier Monkey Island den ersten Teil runtergeladen, weil ich gerade in diesem Theaterstück drin war und das mega lustig war. Es gibt Monkey Island Theater? Ja, das war richtig gut. Bei uns in Halle. Nur bei uns in Halle, das war richtig gut. Moment mal, was ist denn der Vergleich? Wie? Was denn? Mutter Courage von Brecht? Und dann sagst du, Mensch, aber Monkey Island war auch richtig gut. Nee, die haben das irgendwie, also das hangelt sich so an der Story vom ersten und zweiten, nee, von nur vom ersten Teil lang. Aber die haben das geschafft, so eigene Gags reinzubringen, die total untypisch für ein Theaterstück waren. Darf man das? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie... Da muss ich viele fragen, der den Guybrush gespielt hat. Wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Also das haben sie auch noch ein zweites Mal aufgeführt, da bin ich auch noch mal reingegangen, weil ich es einfach wirklich lustig fand. Zum Beispiel, wenn er im Theaterstück Gegenstände gefunden hat, dann war neben der Bühne so ein Ikea-Regal. Nee, es war nur aus Pappe. Es war wirklich nur aus Pappe. Aber es war wie so ein Ikea-Regal aus Pappe. Wo er die Gegenstände reingelegt hat. Das war sein Menü, sein Menü. Das war richtig, ich glaube, das wäre ein Theaterstück, wo du sagst, der Abend hat sich richtig gelohnt. Ich möchte jetzt Monkey Island spielen. Allein die Fecht. Aber du machst Theaterspiel gar nicht. Nee, genau. Also Felix, erstes Spiel der Schande ist ein Theaterspiel in Halle. Nee. Nein, ich wollte nur gerade darauf zurückkommen, weil ich irgendwie auch dran denken musste. Ich habe mir Monkey Island runtergeladen, habe es 5 Minuten gespielt und dann, ja, habe ich. Aber das zählt jetzt nicht zu meinen Top 5. Ich musste mir jetzt auch erstmal aufschreiben, wo ich wirklich... Also Final Fantasy 7 und 8 klammer ich mal aus, weil die habe ich wirklich weit gespielt, aber habe sie halt nie geschafft. Nee, geht ja drum, darum nicht. Ich würde auf Platz 5 würde ich System Shock 2 packen. Oh. Ja, ich auch nicht. Das habe ich mir gekauft und gefühlt eine halbe Stunde gespielt und nicht so richtig verstanden. Durchgespielt wollte ich nochmal spielen, hat diese alte PC 3D-Shooter-Steuerung, kann man nicht mehr spielen. Wo du dich nicht umguckst. Ach, wo du dich so mit den Pfeiltasten drehst. Ja, genau. Ich glaube, das hat mich auch richtig abgefuckt deswegen. Das war die Duke Nukem-Steuerung. Das ist auf jeden Fall Platz 5 bei mir. Platz 4 ist Last of Us. Musst du nicht spielen. Doch. Lohnt sich nicht. Bist du behindert? Ist wie ein Uncharted. Hast du einen am Sträußchen? Ja, es ist ganz nett, aber ey, die Story ist... Ja, es war also das Ende ist nicht wichtig, aber es ist schön, das Spiel durchgespielt zu haben, um zu wissen, wo man jetzt steht. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal weiter, aber so richtig geflasht hat es mich nicht. Wie weit bist du denn? Nee, nicht so. Warst du schon im Zoo? Das ist doch sehr spät, oder? Bis am Ende. Lange nicht. Spiel lieber Until Dawn. Die, dann war, Antidona habe ich auch nicht. Das Superspiel. Nee, Antidona. Habe ich aber auch nicht. Habe ich einfach nicht. Ist das dieses Gruselspiel? Ja. Das habe ich sogar. Das ist gut. Habe ich aber auch nicht weiter. Nee, das hat meine Ex-Freundin gespielt. Ich habe nur zugeguckt. Ja, ich wollte, das ist ein gutes Zuguckspiel. Ja, da kann man so gemeinsam Entscheidungen treffen. Soll der sterben? Weiß ich nicht. Ich würde das unglaublich gerne spielen, aber Sarah, ist es zu gruselig und alleine will ich es nicht spielen. Dann spielen wir das zu fünft mit Sarah. Dann machen wir. Lass uns doch heute Abend Antidon spielen. Heute Abend? Ja. Ja, können wir machen. Hast du nicht was mit Anja vor? Ja, wir gehen jetzt Alexa und kaufen irgendwie einen Nagellack, aber das machen wir jetzt auch nicht so lange. Na gut, wenn du sagst, es dauert nicht so lange, dann. Also spätestens um 9. Wie lange dauert denn Antidon durchspielen? 4-5 Stunden? Ein Durchgang? Puh. Ach stimmt, das kann man ja mehrfach spielen, je nachdem. Hat mehrere Enden. Dauert ja auch nur 4-5 Stunden. Es geht glaube ich sogar noch schneller, aber ich habe es mit Anja an einem Nachmittag ganz schnell durchgespielt. Unter Hektik. Ah! Oh, dann brichst du auch die Dialoge schnell ab, oder? Mit dem Rucksack hinten drauf und die Jacke an. Das schaffen wir. So, auf der Stuhlkante so sitzen so. Nee, im Stehen einfach. Ah, los geht's. In der Tür. Gib das Ding her. Aber wo Spiele, die man schnell durchbringen kann. Ich glaube, ich habe was für deinen Stapel der Schande. Hast du Inside gespielt? Ja, durch. Oh. Was ist ein Inside? Der Nachfolger von Limbo. Ah, richtig gut. Mit Fleisch, Vermatschungsdingen. Ganz trauriges Ende. Also komisch versteht man nicht so richtig das Versteht's Ende. Nicht. Aber irgendwie ist es ganz, du bist so melancholisch. Du bist extrem, aber du bist extrem drin so. Ja. Mhm. Hab ich nicht. Also, Platz 4. Also Platz 4 war jetzt Last of Us. Platz 3 würde ich Fahrenheit packen. Oh, nee, du bist aber schon fast bei der Fix-Szene. Ich bin in dieser Irrenscheiße, soweit ich weiß, das ist noch nicht mal ganz hell. Das ist auch dieses Filmspiel, ne? Das ist David Cage wieder, ja. Das sind ja die ich mag die alle nicht. Ich auch nicht. Ich generell Filme, die so sagen, wir sind wie ein Film, den man spielen kann, ist bei mir schon so, ja, super, tschüss. Das kommt schon zu. Ich fand die Atmosphäre schön dicht, aber ich bin halt nicht weitergekommen, hab's dann nicht weiter gespielt. Oh, beim Podcast. Also für alle Hörer auch die Salzstangen. Die gehören mir. Die gehören Nils. ja, Fahrenheit, weiß nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit die Irrenanstalt halt im Spiel fortgeschritten ist, also wie weit man da im Spielfortschritt ist. Ich kann mich an keine Irrenanstalt erinnern. Da ist doch irgendwie so eine Irrenanstalt. Wie hieß denn dieses PS4-Spiel von dem? Heavy Rain. Nee, das ist PS3. Du meinst Beyond Two Souls mit Ellen Page. Nee, ich meine Heavy Rain. Auch so. Mega Hype. Die will ich auch alle spielen. Reingemacht. Da bist du auf so einer Geburtstagsparty von deinem Kind, das ist das erste. Schon danach geht das wert. Das war schon echt nervig. Ja, überall tauchen dann diese Xer auf. von der Kontrolle. Das macht es auch die Immersion, macht es so kaputt. Du läufst durchs Wohnzimmer und überall tauchen diese scheiß PlayStation-Xer auf. Und das ist dann so, Das finde ich gar nicht so schlimm, aber die Storys sind halt nicht gut. Und die Storys sind nicht gut an die Spiele angepasst. Ich meine, wenn ich der dümmste Vater der Welt bin, okay, dann verliere ich mein Kind im Kaufhaus und renne da rum und dann passiert mir das. Ja, aber vor allen Dingen. Das ist so schlecht und dann rennst du rum und dann drückst du auf den Knopf und dann Jason! Jason! Jason! Jason! Adrian! Und dann hast du den blöden Clown, der die Ballons verkauft. Jason! Ich kann's nicht spielen. Ich finde aber kurz danach viel bescheuerter. Das Kind ist ja eigentlich gar nicht gestorben, wahrscheinlich, weil das Kind steht vor einem Auto, das Auto bremst, du siehst auch, dass das Auto anhält und der Vater schmeißt sich vors Auto, nimmt das Kind in den Arm und dann kommt Schnitt und alles ist scheiße. Das Kind ist anscheinend daran gestorben, dass der Vater sich vor ein stehendes Auto geschmissen hat. Und die Farbe ist raus aus der Welt und es regnet nur noch den ganzen Tag. Oh. Aber schön aus. Geil. Naja. Ja. Platz 2 ist definitiv Resident Evil 2. Habe ich nie wirklich weitergespielt. Wie weit? Also auch nie weit. Dann machen wir das mal auch zusammen. Auch nie ich richtig weit. Das Nils jetzt bei jedem Spiel, was du aufsitzt, kriegt hier Nils neben mir so einen Schlaganfall. Nee, das okay, ich sag nicht mehr. Du sagst ja auch nicht, du zuckst ja auch. Du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Nee, dann zucken wir das einfach zusammen. Zweimal durch, weil dann hast du die ganze Story. Aber gibt's das mit aktueller Grafik? Nee. Das Ding ist es warten ja, die Fans warten ja seit Jahren auf das Remake. Es ist immer noch nicht angekündigt. Ja. Hm. Aber vielleicht kommt's bald. Ich bin es nur, wenn man es mit Lightgas sehen kann. Ja, ich bin noch nicht mal bis zu irgendeinem richtigen. Könntest du Resident Evil Survivor spielen? Ich würde gerne einfach. Also es gibt ja immer mal so größere Gegner. Also wie bei Resident Evil 1, wo du die Schlange hast und was weiß ich nicht. Das ist bei Resident Evil 2 gar nicht so wirklich. Außer den Alligator. Nee, aber irgendwann kommt doch der Tyrant. Nee, der kommt sehr, ja, oder? Also sehr zum Schluss im Detail. Kommt der nicht öfter? Ach nee, das war Teil 3, ne? Das war Teil 3. Nemesis aber in Teil 2 auch schon. Also den Vorgänger hier vom Nemesis. Nee, vom, wie heißt denn der Typ, der einen immer verfolgt? Der Tyrant, oder? Nee, der heißt Nemesis. Ja, in Teil 3, aber in Teil 2 ist das der Tyrant. Also ich bin, ich bin Teil dieses Podcasts und finde das wahnsinnig langweilig gerade. Tyrant ist doch der Endgegner vom ersten Teil. Ja, ja. Nemesis vom dritten. Und dann... nicht Endgegner, aber im zweiten Teil heißt er Alex Burker. Ja, aber Birkin ist ja nicht der, der dich verfolgt. In Teil 2 gibt es doch auch so einen Typen schon, wie in Teil 3, der dich immer verfolgt. Nee. Ich glaube schon, später im Spiel. Ja, ich glaube nicht, aber... Wie der Birkin, der verwandelt sich doch. Ja, Birkin ist der, der sich immer verwandelt. Der Vater von Ashley, der sich selbst... Das ist die Schnarchpfeife. Das Geile ist ja vor allem, ich hatte ja das Spiel auf PC, nicht Playstation. Ja. Das heißt, und damals waren diese ganzen Videosequenzen auch wirklich alle als Videos auf der CD abgespeichert. Ich habe mir alle Videosequenzen trotzdem angeguckt. Ohne das Spiel zu spielen. Das ist ja hart. Ja, dann brauchst du es jetzt auch nicht mehr spielen. Nee, ich hab irgendwie auch mal beim Kumpel zugeguckt, wie er es zu Ende gespielt hatte. Achso, stimmt, hast du erzählt. Ja, und Platz 1 belegt bei mir Half-Life 2. Ja, es ist ein guter Platz 1. Ja. Also auch beschämend, wirklich. Also das Ding ist, wie gesagt, damals hat es mein PC halt noch nicht geschafft. Und als ich dann einen besseren PC hatte, hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Ich befürchte, dass als Half-Life 2 rauskam, kein PC, den jeder zu Hause hatte, das geschafft hat. Wir hatten in der Redaktion so einen Monster-PC. So wie Far Cry, ne? Das ging ja auch. Das kam raus, Half-Life 2, wir haben es installiert. So, ruckel, ruckel. Alle Details runter. Sieht aus wie Half-Life 1. Es hat auch richtig lange gedauert, das Ding zu installieren. Also richtig lange. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eben diese Orange-Box, da habe ich tatsächlich noch... Ach nee, ich habe tatsächlich Spiele zweimal durchgespielt. Half-Life. Zwei. Genau, und eins. Hm. War das in der Orange-Box dabei? Weiß ich nicht. Zwei war dabei. Zwei. Nee, dann habe ich zweimal gespielt, zweimal durchgespielt. Ist irgendjemand, der Unreal durchgespielt hat? Ja. Echt? Ersten und den zweiten? Nee, den Unreal 1 ist ein Singleplayer-Game. Achso, das wusste ich gar nicht. Dann kam Unreal Tournament, dann Unreal Tournament. Gibt's 2004. 3, 4. Spielt noch Unreal. Gibt's einen zweiten Teil. Und der zweite Teil war damals grafisch wirklich. Wie echt, kann man nicht besser machen. So wie es aus wie draußen, ne? Ja, war wirklich so, dass man gedacht. Ich muss jetzt mal stehen bleiben und mir das alles angucken. Das habe ich so nicht, war es auch. Es gibt, was ich immer sehr mag an Videospielen, sind Spiegel auf Toiletten. Das finde ich immer ziemlich gut. Finde ich auch gut. Dieses, weißt du, auch dieses... Sache, aber es ist... Nee, vor allem, wenn du in den Spiegel guckst und aber dann zur Seite läuft, dann machst du ja deinen Körper... Dann kannst du jetzt leider einen Podcast sehen. Und Schusslöcher. Das guck ich mir Schusslöcher war auch am Anfang noch so, auch so zur N64-Zeit oder so. Dann schießt man immer auf die Wand und guckt, wie viele Schusslöcher der darstellen genau, kann, ja, bis die schön ersten mitzählen, wieder weggehen. Ja. der erste Spiegel, der mit DirectX 9 richtig funktioniert hat, war der in Max Payne 2. Ich wollte gerade sagen, Max Payne habe ich auch richtig viel angeguckt. Dadurch, dass das ja ist eine schöne Information. Ja, muss auch mal ein bisschen droppen. Ich werde das in dem YouTube-Video unten so einblenden in so einer Bauchbinde. Wie habe ich mir so ein YouTube-Video vorzustellen? Ist das dann einfach so ein Bild von dir? Gar nicht. Nee, nur von dir. Okay. Nee, ich mache einfach unsere vier Köpfe. Die werden mit einem Trigger an die Spuren gekoppelt und dann bewegen sich die Münder immer so wie bei Jacob Philipp oder. Jacob Philipp? Die Handpuppen. Achso. Ich will jetzt aber auch Hannes Liste wissen. Jetzt kommen fünf Spiele, die wir noch nie in seinem Leben gehört haben. Wahrscheinlich. Ach Quatsch. Grünko 2, Yugola, No Noshira 5 und Tetris. Ich glaube, das Wichtigste bei mir ist Panzer Dragoon Saga. Schon geht's los. Das ist das wichtigste Spiel auf Hans Liste. Panzer Dragoon Saga. Ja, nein, Dragoon Saga. Okay, das war jetzt Platz 1 oder 5? Das ist das Wichtigste, das ist Platz 1 quasi. Kannst du mir ein bisschen was zu diesem Spiel sagen? Ich hab's angespielt, es gab auf dem Saturn, Sega Saturn, damals eine Reihe Panzer Dragoon. Oh, Sega Saturn. Das war eine Shooter-Reihe, so ein bisschen wie Starwing, ja. Nur in geil und in einer schöneren Welt. Und du reitest auf dem Drachen und schießt. Ich glaube, das kenne ich, kann nicht mal so nicht. Kennst du bestimmt, das gab's, ja. Panzer Dragoon Orta gab's, war das letzte für Xbox, für die normale. Davon habe ich gehört, das ist so ein bisschen, das gab mal so eine Zeit, wo so eine Spiele moderner war. Kennt ihr noch Magic Carpet? Ja. So, das war so ähnlich. Peter Molyneux, ne? Ja, stimmt. Klingt wie ein Pornofilm Magic Carpet. Nee, das war, du warst auf so einem fliegenden Teppich und bist auch durch so eine Welt geflogen und hast so Feuerbälle verschossen. So. Ja, du konntest irgendwie die Umgebung verändern und du konntest immer nur in zwei Polygone weit gucken. Da hat sich die Welt so vor dir aufgebaut, in der du rumgeflogen bist. Arbeitet Peter Molyneux eigentlich gerade in einem Spiel? Nee. Den wollten wir ja interviewen. Aber der war ja nicht da. Ich dachte, der würde heute kommen. Nee, als wir auf Gamescom waren, dein erster Name für Interviewpartner war Am besten Peter Molyneux. Ja, weil der kann nur wenig was erzählen. Der ist so. Der macht ja kein Spiel, der redet ja nur. Ja, das macht er aber schon seit er Spiele macht. Ja. Die haben alle relativ viel erzählt. Die haben ja. Peter Molyneux macht ja nur Spiele, die keiner spielen möchte. Also Black and White war, glaube ich, so das Spielbarste. Eigentlich hat Populous. Populous ist auch so wie Loom, so echt Populous, ein Spitzenspiel. Ich kenne niemanden, der wirklich Populous gespielt hat. Black and White hat auch niemand ernsthaft gespielt. Ich habe Black and White ernsthaft gespielt, habe ganz lange mit meiner Hand diese Viecher gehauen. Ernsthaft gespielt. Spatsch, spatsch, spatsch, spatsch. Das ist böse Mode. Das ist krass. Indizien für Psychopathie? Entenküken ertränken. Oder bei Black and White den Bären, diesen Löwen. Das je nachdem, was du da ausgesucht hast. Gab es da nicht auch einen Affen und einen Zebra? Aber was ich allerdings wirklich sehr lange gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob es von, das ist von Bullfrog. Bullfrog ist Peter Molyneux, glaube ich, ne? Team Hospital. Das habe ich sehr lange gespielt. Das war geil. Was? Team Hospital. So. Aber das ist, glaube ich, nicht Peter Molyneux, Team Hospital. Nee, ich glaube. Aber Bullfrog. Aber Syndicate. Syndicate. Und das habe ich das sehr lange gespielt. Wo du immer mit so vier Söldnern hintereinander. Genau. Ja. Das würde ich gerne. Zum Beispiel Syndicate ist ein Spiel, wo ich auch regelmäßig wieder gucke, gibt es das nochmal geremaked für irgendwann. Das würde ich gerne nochmal spielen, weil mir auch diese Cyberpunk-Welt so gefallen hat. Das fand ich gut. Und es war auch so ein bisschen brutal damals. Ja. Ist ein Cyberpunk-Game? Ich habe es auch nur auf dem Mega Drive gespielt. Syndicate? Aha. Was? Was ist ein Cyberpunk-Game? Also ein bisschen nee, so. Es sah auch aus wie das Shadowrun-Spiel fürs SNES. Ein bisschen. Und düstere Zukunft. Muss ich mir, glaube ich, mal besorgen. Ja. Warte mal. Es gab doch dann noch Syndicate Wars später, oder? Das so, war auch okay. So auch so ganz lange darauf gewartet, ja, wo man so Häuser auch kaputt so machen konnte. Genau. Genau. Und was Syndicate, da wollte ich noch eine Information dazugeben. Ach so, Ultima. Ultima? Diese Ultima-Reihe. Hast du eins davon gespielt? Ja, absolut. Ultima 7, Serpent Isle habe ich gespielt. 7, ja? Ja, ach, das war das erste, was so ein bisschen, von der Grafik war das eigentlich so wie dieses No Remorse Comanche oder was da, das ist eine ähnliche Grafik. Und das habe ich auch nur, um zurückzuspringen, gespielt, weil ich weiß, dass es brutal war. Da Ultima? Ja, das war ja immer so, irgendwie, du hast irgendeinen Dämon beschwört und dann zerplatzten immer so die Menschen und dann flogen dann so die Beine rum. Also das fand ich irgendwie... Mir fällt gerade noch Dungeon Keeper 2 ein, habe ich nie gespielt, hab's aber... Das ist ein gutes Spiel, kann ich empfehlen. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Dungeon Keeper ist das, wo du der Böse bist, ne? Wo du in der Erde so deine Kerker baust. Ja. Hm? Was ja eigentlich so ein Tower Defense Spiel am Ende dann ist, ne? Ein bisschen, ja. Ja. Bitte weiter, Hannes, das nächste Spiel. Grünkofolo Natipopo. Ich hab dir noch nicht mal gesagt, was Panzer Dragoon Saga ist. Also, weil ich, oh Gott. Wenn ich die Welt von Panzer Dragoon, haben sie dann ein Rollenspiel rausgemacht. Das ist auch nicht besonders lang, aber es gilt wohl als ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Und ich hab's angefangen und es macht Spaß. Es sieht halt aus wie Scheiße, aber... Was für eine Grafik ist das? So also ein bisschen 3D-ig und schicke Rendersequenzen. Die hatten ja hier Möbius, diesen französischen Comiczeichner. Ja. Den haben sie ja eingekauft für ihr Art-Design. Deswegen sah es halt einfach immer gut aus. So. Und das, aber ja, ist ein gutes Spiel. Ich habe es nie über eine halbe Stunde gespielt. Und würde es gern machen, aber ich komme nicht dazu. Wo geht man weiter? Das war Panzer Dragoon. Dann auf dem Gamecube ein Spiel, was ich unglaublich gerne mal spielen würde, aber wo ich auch denke, okay, ich brauche viel zu viel Zeit dafür, deswegen habe ich es nie angefangen, Barton Kaitos. Okay. Davon habe ich zwei aber, auf der davon habe ich aber sogar schon mal gehört. Barton Kaitos? Barton Kaitos, das ist ein Rollenspiel mit einem kartenbasierten Kampfsystem. Damit hängst du mich direkt schon ab. Okay. Mich auch. Okay, dann lassen wir es raus. Nee, also das ist sowas wie hier dieses Blizzard-Kartenspiel fürs iPad? Nee. Das ist du, dass du quasi, statt dass du Attacken hast oder Zauber, hast du Karten. Echte Karten? Nee, du hast in dem Spiel Karten. Da sammelst du Karten und hast dann ein Deck und gehst damit halt in deinen Kampf. So wie bei Castlevania, dem GBA Castlevania. Weiß ich nicht. Da hast du so Karten gesammelt und konnten dann benutzt werden für bessere Eigenschaften. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, okay, wenn ihr Barton Kaitos nicht kennt, macht das auch keinen Sinn. Ich hoffe, dass Platz 3 ein Spiel ist, wo wir mal anders reagieren. Das ist ein Super Mario World. Okay, ich lasse jetzt mal Trails in the Sky raus. Ich weiß nicht, weil das... Das ist auch so ein japanisches Rollenspiel, was halt unglaublich gut sein soll. Züge im Himmel. Es heißt Legend of Heroes Trails in the Sky. Trails, nicht Trails. Okay. Okay, reden wir darüber. Nein, ich möchte auch wissen, was genau geht's da? Das ist einfach nur ein klassisches japanisches Rollenspiel, aber das ist halt das wird dafür gelobt, dass es unglaublich dicht ist, dass jeder Charakter in der Welt, also nicht einfach wie bei anderen Rollenspielen, ein NPC, der verkauft dir dann ein Schwert und das war's und redet nicht drüber, sondern alle Charaktere in der Welt haben so ein Leben, was so abläuft und du triffst die wieder und die erinnern sich an dich und in deren Leben passiert was, in der Zeit, wo im Spiel was passiert. Und dadurch solltest du eine sehr dichte Atmosphäre und eine sehr dichte Welt haben. Also wie bei Zelda, wenn man die Bombe geklaut hat aus dem Shop, dass du dann ab dann nur noch DPst. Nur mal 300. Okay. Ich habe ganz kurz eine Frage, Unterbrechung. Hier steht... Okay. Legend of Heroes ist auch so eine Reihe, die es eigentlich... Mhm. Das Ding ist, weil diese Spiele so dicht sind und die Charaktere alle so viel quatschen, ist es super aufwendig, das zu übersetzen. Deswegen hat es ewig gedauert, bis die Titel immer in Westen kamen. Ja. Aber gekauft hat sie dann trotzdem keiner, weil kennt ja keiner. Ist es so wie mein Vater, der mir immer sagt, naja, bevor ich sterbe, will ich noch den Zauberberg lesen? Ungefähr so ist das. Okay. Also, ja, eigentlich genau so ist das. Okay, geh mal. Kennt ihr das Ghostbusters-Spiel für die PlayStation 3? Ich kenne nicht mal, was Ghostbusters ist. Ghostbusters. Also Ghostbusters. Das aus der Ego oder aus der Third Person? Oder war das beides? Nee, ich glaube, das war Ego-Perspektive, oder? War das Ego? Ich weiß es nicht. Das war eigentlich ganz gut. Das war so, in dem Spiel haben hier, das war quasi der dritte Film, ne? So wurde es damals verkauft. Die wollten erst den dritten Film als Animationsfilm machen. Und dann haben sie daraus aber ein Videospiel gemacht. Genau. Und das soll halt unglaublich gut sein und die Story soll gut sein. PlayStation 3. Ich habe es mir irgendwann gekauft, aber nie, nicht einmal angemacht. Ich würde unglaublich gerne mal spielen. Das kann man auch im Multiplayer spielen. Hast du es gespielt? Das könnte man mal zusammenspielen, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Also die ersten drei Titel interessieren mich auch, Hannes. Aber mir reicht halt auch eine Synopsis, wenn du es gespielt hast. Ja, dieses Ghostbusters-Ding, das ist wirklich so eine Sache, die wollte ich immer spielen, aber nie dazu gekommen. Ja, das ist so ein ganz schlimmes damals für Atari oder für NES, das Ghostbusters-Spiel. Das war ganz, ganz schlimm. Wo du immer so Treppen hochläufst? Nee, ohne Treppen. Du hast so eine Weltkarte, das ist quasi New York. Also die Stadt, einfach nur so, wo du mit dem Auto rumfährst. Genau, und dann hast du den Krankenhaus gehabt. Und da die Ghostbusters, das Headquarter. Dann bist du immer mit so einem Pixel-Auto die Straßen lang gefahren und standst du vor dem Haus, wo so ein Geist rumgeflogen ist und den musstest du dann halt irgendwie einfangen. Ich glaube, das habe ich für Master System. Ich habe aber nicht verstanden, wie es funktioniert. Du hattest ja irgendwie eine Benzinanzeige oder so. Ja, stimmt, das Auto hat eine Benzinanzeige gehabt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte keine Anleitung dazu. Jetzt bin ich ganz gespannt, was Nummer 1 ist bei Hannes. Nummer 1 war Panzer, Schreck und Saga. Ach so. Muss mal gucken, ob ich noch ein Spiel auf der Liste habe, was ihr kennen könnt. Nee, du kannst auch Spiele sagen, die wir nicht kennen. Hm. Das ist wie so einer, was ist der so ganz so... Was ist denn dein Lieblingsspiel? Drone aus Indonesien. Das sind Spiele von bekannten Entwicklern, die ich französischer Hip-Hop. Was ist das? Achso. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist cool. Einfach, ne? Ja. Du kennst das auch. Achso, jetzt das haben das wir das Spiel. Stefan damals mal gespielt. Hä? War nicht mit mir. Doch. Nee. Doch, definitiv. Ich hab das noch nie gesehen. Das ist mir jetzt egal, wir haben das gespielt. Los. Noch ein Spiel. Jetzt kommt's. Ich will auch noch die Tabelle sehen. Ein Spiel, was ich unglaublich gerne spielen würde. Vielleicht würde ich das auch auf Platz 1 packen. Aber das hast du auch. Wenn es jetzt Platz 1 sein soll. Ja, aber es ist Police Nords von Hideo Kojima. Ja. Riesen geil. Und es ist halt so ein Buddy-Cop-Movie. Es ist eigentlich wie Lethal Weapon in der Zukunft. Police Nords. Police Nords. Ist das das Spiel mit dem kleinen Metal Gear oder nee, war das Snatcher? Snatcher. Okay. Snatcher spiele ich sehr gern. Das habe ich auch durchgespielt. Aber das Police Nords. Na klar. Das ist viel wert jetzt. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt ist. Snatcher ist sehr gut. Also das müsste man wirklich mal zusammen. Snatcher können wir gerne zusammen spielen. Das dauert auch nicht so lange. Ja. Aber Police Nords kam nie auf Englisch raus. Das musst du mit einer Fanübersetzung spielen. Oh Gott. Und deswegen bin ich nie dazu gekommen, aber ich würde es unglaublich gerne mal spielen. Das ist also auch so Adventure-Game, so ein bisschen pointy-clicky. Ah ne, das ist Snatcher mit Schießen. Bei Snatcher schießt du zwischendurch auch. Ja. Aber ja, da habt ihr Snatcher gespielt? Nee. Oder ja, so früher? Ich hab's angefangen, aber der Emulator hat dann den Geist aufgegeben. Hm. Der kam irgendwie nicht mit dem CD-Wechsel klar. Ja, das war ein CD-Spiel. Wie hieß denn das? Nur eine. Wie hieß denn dieses Kojima-Game? Zone of the Enders, das fand ich total langweilig. Das zweite gespielt? Das ist ziemlich gut. Das zweite Zone of the Enders ist wirklich gut. Aber mit Kackmusik. Das ist richtig nervtötende Techno-Mucke. Das ist richtig geil. Nein, das ist richtig nervende Techno. Habt ihr hier von Kojima dieses Gameboy-Spiel gespielt? Goof Troop? Nein, das ist von Mikami. Mikami ist der Resident Evil-Typ. Ja, ich weiß. Deswegen Kisten verschieben. Das war bei Goof Troop. Wie hieß denn das? Mit dem Solarsensor, wo du so ein Vampirjäger warst. Ah, du musstest ja. Das aber dein Gameboy in die Sonne halten. Das kannst du nicht gut emulieren. Damit du deine Pistole aufladen kannst. Mhm. Das war eine schöne Zeit. Da bin ich hier mit meinem Gameboy durch die Straße gelaufen, die Sonne ging unter. Mit meiner Ecke weiter, dass ich noch ein bisschen Sonnenstrahlen habe. Das war ein bisschen anstrengend. Und eine andere Frage, gibt es Spiele, die ihr eigentlich nur mit Cheats gespielt habt? Das erste GTA auf jeden Fall. Ja, aber den Panzer, Panzer aus der Luft. Das erste GTA war krass, ja. Nee, ich hab immer ordentlich gespielt und danach irgendwie so, weil ich das Gefühl, das ist ja Sims. Ja, Sims ist so abartig mit vielen Cheats gespielt. Die Sims gespielt. Ich hab auch die Sims, haben ja so Freundinnen, also Mädchen haben es gespielt, die so als Ich fand immer dieses Aufbauen hat echt Spaß gemacht. Das ist wie SimCity halt nur ein klein. Ist ja. Die hatten dann so, komm, ich zeig dir meinen Sims. Es ist so, als wenn ich irgendwie so 30 wäre und ich hatte so 15-jährige Freundinnen. Ich war so 22 und die Freundin war so 19 und die hat dann so Sims gespielt auf dem Rechner im Wohnzimmer. Ja, also Sims ist eine sehr gute Architektursoftware mit einem Tamagotchi. Ja, ist so nicht auf meiner Stapel der Völlerei eine Stufkehrliste. Ich glaube, ich habe Alien vs. Predator nur in Cheats gespielt. Das war gut. Predator, richtig nice. Ja. Aber das war mir, glaube ich, zu schwer, gerade als Marine, weil die Aliens dich sofort immer platt gemacht haben. Da gab es immer einen zweiten Teil. Der würde auch potenziell auf dem Stapel der Schande liegen. Bei mir liegt auch eher noch drauf Alien Isolation. Wir müssen mal noch weiterspielen. Ich hab's angefangen und dann gedacht, okay, dann nimmst du dir mal Zeit für. Ist allein ein bisschen gruselig. Ja, eigentlich gedacht. Habe ich aber auch ziemlich Lust drauf. Resident Evil 7. Gar nicht. Muss ich auch noch. Ich bin ab 4, also mit Teil 5 bin ich dann ausgestiegen. Resident 7 ist schon wieder ziemlich gut. Also wir haben es gespielt mit VR. Ich bin kurz vor Ende jetzt. Ich hab's aber nicht weitergespielt. Okay, mit VR wollte mich das sogar. Ich meine, ich konnte es nicht spielen mit VR. Also ich hab's aufgesetzt, die Brille, und wollte. Ist echt gut, ne? Ich wollte mich nicht vorwärts bewegen. Ich hab mich so gefürchtet. Ich habe generell auch relativ viel Angst vor solchen Sachen. Ich auch, ja. Aber das war wirklich so dann, wo ich so. Kopf reingedreht. Ich will nicht, ich will nicht! Vor allem, es würde so einfach nur reichen, die Augen zuzumachen. Rushed. Aber das Krasse, also du setzt die Brille auf und in der Sekunde, wo du die Brille auf hast, bist du drin. Absolute Immersion, ja. Das ist, und du hast ja dann auch diesen Effekt, da haben wir drüber geredet, als wir es gespielt haben. Du hast dann so, wenn da so Holz so im Weg steht oder irgendwo in der Rohr guckt, das ist halt so wirklich so, oh, das ist so. Aber bitte nicht essen. So unangenehm, aber Resident Evil 7 könnte man auch mal weiterspielen, wirklich, weil da würde ich auch wissen wollen, weil die Story fand ich auch gut. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon zwei DLCs. Ja, muss ja erstmal das Hauptspiel. Diese ganzen DLCs, das reißt mich immer nicht so. Bei Witcher 3 war ich dann übersättigt. Hab die DLCs runtergeladen und genau in dem Moment dachte ich mir, nee, jetzt reicht's. Witcher 3 hoffe ich, dass es für die Switch rauskommt. Kannst du ja den Döler anhaben. Der ist doch bei CD Projekt. Ja. Mach dir mal Druck, damit er das für die Switch rausbringt. Fabian, sag mal jetzt nichts Sexistisches, sondern kümmere dich darum, dass die Switch eine Witcher 3 Version bekommt. Ich werde den verlinken bei Facebook. Mach's bitte. Podcast. Für einen Satz. Der kommt dann so, hör mal durch. Ja, 3 Stunden, ja. Also Fabian Döhler wird wahrscheinlich in 100 Videospiel-Podcasts verlinkt und muss ich die dann immer mal. Ich glaube nicht, dass er sich die anhört. Nee, ich glaube auch nicht. Das Einzige, was er da macht, ist schade. Der schreibt ja immer über alles, unter alles runter schade. Echt? Das ist sein Ding. Sein Signature-Ruf. Ja. Schade. Na dann los jetzt. Hier vorne will's Alexa, Stapel der Füllerei. Ja. Das hat ja den Anfang wahrscheinlich mit Steam genommen bei den meisten, oder? Nee. Bei Gold Games. Gold Games? Gold Games. Achso, die gab Pyramiden doch damals oder was? Diese großen Pyramiden? Nee, nicht Pyramiden. Gold Games war so eine Packung. Da waren 30 Spiele drin. Genau. Und da ging's los. Bei mir. Das gab's, diese Stapelschande, das gibt's seit das Videospielen. Weil es gab dann immer dieses im Eingangsbereich, diese. Man hatte ja damals auch kein Zeitgefühl, also ich zumindest nicht, kein Zeitgefühl für Spiele. Das war dann so. Du meinst Impuls war aber, wo man sich so sagte, ach, das kostet nur 5 Euro. Genau. Das gehört ja jetzt zu dem. Und das war dann so kein altes Spiel, sondern einfach nur ein billiges Spiel. Hm? Und da habe ich mir dann so Descent 2. Kann ich mich da erinnern. Das war ja durchaus nicht billig. Nee, aber das war dann so ein Spiel, was auf so einem 10-Mark-Stapel lag oder 5-Mark-Stapel. Mhm. Und dann hast du es so gekauft und dann hast du es nie gespielt. Eigentlich habe ich glaube, alle Spiele, die ich mir so in der Preisregion zwischen 2,50 und 15 Mark nie gespielt. Nie. Also einfach so, ach, was schön, für mal schlechte Zeiten. Wenn mir aber nicht einfällt, was ich zocken soll. Ja. Ja, Gold Games, wo damals Tomb Raider waren, war da drin. Das war Gold Games 2, glaube ich. Waren diese Gold Games eigentlich so wie diese, diese Bootleg-Module, wo du so 999... Nee, das war alles original. Nee, aber wo du dann so eben 999 Spiele und dann auf dem Bild vorne auf dem Gameboy-Modul war dann drauf Mario... Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Diese vier guten Spiele und dann hast du aber 987 Varianten von irgendwelchen Spielen, die du nicht spielen möchtest. Tetris mit einem Kreuz. Ja, diesen Stapel der Schande. Ich glaube, das gibt es. Jeder Spieler ist grundsätzlich ein lebender Stapel der Schande. Messi. Aber ich habe ja zum Beispiel keinen vollen Steam-Account, weil ich bin ja kein PC-Spieler. Ich habe zwar einen Steam-Account, aber es sind irgendwie zwei Spiele drin. Wahrscheinlich Half-Life 2 und... weiß nicht, Civilization 5. Mein Steam-Account hat, glaube ich, 3 Spiele drin. Echt? Bei mir sind das 300. Ja, aber ich bin kein Steam-Käufer. So. Ich auch nicht. Ich bin da absolut, sobald ich eine E-Mail kriege, der einzige Ihrer Wunschtitel ist im Angebot. Ja, aber dann denkst du ja auch so PC-Spieler. Nee, überhaupt nicht, das ist ja das Ding. Irgendwann kaufst du dir deinen Gaming-Alienware-PC, kaufst dir jetzt schon mal alle Spiele. Genau. Und dann denke ich mir so, dann freue ich mich, wenn ich es habe. Genau. Und da ist dann aber auch der finnische Auto-Zusammenbau-Simulator dabei. Ja, absoluter Sucker für Simulatoren. Was heißt denn das? Ja, da musst du ein Auto zusammenbauen. Nee, was heißt ein Sucker? Früher hieß Sucker, dass du das nicht kannst. Nee, Sucker heißt, ich begeistere mich schnell dafür. Okay. Du saugst es auf. Ja. Nee, Steam, da ist bei mir Civilization 15, was ich auch wirklich gerne gespielt habe, bis der Lüfter durchdrehte und der Akku alle war nach 10 Minuten. Und dann habe ich für Shadow Warrior das neue noch gekauft, weil ich das damals sehr schön fand. Auch 5 Minuten gespielt, nie wieder gespielt. Und dann habe ich mir irgendwann mal, glaube ich, bei Steam so eine komische Witcher, auch für, dachte ich, wie spiele ich dann unterwegs, nie, nicht mal angeklickt, nicht mal starten. Ich war runtergeladen. Und dann so, nee. Ich habe da so viel Müll drin. Ich hatte irgendeinen tollen Account von Square Enix und an Weihnachten habe ich irgendwie eine Mail gekriegt. Ja, also du kannst jetzt den gesamten Katalog runterladen für 25 Euro. Da dachte ich mir so, 25 Euro für alles? Na, dann nehme ich doch alles. Und den größten Teil der Spiele habe ich eigentlich schon gehabt. Also die ganzen Hitman-Spiele. Splinter Cell war Ubisoft. Ubisoft, ja. Aber nochmal für die Hörer am Podcast. Nils ist im Übrigen der einzige Mensch der Welt, der auf E-Mail-Marketing offensichtlich reinfällt. Bling! Oh! Ein größerer Penis! Schatz! Ja. Ja. Was ist das? Und Humble Bundle finde ich aber tatsächlich auch geil, weil es da auch geile Bücher gibt. Was ist denn das Humble Bundle? Kennst du Humble Bundle nicht? Nee. Das ist so eine Charity-Sache. Da wird immer so ein Games-Bundle gemacht. Muss jetzt gehen. Hat so einen Games-Bundle gemacht. Aber es war nicht Müdigkeit. Also es war Müdigkeit. Es war nicht Langeweile, sondern Müdigkeit. Und daraus, du sagst dann halt, was weiß ich bezahle 0 Euro, dann kriegst du 3 Spiele aus dem Bundle. Ich bezahle 5 Euro, dann kriegst du 10 Spiele. Ich bezahle 15 Euro, dann kriegst du 20 Spiele. Ja. Und on top den gesamten Square Enix-Katalog. Mensch, drittes Mal den kaufen, mach ich. Nee, Square Enix ist da nicht dabei, ist größtenteils so... Und das Humble-Bundle ist ja spendenbasiert. Das heißt, du spendest das Geld, das kriegen nicht die Firmen. Du kannst das auch den Firmen geben, du kannst dir aussuchen, wie das Geld verteilt wird. Ja, das ist eigentlich sehr nice. Da war zum Beispiel Chroma Squad dabei. Das ist so eine Art Filmstudio-Simulator, wo du so... Das gab's doch von Peter Molyneux auch mal, ne? So ein Filmstudio. The Movies, ja. Auch das ist komplett. Ich glaube, hat sich irgendein Spiel von dem gut verkauft, nee. Außer Populous? Außer Populous nicht. Ja, das Problem ist, dass er am Anfang ganz andere Sachen erzählt. Also ich weiß nicht, der sagt... Glaub, Black and White wurde sehr gut gehypt und deswegen auch relativ gut verkauft. Black and White war ganz gut, aber wenn er zum Beispiel ankündigen würde, dass er einen Katzensimulator macht, hast du zum Schluss ein Spiel, wo du dir einen Hund angucken kannst. Ja, Chroma Squad war geil, weil du hast so Power Rangers-mäßige Filme machen können, beziehungsweise du filmst das nicht, aber das ist ein Rollenspiel und du musst deine Schauspieler aufleveln, dass die besonders überzeugend schauspielern und sowas. Das ist ganz fürchterlich. Und dann musst du das Kostüm selber bauen und das schon, fand ich schon cool. Hätte ich ohne Humble Bundle nie kennengelernt. Schoko, Crossies Wild sind immer so ein leeres Versprechen. Wieso? Man denkt immer, das ist total geil, aber Hannes hat recht, ich mag die. Man mag die, aber es ist so wie der Freund, eben der den Mega Drive hat. Eigentlich will man nur Mega Drive spielen. Außer bei Hannes. Besonders du willst nur Sonic spielen und Mega Drive. Also ich glaube, bei mir ist das Spiel, was ganz oben auf dem Stapel der Völlerei liegt, South Park. Aber dieses allererste Ego Shooter für Game. Nintendo 64? Nein, für PlayStation. PC, für den PC. Also ich weiß nicht, ob du es auch für andere... Und Schnee anpinkeln konntest. Ja, es war so schlecht. Es war richtig schlecht. Das war das erste Spiel, das ich gesehen habe, das bei 100% in Wert hatte, der unter 10% ist. So genau so hat es sich auch gespielt. Ich hab gerade Schokocross, sie hören jetzt auch. Münder bewegen sich, aber ich weiß nicht, was sie sagen. Das South Park-Spiel damals. Das allererste. Die neuen sind ja aber ganz gut, ne? Die Rollenspiele. Ja. Hast ja, du ja aber, nicht mal ausgepackt. Ja, das ist ein klassisches Stapel der Schande, Völlerei. Nee, das ist wirklich gut. Aber Mensch, das spiele ich nochmal nächstes Jahr Weihnachten. Ja, und dieses South Park-Spiel, also erstmal war die Grafik auch echt scheiße. Das hat im Multiplayer Spaß gemacht, weil es so schön langsam war. Okay. Gut. Hannes. Völlerei. Die nächste Excel-Tabelle. Auf Völlerei habe ich ein paar. Ich weiß. Wir ändern das nochmal. Ich habe 161 Mega Drive-Spiele. Nee, die Tabelle lädt noch seit 3 Stunden. Nee, aber so Sachen, wie, die sich überhaupt nicht gut verkauft haben und dann irgendwann saubillig bei Amazon wurden. Zum Beispiel gab es von Armored Core 5 so eine große Edition mit so einem Modellroboter dabei. Und die hat dann irgendwann nur noch 15 Euro gekostet. Dann habe ich sie gekauft, weil ich dachte, oh, ich mag ja die Armored Core Roboter. Das Spiel aber nie ausgepackt. Also es steht, diese Kiste steht noch im Versandkarton bei mir zu Hause. Das ist neu. Das ist das härteste im Versandkarton. Ja, mit so. Paketband noch drumherum und den Abholschein oben drauf. Das sind so Sachen, ja, die sind dann billig und man denkt, das ist ja cool, aber man spielt es nicht. Man spielt es einfach nicht. Was hast du noch mehr? Solche Sachen? Ja. Na, ich habe mir ja zum Beispiel auch die Special Edition von Dark Souls 3 gekauft. Was ich natürlich durchgespielt habe mit allen DLCs, aber ich hatte da von dir die Presseversion vorher schon bekommen. Ja. Das heißt, die steht halt auch noch unausgepackt, die Special Edition da irgendwie mit dieser Figur. Die Special Edition kann man auch mal eingepackt lassen. Ich finde ja, dass diese wollte ja eigentlich spielen. Dark Souls Geschichte von Hannes ist so die traurigste Videospielgeschichte, die ich kenne. So, diese komischen, ich habe 700 Stunden Dark Souls gespielt und das ist traurig. Dann ist die PS3 kaputt gegangen. Oh. Ja, aber hey, dann fängst du halt dann noch mal von vorne an. Dann hab ich nochmal von vorne an. Aber hätte man nicht die Festplatte ausbauen können? Nee, ich glaube, das war einfach, das kann ich mich noch erinnern, das war, da haben Hannes und ich haben ja mal zusammen gewohnt. Hat er geweint? Nee, aber da haben sie dann versucht, die Playstation, und wir haben sie so aufgeschraubt. Und dann ja, wir so, wollten die reparieren. Ja, dann saßen dann so 3 Jungs, so, so ein bisschen so, als würde man so, Nils hat irgendwie eine Blinddarmentzündung und wir versuchen mal selbst, Nils, die Blinddarmentzündung zu Das Ding ist, meine Playstation 3 war ja eine japanische Import, das heißt, die konnte ich nicht einfach irgendwie zur Reparatur bringen, weil ich keine Quittung hatte. Die war ja aus, die habe ich mir aus Japan schicken lassen. Aber die hättest du ja wahrscheinlich bezahlt, die Reparatur. Ja, da werden ganz aber andere Kondensatoren verbaut. Das geht nicht. Ja, nee, da kommt mir aber auch gerade was in den Kopf, was ich lange aus meinem Gedächtnis verdrängt habe. Nee, Ring of Death Xbox 360. Ah, ja. Das ist ein Podcast für sich alleine. Oh, ich war noch wie die Xbox 360 kam raus und wird zwar alle Xboxen kaputt, ne? Ja. Da hatte ich große Angst davor, aber ich irgendwie auch. Ist nicht passiert. Bei mir ist es sehr spät erst passiert, dann. Oh, es könnte also sein, wenn ich meine jetzt anmache. Das könnte. Wir müssen euch vorstellen, ich habe mit Hannes zusammengewohnt und oft. Also, Hannes hat. Also, im Prinzip kann man diese schöne Zeit des Zusammenwohnens zusammenfassen mit 2 großen Ereignissen: die Euro-Einführung. Das ist ein bisschen übertrieben und Hannes wird jetzt auf die Augen rollen. Hannes dreht Hack. Das ist das eine Ereignis. Guck, sehr übertrieben. Das ist ein sehr gutes Buch, was bei Lidl rumliegt. Hannes dreht Hack. Aber was ja nicht übertrieben ist. Man guckt in dieses Zimmer von Hannes und er sitzt in einem aus einem Auto ausgebauten Stuhl. Den habe ich nicht ausgebaut. Als Geschenk hat er das bekommen, was aber cool war. Und spielt Gran Turismo mit einem Lenkrad. Aber das Geile bei Hannes ist, wenn man den beim Spielen beobachtet, das ist auch, wenn man Hannes im Leben beobachtet. Das ist halt nicht so, weißt du, so, da ist kein lachender Mensch, der vor seiner Konsole sitzt und sich freut, sondern Hannes sitzt todernst. Es ist ein Rennspiel. Mit dem Kopfhörer. Und fährt um irgendwelche Pyloten rum. Und das ist so, und du denkst, oh Gott. Und das, dann gab es, und das Gefühl ist, mein Gefühl ist es einfach, dass Hannes, ein 2 Drittel unserer gemeinsamen Wohnzeit, guckt man in das Zimmer und Hannes spielt Dark Souls. Das ist einfach, Hannes spielt Dark Souls. Das die Hörer des Podcasts sind sehr gut. Das ist Nils. Oh, aua, aua. Lethargisch. So, und dann habe ich mich auch ein paar Mal dazu gesetzt, weil das Spiel sieht ja sehr schön aus, finde ich. Also es sieht einfach gut aus. Mhm. Und das Spielprinzip hat mir auch gefallen. Also was mich hat, das war die Zeit, wo es eigentlich nur Videospiele gab, die viel zu einfach sind. Und ich auch echt das Interesse an Videospielen verloren habe, weil mich, es gab keine Herausforderung mehr. Deswegen war ich ja so glücklich mit Zelda und mit Mario für die Switch, weil die einfach mal wieder schwer waren, fand ich. Egal, Hannes zeigt mir dieses Dark Souls. Und dann sitzt du aber daneben irgendwie und gehst dann raus in dein Zimmer, sagst deiner Freundin Hallo und hast dann ein soziales Leben, die Freunde sind da. Und dann überlegst, okay, Hannes sitzt jetzt seit irgendwie einem Jahr in seinem Zimmer, ist in einem Spiel, was super dunkel ist. Ich würde die ganze Zeit den Fernseher heller machen, um was dazu erkennen. Und fällt immer irgendwelche Klippen runter oder springt daneben oder irgendein Monster, was ihn totschlägt. Und dann sagt er auch so, dann hat er auch für mich so ganz abstrakte Sachen gesagt, naja, und dann sterben da auch andere Spieler und dann kann man da lesen, wie die da gestorben sind. Das war doch so ein Modus. Ja, ja. Genau. Ja, du warst mit dem Internet verbunden und ja, hast halt Blutflecken von anderen Leuten gehabt. Ne? Und du kommst so raus und dann denkst du, okay, Hannes spielt ein Spiel, in dem es darum geht, dass du stirbst die ganze Zeit, dass du nichts machen kannst und du kommst nicht weiter. Und es war dann für mich so völlig, es hat mich auch wahnsinnig gereizt, das mal auszuprobieren. Aber ich habe es nie, also wie Monster Hunter, ich habe es nie aus, also Monster Hunter habe ich sogar noch ausprobiert und wirklich dann kapituliert, weil das war so, als würde man irgendwie Excel spielen. Monster Hunter, das war so für mich nicht, wann kann ich denn, ich habe angefangen das zu spielen. Das ist das reinste Gegreinde, ne? Und dann spiele ich das so und gehe dann das erste, du kommst in so eine komische kleine Stadt und dann gehst du zu so einem, kauf dir was, dann poppen da 1000 Menüs auf, wo man 50.000 Sachen kaufen kann. Und du dann so, Alter, ich will doch spielen. Was ist denn das, Hannes? Er ist auch Buchhalter. So Hannes, der dann so richtiger Buchhalter. Und Hannes Freundin, also dann immer so, hörst du so tuscheln, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, das muss ganz toll. Dann reden sie und dann spielen sie zusammen Monster Hunter, sitzen zu dritt, drei Wochenenden komplett durch, spielen Monster Hunter. Es muss ein geiles Spiel sein, suche ich mir jetzt mal Menüs. Dann gehst du raus, triffst so ein Monster und dann haust du mit diesem Schwert so neben diese Monster, triffst aber die Monster und das ist immer so so riesige Monster, die getroffen werden, auch irgendwie, aber es passt nicht. Was ist denn das? Das ist eine Krankheit, dieses Spiel. Aufgegeben. Und ich habe dafür wirklich auch, das war dann so eins der ersten wirklich teuren iPad-Spiele. Das hat so 26 Euro. Monster Hunter gibt's für das iPad? Das wurde, ein Monster Hunter kam fürs iPad raus. Und das hat so 22,50 Euro gekostet. Weißt du, so, du kommst aus einer Zeit, wo iPad-Spiele so... Kannst du auch Monster Hunter nicht auf dem iPad spielen? Ja, ich dachte, ja, ich hatte es ja mit Controller. Das geht ja dann. Und du hast doch ein 3DS. Naja, die Menüführung in der Excel-Tabelle ist auf dem iPad schon angenehmer. Viel angenehmer. Muss ich jetzt diese Blume, muss ich jetzt auswendig lernen, was die Blume kann? Dann klickst du auf die Blume und dann hast du dann so noch plus eins. Nee, da hört es dann bei mir auf. Da war ich dann dankbar für dieses Zelda-Rollenspiel, wo du dann einfach weißt, Schwert, stark. Ja. Ja? Mir fällt gerade was ein, Hannes, das kennst du bestimmt. Ich habe mir mal für 20 Euro... ein Rollenspiel geholt für die PS2. Ja. Es ist in einem weinroten Umschlag. Und Umschlag. Es heißt irgendwas mit Saga. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich nur auf rundmasierten Kämpfen ausgerastet bin. Ausgerastet? Richtig ausgerastet. Und das gesamte Spiel besteht aus rundmasierten Kämpfen. Die Story wird dir in einem Text erklärt zwischen den Kämpfen. Und du hast irgendwie 9 oder so Charaktere, die du durchspielen kannst. Irgendwas mit Saga war das. Das kommt noch auf den Stapel der Schande. Das sollte man, glaube ich, einfach gespielt haben. Sollte man? Hm. Ich weiß nicht, war es Romancing Saga? Nee. Ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Boah, das würdest du gerne noch durchspielen? Eigentlich schon. Nee, weil hätte ja sein können, weil du so ein Connoisseur bist, dass du da genau weißt, ach so, das war die dritte Version von... Unlimited Saga? Ja. Das? Hm? Habe ich nicht gespielt, ganz tatsächlich. Genau. Tino's nicht gesehen. Ist von Square Enix, ja. Das ist ein bisschen, was du gerade gemacht hast. Meine Mutter hat ja eine Buchhandlung. Du weißt es. Du hast es auch gesehen, weil du hast mich da abgeholt. Hannes weiß das auch. Hannes weiß es auch, aber die Hörer wissen es nicht. Das sind ja wir vier. Also, random Fact. Und da kommen ganz oft kommen Kunden rein und sagen, wissen Sie, ich habe so ein Buch gesehen, das war gelb und so groß. Und dann muss meine Mutter rauskriegen, was das für ein Buch ist. Reklam. Richtige Kollaborarbeit. Ja, richtig. Eine Reklam. So nice. Das wäre gut. Also könnte auch einer von meiner Mutter sein. Es Reklam. Fing mit der oder das an. So wirklich immer. War es dann gebunden? Weiß ich nicht. War's neu? Keine Ahnung. Worum ging's denn? Irgend so eine Geschichte mit so mit einem Toten und einer Liebe und. Aber meine Mutter kriegt's immer raus. Echt? Ja, es ist auch sehr unmöglich. Die Leute gehen einfach schneller, bevor sie es rausgekriegt hat. Sie weiß, kriegt dann abends. Ach Mensch, das Buch war's. Aber der Kunde weiß es dann nicht. Dragon Ball war's. Ich glaube, meine Mutter bei Yelp stehen so ganz schlimme Kritiken über die Buchhandlung meiner Mutter. Willst du mal Yelp-Kritiken von der Buchhandlung deiner Mutter? Oh, das wird dir meinen. Oder wo ist es in Berlin? Quora, ne? Ne, wo sind diese komischen. Quora kann sein. Es gibt auch so für die Praxis von meiner Mutter. Habe ich alle gelesen. Ganz, ganz seltsam. Ganz unhöflich, hat sich keine Zeit genommen. Was überhaupt nicht stimmt. Also nee. Meine Mutter, die macht Überstunden und noch und nöcher. Das Einzige, was man wirklich verstehen konnte, da, wenn du halt im Wartezimmer sitzt, kannst du halt hören, was im Behandlungszimmer abgeht, weil die Tür halt direkt daneben ist. Meine Mutter immer schreit. Ja. Oh, es gibt hier bei Google eine 1-Stern-Bewertung. Mal sehen. Aber nee, da gibt es keine Texte. Da 6 Rezensionen. Rezensionen. Keine Videokassetten mit Steven Seagal mehr. Kotbatzen. Das heißt der User. Oh. Ist das der User? Oh, das ist die Kritik. Der Titel der Kritik ist Kotbatzen. Ich sehe es zum ersten Mal. Ich lasse dich, dass ich mal zu diesem Mikro gucke, als wäre es eine Kamera. Gewohnheit. Ich würde mich freuen, wenn ich hier 0 Sterne geben könnte. Sowas Unfreundliches und Inkompetentes habe ich noch nicht erlebt. Vor mittlerweile 2 Monaten habe ich in dieser Buchhandlung ein Buch bestellt, das nach Aussage der Mitarbeiter aus den USA bestellt werden müsse, aber dass dies möglich sei. Nach der ganzen Wartezeit, die sich niemand dort die Mühe machte, mich über den derzeitigen Stand der Bestellung zu informieren, beschloss ich selbst anzurufen, meine Bestellung zu stornieren, um sie durch einen kompetenteren Laden durchführen zu lassen. Während meinem Anruf... stellte sich dann durch die mehr als unfreundliche und zudem auch lautstarke Mitarbeiterin, das ist meine Mutter, heraus, dass meine Bestellung von den netten Leuten dort nicht ansatzweise bearbeitet wurde. Keine Buchbestellung, unfreundliche und zudem aggressive Leute, meine Mutter, die man im Bereich Kundenservice nie und niemals an ein Telefon lassen sollte. Was denkt der, was in so einer Kundenservice, als wäre meine Mutter in so einem Büro mit indischen Mitarbeitern hätte. Ich rate jedermann, sich woanders bedienen zu lassen. Nachtrag. Trotz dessen, dass ich eigentlich lieber kleinere Läden unterstütze, muss ich hier sagen, der McDonald's unter den Buchläden Thalia hat es innerhalb eines Tages von der Bestellung bis zur Ankunft meines Buches in die Filiale, die mir am nächsten ist, geschafft. Und die Kritik von Katrin Kirchert, freundliche Beratung und Bestellmöglichkeiten im Internet. Und die Pizzeria nebenan ist lecker. Okay, und dann hier eine englische sogar. Friendly personal, but quite small. I like it. Das war eine Mutter, sich keine Sorgen. Tolle Beratung, schreibt Dominik. Bücherei. Alter, das ist wie man diese. Ich bin in der Schule früher. Deine Mutti hat eine Bücherei. Eine Buchhandlung. Eine Bücherei ist da, wo du dir Bücher ausleihst. Hab ich nicht gewusst. Ich dachte, das war eine Bibliothek. Ja, das ist ein anderes Wort für Bibliothek, ist Bücherei. Ja. Okay. Nein. Dafür ist der Podcast da. So. Hat noch jeder was zu sagen? Nein? Nein. Nee, also mir fallen auch langsam echt keine Spiele mehr ein. Nee. Ich hab vielleicht noch eins. Blue Harvest. Kennt ihr Blue Harvest für Dreamcast? Das ist dieses Perverso-Spiel? Das war so ein Horrorspiel mit Aliens auf einer nicht Bohrinsel, aber auf so einer Stadt, die im Meer sitzt. Zwar so Resident Evil-mäßig, ja, nur ein bisschen komischer, weil da Geld aus den Monstern gefallen genau. ist, wenn du die erschossen hast. Das habe ich auch nur angefangen, aber das würde ich auch immer gern weiterspielen. Aber jetzt Star Trek Armada liegt bei mir auch noch auf dem Stapel der Schande. Ist Blue Harvest dieses perverse Spiel? Was meinst du mit perverse? Es gibt so ein super perverses Spiel. Ja, das, was Nils meint, heißt auch nicht Blue Harvest. Aber es heißt irgendwas mit Blue. Ja. Blue Harvest war nämlich ein Add-on für Half-Life. Nee, Blue Harvest ist der Arbeitstitel von Star Wars. Blue Stinger, stimmt, meinst du? Blue Stinger, ja. Wie hieß das? Weißt du, die Szene ist nicht der Family Guy Film? Ja, der hieß Blue Harvest. Adventure? Extrem pervers. Und bis heute, als wo man so ein Säugling. Leisure Sweet Larry? Nee. Oh, da bringst du irgendwie auch so ein Säugling um und so eine Geschichte. Was? I have no mouth and I must scream. Nee, das habe ich gespielt. Das ist nicht pervers. Das ist ein ganz tolles Spiel. Das ist, und das Buch ist auch sehr gut. Wie hieß denn das? Was? Das kriege ich noch raus. Säuglinge am Ohr. Kill Baby Video Game. Harvest. Hatred. Darüber haben wir 2 Podcasts gemacht damals. Dieses Amoklauf-Spiel. Baby Killing Game is so hot right now. Was? Who's Your Daddy is a video game that was a joke, then became a Kickstarter and now it's a thing. Who's Your Daddy ist aber wirklich interessant. Du spielst ein kleines Kind das in der Dusche steht und dort stehen drei Männer und du musst zu deinem Vater finden. Einer von den drei ist dein Vater und du musst die umarmen und dann sagen die, du bist nicht mein Kind. Das ist das Spielprinzip. Wie heißt denn das Wort, wenn ein Spiel kontrovers ist? Controversial? Meinst du seltsam? Woher kommt das hier eigentlich? Da habe ich auch gestern auf dem Weihnachtsmarkt gewonnen. Funktioniert richtig gut. Ja. Hier ist noch nicht mal eine Tröte drin. Unterhaltet euch mal, ich krieg das Spiel noch raus. Alter! Das wird nicht gut kommen auf der Aufnahme. So, jetzt, ja, spätestens jetzt haben alle weggeschaltet. Gute Nacht. 20 Minuten später das Geräusch. Okay. Nee, kennt ihr das Spiel Urban Chaos? Ja. Ja. Das habe ich auch noch zu Hause, aber das habe ich auch nie durchgespielt. Das war auch gut mit so einer, mit so einem dicken Polizisten mit einem Bart und so einer Afro. Du hast eine alte gespielt. Aber es gab auch einen dicken Polizisten mit einem Bart. Der das war, glaube ich, der Partner von der vielleicht. Ja, noch so eine Liste von Most Controversial Video Games. Das erste ist Bully, was ich überhaupt nicht controversial fand, sondern Bully war eher wie Harry Potter. Ja, so vielleicht dadurch, dass es um Bully sein ging. Es hieß ja bei uns keinem Edit. Ja, das zweite ist Ethnic Cleansing. Alter, ethnische Säuberung. Ja. Muslim Massacre, also Game of Modern Religious Genocide. das sieht aus wie GTA, Alter. Resident Evil 5. Ja, weil zum ersten Mal schwarze Zombies da waren. Oh, Carmageddon. Six Days in Carmageddon. Ja. Left 4 Dead 2. Warum der zweite? State of Emergency. Silent Hill. Was ist Silent Hill? Grand Theft Auto. Nee, das sind einfach ganz normale Spiele, die hart diskutiert wurden. Kung Fu Panda? Das ist jetzt kostenlos für PlayStation. Ja, Tilo, ich gebe dir jetzt 30 Sekunden. Ja. Nils, ich glaube, Unlimited Saga musst du nicht durchspielen. Wieso? Das hat 45% bei Metascore. Das geht doch sogar. Von den Usern? Ich glaube, South Park hatte sogar weniger. Die User sind glaube ich, noch schlechter. User ist es eine 3,0. Naja. Okay, dann spiele ich das nicht. Es sieht auch sehr zeitintensiv aus. Ich weiß nicht, wo manche meiner Spiele abgeblieben sind. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo mein Star Trek Voyager abgeblieben ist. Der Elite Force, falls du das kennst. Nee. Also, du bist sowieso kein Trekkie. Ich bin kein Trekkie, nee. Ah. Harvester. Hieß einfach nur Harvester? Harvester heißt das Spiel. Das kommt mir bekannt vor. Und was musst du da machen? Ja, ich mach mal die Wikipedia-Seite auf. Ich habe das auch immer nur gelesen und das ist ein Spiel, was ich mich nicht traue, mir runterzuladen, weil das irgendwie so, das ist so wahnsinnig düster. Das klingt für mich wie ein Serbian-Movie, den ich mir nicht traue. Den will ich auch nicht sehen. Das will ich einfach nicht sehen. Sophie findet den nicht schlimm. Serbian-Movie? Mhm. Sie hat gesagt, sie hat den schon fünfmal geguckt oder so, ja. Fünfmal? Ja. Das war der einzige Film, den sie auf der Festplatte hatte. Also hat sie den. Was ist denn da los? Handlung. Das Spiel startet, als der Hauptcharakter Steve Mason in dem seltsamen Ort Harvest im Jahre 1953 erwacht, ohne Erinnerung, wie oder warum er an diesen Ort gekommen ist. Steve leidet an Amnesie, doch die Leute in Harvest glauben ihm das nicht, da Steve doch als Scherzbold bekannt sei. Die Bewohner der Stadt verhalten sich extrem exzentrisch und wirken teilweise eher wie Karikaturen oder Stereotype, denn echte Menschen. Steve wird sämtlichen Leuten der Stadt aufgefordert, sich zur Loge in der Mitte der Stadt zu begeben, welche als Hauptquartier des Ordens des Herbstmondes dient. Dort empfängt ihn Sergeant at Arms, der ihm mehrere Aufgaben für die Aufnahme der Loge stellt. Diese Aufgaben reichen von simplem Vandalismus bis hin zu Brandstiftung. Im Laufe des Spiels wird Steve klar, dass die Bewohner der Stadt ein dunkles Geheimnis verbergen. Während er in der Stadt herumspioniert, einige der Aufgaben bearbeitet und mehr über die seltsame und verdorbene Stadt lernt, besucht Steve auch das Haus der Familie Potsdam. Dort trifft er auf den übergewichtigen und perversen Mr. Potsdam, der ihm erzählt, dass er seine Tochter Stephanie in einigen Wochen heiraten müsste. Im Obergeschoss trifft er seine mutmaßliche Zukünftige, die ihm erzählt, dass sie ebenso an Amnesie leidet und auch einiges an der Stadt seltsam findet. In den nächsten Tagen schließt Steve erfolgreich alle Aufgaben ab. Als er anschließend Stephanie besuchen will, findet er nur einen verstümmelten Schädel und Rückenmark. Was? Rückenmark? Ist das ein Boxer oder was? Beides bringt er zum Sergeant Arms, um herauszufinden, ob es wirklich Stephanies Überreste sind. Dieser erklärt ihm, dass er in der Loge die Wahrheit erfahren wird und gewährt ihm Zutritt. Innerhalb der Loge findet Steve drei Etagen voller Chaos und Mord. Während er sie durchquert, muss er einige Rätsel lösen und in einigen Räumen von den Bewohnern als Tempel bezeichnen, verschiedene moralische Entscheidungen treffen. Schließlich erreicht er das innere Heiligtum, wo er auf Rektor Harrell, der örtlichen Gein-Gedächtnisschule, trifft, Dieser stellt sich ihm als Stellvertreter der Leitung des Ordens vor und wird als Vize Muk Harrell bezeichnet. Kurz darauf führt der Anführer des Ordens, der oberste Muktimuk, Grant Muktimuk, ein kurzes Gespräch mit Steve, ehe er diesen angreift. Steve kann ihn erfolgreich besiegen und umbringen und trifft daraufhin erneut auf den Sergeant Arms. Dieser bringt ihn zu Stephanie, die zwar lebt, aber an eine spezielle Foltermaschine angeschlossen ist, die jedes Mal Schmerzen gebracht hat, wenn Steve über eines der Seile in der Loge die Etage gewechselt hat. Er entlässt sie daraufhin von der Maschine und erklärt Steve, dass der ganze Ort nur in einem Simulator als virtuelle Realität existiert. Steve und Stephanie werden beide in diese Simulation geschickt, da er hoffe, Steve im echten Leben also zu einem Serienkiller zu machen. Er stellt Steve dann vor die Wahl, entweder bis zu ihrem Tode mit Stephanie glücklich in der virtuellen Realität weiterzuleben oder sie umzubringen, worauf sie auch im echten Leben sterben würden. Er hingegen aber als Serienkiller wieder ins echte Leben zurückkehren könnte. Entscheidet man sich, Stephanie zu töten, prügelt Steve sie tot und entfernt danach ihren Schädel und Rückenmark. Warum denn immer dieses Rückenmark? Danach erwacht er in der Realität und wird zu einem Taxistand gebracht, wo er den Taxifahrer brutal ermordet. Danach fährt er nach Hause und spielt Harvester auf seinem Computer. Wobei seine Mutter die Gewalt in Videospielen kritisiert, da sie meint, wer Gewalt ansieht, erzeugt selbst welche. Steve macht sich darüber lustig und lacht über ihre Vergleiche zwischen gewaltverherrlichten Medien und Roadrunner-Cartoons. Zum Schluss sieht man den abgetrennten Finger des Taxifahrers in Steves Magen. Er ist also auch in der Realität zum Mörder geworden. Lässt man Stephanie am Leben, zeigt sich der Sergeant at Arms enttäuscht darüber, doch Steve meint, er würde lieber sterben, als ein Serienkiller zu werden. Der Sergeant at Arms meint daraufhin, er solle das Leben genießen, so wie es kommt. Man sieht danach, dass Steve und Stephanie heiraten und ein Kind kriegen. Als sie im hohen Alter sterben, passiert dies auch in der Realität. Da die virtuelle Realität jedoch so schnell abgelaufen ist, sind in der Realität nur wenige Minuten vergangen. Okay, noch kurz Hinweis an alle Hörer, die interessiert an dem Spiel waren. Nachträglicher Spoiler-Alarm. Oh. Das kann ich vorher reinschneiden. Okay. Okay, interessant. Und aber ich kann auch nicht sagen, ob du es gut findest, es ist indiziert in Deutschland. Ah, okay. Ich glaube, bei YouTube ist das egal. Kannst sagen, was du willst. Keine Wertung angeben über dieses tolle Spiel. Ja, gut, das Tilo. Und das liegt auf deinem Stapel. Also dazu mal irgendwelche Screenshots gerade? Ja, man sieht auch gar nicht mal so, also es sieht halt old aus, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Wie, und das ist ein Adventure? 97 wurde das verboten. Was? Wie alt ist das bitte? Das hört sich sehr nach Phantasma Corsica. Phantasma Corsica. Harvester kannst du halt auch nicht suchen. Harvester Game 1996? Harvester ist für die Darstellung von Gewalt und sexuellen Akten in den Zwischensequenzen berüchtigt. Mhm. Bereits vor dem Erscheinen. Bitcoin ist down. Weißt du, was das lustig ist? Weil ich habe ja hier auch so ein Ding. Aber nicht zu knapp. Nee. Der war halt einfach. Also, er ist jetzt bei 11.900. Hm? Der war einfach mal vor einer Woche bei 8.000. Also, das ist ja kein Down. Guck mal, der geht doch schon wieder hoch. Ich glaube, Brückenmark heißt übrigens einfach nur Wirbelsäule. Ja. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Den kenne ich. Die Grafik sieht aus ja. wie die alten Mortal Kombat Games. Ja. Fand das mal Goya. Ja, genau so aus. Magoria sieht auch so aus. Das kenne ich tatsächlich, das Spiel. Wollen wir mal ein Let's Play machen mit Harvest? Harvester? Ja, klar, besorgt das. Okay, aber jetzt würde ich langsam wirklich. Ja, auf Wiedersehen, viele. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Genial, ich hätte jetzt sowas wie Tschüssikowski und Baldinski gesagt, aber auf Wiedersehen ist sehr schön. Vielen Dank, Tilo, vielen Dank, Hannes, vielen Dank, Felix. Sehr ja, gern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Ich hoffe. Dass das letzte Mal ist. Die Betonung war, als wenn es nö, das machen wir nochmal öfter. Ja, okay. Hannes? Ich hoffe. Okay, dann auf Wiedersehen.